Eine kalte Pizza und lauwarmes Bier. So ein super Frühstück gab's nie bei dir. Komm ruhig nie mehr nach Haus. Ich leb in Saus und Braus von kalter Pizza und lauwarmem Bier. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Hallo. Abend. Pünktlich wie eh und je. Ja, wie fast immer. Ja, wir warten noch, dass der Mars andockt. Der ist irgendwie gerade verschollen, aber vielleicht taucht er gleich noch auf. Tja. Ja. Und ja, ich Ja. heiße euch willkommen zum Welttag von Bier und Pizza. Die perfekte Kombination. Wer mag es nicht? Ich meine, wenn man kein Bier mag, vielleicht, aber Pizza und Bier ist eine super Kombo und Ja, Bier gibt es ja. ja nicht mehr lange, wenn ich das verstanden habe. Es ist ja keine Kohlensäure mehr da, demnächst. Gut, Mehl für Pizza wird auch knapp, also. Entschuldigung, Oder wenn ich nee, die das Stimmung war mal knapp, versaue. das gibt es ja wieder. Müssen wir nur aus dem Ausland importieren, ne? Ja. Wo kriegen wir das denn wohl her? Ich weiß es nicht. Tja. Ja, bevor wir mit Demokratie beginnen, möchte noch jemand vorlesen, wie die erste Prognose bei der Niedersachsenwahl gerade ist. Lies mal vor, ich habe es gerade nicht zur Hand. Da ist das offen. Ich habe es nicht offen, leider. Ich dachte, Okay, es ist auf SPD sind Tagesschau, ne? 33%, 33 Prozent. CDU 27,5, Grüne 14, FDP 5,0, das wird interessant. AfD Okay. 11,5, Linke 2,5 und dann gibt es noch sonstige mit 6%. So Wie sieht es ist die aktuell Veränderung aus. da? Marginal, oder? Also bis auf jetzt Nö, ist Linken. schon ordentlich was. Also Ja. die Grünen haben aus irgendwelchen Gründen zugelegt. Keiner weiß warum. Und die FDP hat natürlich verloren und die AfD hat ordentlich zugelegt. Da können Sie sich bei den aktuellen Verhältnissen bedanken, würde ich mal sagen. Weil, ja, also die letzte AfD-Fraktion ist da ja ziemlich gescheitert und auseinandergebrochen. Kommen wir auch gleich noch zu. Aber jetzt zweistellig. Ja. Okay, aber hier haben wir jetzt erstmal Berlin. Können Sie sich bei den aktuellen Verhältnissen bedanken, würde ich mal. Ja. Und ja, in Berlin aus unerfindlichen Gründen. Also wir hatten letzte Woche schon gesagt, dass das ja quasi der Bundestag entscheidet in erster Instanz und dann eventuell noch das Bundesverfassungsgericht, ob da Wiederholungen stattfinden und wenn ja, wie viele. Und der Bundestag ist jetzt Sicher. also, zumindest die Ampelkoalition ist der Meinung, dass das nur die Zweitstimmen wiederholt werden sollten, weil ja wohl auch in Berlin einige von den Grünen ein Direktmandat errungen haben, was nicht ganz so viel Vorsprung auf den Nächstplatzierten gehabt hätte. Und da Und man die wollen sich. auch nur in 30 statt in 400 Wahlbezirken die Wahl nachholen lassen. Ja. Ja, und es macht halt vorne und hinten keinen Sinn, weil wenn ich natürlich nicht wählen konnte, weil ich nicht drangekommen bin, dann konnte ich natürlich beide Stimmen nicht abgeben. Und eigentlich wäre das ja gerade, wenn die Sachen knapp gewesen sind, mandatsrelevant und deswegen wichtig. Aber aus irgendwelchen Gründen sind sie halt der Meinung, dass das jetzt nicht so sein sollte, weil man ja schon so einen wunderbaren Bundestag jetzt hat, der schon so lange da irgendwie am Machen ist. Und ob das jetzt legal, illegal, scheißegal, ne? Also ja, aber wir sind die großen Demokratieverfechter. Wir sind die Leute, die Ahnung haben von Demokratie und allen Leuten von früh bis spät einen davon erzählen können. Aber wenn wir jetzt hier mal die Möglichkeit hätten zu sagen, okay, das ist alles egal, das muss alles hinter zurückstehen, was die Leute wollen. Und wenn die hier ihren Willen nicht gekriegt haben, dann muss das jetzt wiederholt werden. Und nee, das ist dann auch wieder egal. Da muss man dann so wenig wie möglich irgendwie am liebsten gar nichts machen. Weil passt ja alles schon. Haben wir uns ja jetzt mit arrangiert und dann ist das Ihr ja euch doch jetzt gut. auch, oder? Ja. Ja, aber ob der Plan so aufgeht, ich meine, das Verfassungsgericht kann theoretisch selber aktiv werden und dort einschreiten. Und das hätte dann zur Folge, dass in der Zukunft dieser Wahlausschuss gar nicht mehr überhaupt darüber entscheiden darf. Deswegen ist das halt so ein Spiel mit dem Feuer, was sie da gerade machen. Ja, wenn die Pech haben, nehmen die sich selber ein Stückchen Macht weg. Aber die Frage ist, macht das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht dann überhaupt was? Weil die hätten die Möglichkeit, das zu machen, und das hätte zur Folge, dass wenn das nächste Mal so ein Wahldebakel passiert, dass der Verfassungsgericht dann automatisch darüber entscheidet und dieser Wahlausschuss sich nur noch mit Trivialitäten quasi beschäftigen kann, nicht mehr mit sowas Grundlegendem. Ja, das ja was irgendwie sinnvoll wäre, meiner Meinung nach. Aber die Überraschung der meisten Leute ja jetzt auch tatsächlich so war, dass die auf der Landesebene sich da jetzt richtig bewegt haben und es da ja wie nach einer kompletten Wiederholung aussieht auf der Landesebene. Und ja, also umso unverständlicher, dass man jetzt irgendwie meint, bei der Bundestagswahl wäre das jetzt wiederum alles irgendwie okay gewesen oder so. Also. War das dann ein Scheinreferendum? Nein, Scherz. Aber ich denke, dass mit den zwei Stimmen, also die Erststimmen, die direkt anhanden, dann nicht mehr auszuschreiben sozusagen zur Wahl, das kann doch nur ein Ziel haben, eben das Rutsch da drin bleiben. Das ist ein ja. bisschen so ist offensichtlich machtgeil oder so. Das finde ich jetzt überhaupt nicht einzusehen, dass die zwei Stimmen, nicht beide Stimmen dann nochmal gewählt werden. Ja, also, so nach dem Motto, es wäre ja total blöde, wenn jetzt sich nochmal was ändert, weil wie auch Price, glaube ich, letzte Woche schon gesagt hatte, wenn jetzt. Ja, das wäre schon blöd, das kann mir schon vorstellen. Selbst wenn jetzt ja. die Linken halt rausfliegen, ne, dann würden die ja komplett rausfliegen. Und wenn die rausfliegen, dann es gibt ja diese ganzen Ausgleiche, um das alles anzupassen. Genau. Ne, für jeder, der da irgendwie mehr reinkommt, muss man da wieder gucken, dass die Prozente dann wieder stimmen. Mhm. Und das könnte für viel mehr Leute schwierig werden, nicht nur für. Ja, das könnte den Bundestag richtig gehen, verkleinern. Und Grüne, ja. Genau, so ist es. Und deswegen hat da keiner wirklich ein Interesse dran im Bundestag. Ja, außer dem Bürger vielleicht. Leute kein Interesse dran, weil es ja alles demokratisch in Ordnung. Ne? Also eine total verkorkste Wahl und eine SED im Bundestag ist ja alles überhaupt gar kein Problem. Ne? Da brauchen wir uns ja überhaupt gar nicht drüber aufregen. Das ist ja alles prima. Ich sage jetzt mal ganz böse, wenn die AfD Gefahr laufen würde, ein Mandat zu verlieren, sähe die Sache vielleicht ganz anders aus. Möglicherweise. Ja, aber das ist natürlich böse Spekulation meinerseits. Mhm. Und sie sind gewählt. Die Linken sind auch gewählt. Ne? Also kann ich denen das ja auch nicht wirklich missgönnen, auch wenn es mir nicht gefällt. Ja. Ja, ich denke mal, ob das Verfassungsgericht dann so entscheidet oder nicht, das ist dann eventuell von der Begründung abhängig. Wenn ihnen nichts Besseres einfällt, als ja, wir wollten da gerne an dem Platz sitzen bleiben, weil das so gut bezahlt wird oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig, ne? Aber. Ich traue dir noch zu, dass sie noch irgendwelche Sachen aus dem Hut zaubern oder so. Ja, wer weiß, was es für Kreise zieht. Also der Herr Lute war ja letzte Woche auch wieder irgendwo im Berliner Regionalfernsehen. Und also das ist ja der ehemalige FDP-Abgeordnete da gewesen im Abgeordnetenhaus, also quasi in dem Landtag von Berlin. Und der war ja einer von den Hauptleuten, die da gerasselt haben und gesagt haben, das geht ja alles gar nicht. Und der sagt halt eben, und ich glaube halt auch, das stimmt, dass ja im Endeffekt, wenn diese Wahl jetzt gar nicht legitim ist, ja auch das Handeln dann von diesem Organ halt überhaupt nicht legitim ist. Also du kannst ja nicht mit einer nicht richtig gewählten Regierung irgendwelche Gesetze machen, ja, genau, nicht richtig gewählten Parlament irgendwelche Gesetze machen, die dann irgendwie Bestand haben sollen, weil so funktioniert das nun mal nicht bei uns. Eigentlich müsste das alte Parlament dann das entscheiden oder was, ne? Das ist ja das davor, ne? das letzte richtig gewählte halt. Ja, genau. Wenn das nicht funktioniert. Und da gibt es ja auch entsprechende Regelungen im Grundgesetz. Und ja, also im Endeffekt müssten die das so schnell wie möglich klären, diese Wahl eigentlich wiederholen oder die alten Leute da halt wieder hinsetzen oder wer weiß, der Himmel, was dann passiert. Wie befragt man ein Gremium, das nicht mehr existiert sozusagen? Ne? Das Parlament in der Form ist ja nicht mehr in der Zusammensetzung. Existiert ja nicht mehr. Dann müsste man die vielleicht dann nochmal einzeln anschreiben, die Leute oder so. Na, die merken das ja schon. Berlin ist ja nicht so groß auch. Also ist ja nicht so, dass die jetzt dann irgendwie groß umziehen müssten oder so, wie jetzt zum Beispiel in so einem Flächenland wie Niedersachsen, wo die Leute ja also ich glaube, von Aurich bis Hannover, da bist du schon ein paar Stunden unterwegs. Ne? Also da von der Küste. Das ist, glaube ich, in Berlin jetzt nicht so schwierig, die Leute da wieder zusammenzukriegen. Das meinte ich nicht so. Räumlich war das gar nicht so, eher das von der Bereitschaft her, ne? Oder vielleicht auch, dass es ja, ein logistischer Ja, die Aufwand können ja ist, auch ne? verzichten im Endeffekt, ne? Also auf Mhm. deinem Mandat Ja, kannst du genau. ja immer verzichten. Kannst ja jeden Tag sagen, so, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Da muss man so erklären, bis zum Sohn, so bitte melden, sonst gehen wir von Verzicht aus oder so. Ja, Klar, gibt das halt auch noch. aber ganz generell halt, was das alles noch nach sich zieht, ne? Aber es können ja alle möglichen Dinge, die in so einem Tagesgeschäft da irgendwie passieren, die irgendwer da irgendwie gegenzeichnen muss, damit da irgendwas sich tut. Und dann heißt es hinterher, das hätte er ja gar nicht gedurft. Oder die, weil die da gar nicht so berechtigt gewesen wäre. Und Ja, oder auch ja. jetzt die Entscheidungen über die neuen, die, über diese Wahlveränderung oder Neuwahlen oder sonst was, das trifft ja wohl auch das aktuelle Parlament, das aber möglicherweise dann gar nicht so geschäftsfähig ist oder Naja, sein dürfte. nicht dann, wenn das Verfassungsgericht das Ja, anordnet. genau, oder das Verfassungs- oder das Gericht entscheidet eben. Ja. So sieht's ja aus, also. Chris, ganz Ja. kurz, ich sehe jetzt, dass sein nicht im Voice-Chat dein Bild. Ich sehe es jetzt nur auf YouTube selber. Ach so, weil ich euch noch nicht geteilt habe, ja. Sorry. Ich bin nur froh, dass ich nicht Nicht geteilt schlimm. bin. Ich bin froh, dass ich noch eins bin. Was haben wir so Tja, also gehabt? gut, ich meine, dem Wahlergebnis hat es jetzt nicht so Abriss getan, der AfD, plus 5,8% trotzdem. Laut ZDF-Prognose Ja, genauso viel das ist wie eine Verdopplung, oder was, Grün, ja? ne? Nein. Ja. Ja, und hier ist auf jeden Fall, das war jetzt hier vom 2.10., also von letzten Sonntag. Und da hat hier das ZDF geschrieben, nach ZDF-Information ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden wegen Verdachts der Untreue. Und hier hat wohl jemand, der dem Landtag vorher angehört hat, einer von den Leuten, die dann halt ausgetreten sind, hat gemeint, auf ihn wäre man zugegangen und hätte gesagt, wenn du hier das nächste Mal wieder dabei sein willst, musst du irgendwie, was war es, 4.000 € oder so bezahlen. Und dann kriegst du auch irgendwie die Stimmen, ja, solche Sachen Okay. irgendwie. Und außerdem soll er noch gesagt haben, dass, ja, dass sie sich radikalisieren und das machen sie dann irgendwie an irgendwelchen Chatnachrichten fest, wo die Leute gesagt haben, man müsse sich bewaffnen wegen eventuellen, ja, Waffen in der Krise. Und dass man bei Plünderungen, Durchsuchungen der Straßenzüge eurer Stadt auf relativ übersichtlichem Gelände bei Tag Ja, das trefft sind ihr also eine Fantasien, die kann ich nicht Person gut nachvollziehen. Ich möglicherweise. glaube, Stadtplünderung, wenn sich die Leute irgendwie natürlich helfen, aber okay, dann schauen wir mal. Ja, also wenn wirklich der Strom ausfällt oder so, ist das schon relativ wahrscheinlich, dass es zu Plünderungen kommt, ne? Also ich sag nur G20-Gipfel, da ist noch nicht mal der Strom ausgefallen, aber wenn die Leute da irgendwie meinen, die Leute sind überfordert und sie können da irgendwie Ja, Scheiße und die bauen, Alarmanlagen dann. sind alle aus und so. Ja, das kommt auch dazu, stimmt, Das glaube ich ja. eher Und der sind so die Sachen Funk der und so Ziele, sind ne? eventuell auch gestört, ne? Wir haben jetzt auch so schön Digitalfunk in Niedersachsen, das weiß ich wohl. Und ob der dann noch so gut funktioniert, wenn der Strom Ja. ausfällt, da habe ich auch so Hier meinen müsstest du mal alles Zweifel. zuerst ausprobieren, ne? Das ist ein Scheiß. Ja. Digitalfunk. Aber das ist ja generell so dieses Ding. Irgendwie die ganzen Leute, die dann da irgendwie weggehen, die haben immer so einigen Kram irgendwie zu erzählen. Dann weiß man natürlich nicht, was da so dahinter Wie ist das steckt, mit aber. Ermittlungen? Ermittlungen kann man lostreten, wenn man einen anonymen Anruf macht, oder? Ja, Nur in so diesem Fall ist es ja nicht anonym. Nachfrage. Also es ist ja klar, wer diese Okay. Vorwürfe erhebt, ne? Das ist halt einer von diesen Leuten, die da jetzt das hier irgendwo, hat, glaube ich, mit Namen benannt. Okay. Ja, genau, der mittlerweile parteilose Landtagsabgeordnete Christopher Emden, das war der Herr, der erhebt die Vorwürfe im Endeffekt. Gut, immerhin. Ja, dieses hier fand ich einfach mit diesem Wort Kulturkampf und wie das immer so geführt wird im Zuge vom Kulturkampf, dachte der Herr von Notz beschwert sich über grüner Mist. Da gibt es wieder einen Hashtag grüner Mist und er schreibt unter grüner Mist und ähnliches, bekämpfen extrem Rechte, Reaktionäre und Rechtsextreme, nur vermeintlich die Partei, die Grünen. Tatsächlich richtet sich der Hass, wie ein Blick in andere Länder zeigt, gegen progressive Menschen, den liberalen Rechtsstaat und die demokratische Gesellschaft, weil davon sind ja die Grünen nur ein Vertreter natürlich, ne? Ah, das Also. ist auch keine Meinungsäußerung, in einer schreibt grüner Mist oder so. Das hat mit Meinung hat das nichts zu tun, das ist alles Ja, Hass. Ne? oder wenn man Ja, sowas so ist schreibt es. wie keine Ahnung, jetzt irgendwie die Kraftwerke abschalten, ist totaler Käse. Hashtag wieder Ja, Mist. alles Das was. ist ganz klar gegen die progressive und den liberalen Rechtsstaat und so. Ne, weil moderne Menschen bei Kerzenschein. Sagen ja. Moderne Menschen sagen einfach ja. Ne? Moderne Menschen sind progressiv bei Kerzenschein. Das ist auch Sind wieder ein die. Erfinden, sowas. Ja, dann schreibt er doch, die gleichen Leute führen den gleichen Kulturkampf in anderen Ländern, in denen es gar keine grüne Partei gibt, angeblich. Zum Beispiel in den USA, wo es gar keine grüne Partei gibt. Ne? Das ist Haben wir schon noch wieder nie ein gehört. So Überlebenskampf Ralph oder so. Nader ist Ja. schon lange in Vergessenheit geraten, wahrscheinlich. Tja, und ich meine, die Partei der Democrats und teilweise auch die der Republikaner in manchen Staaten haben ja diese grüne Welle quasi auch in ihr parteipolitisches Programm mit aufgenommen. Also die ganze erneuerbare Energieangelegenheit und skeptisch gegenüber Atomkraftwerken und sowas gibt es in Amerika auch im Mainstream der Politik auf jeden Fall. Die ganze Gender-Angelegenheit ja sowieso, ne? Ja, wobei das ja sprachlich bei denen viel weniger schlimm ist. Also wir kennen da ja auch das Manhole, was nicht mehr Manhole heißen darf, also der Gully. Aber ansonsten Okay. ist das ja noch lange nicht so schlimm wie Es ist von hierzulande. Staat zu Staat sehr unterschiedlich, ja. Und dann, ja, es ist keine parteipolitische Auseinandersetzung. Nee, kein bisschen, Konstantin. Es ist nur reaktionär und es sind Rechte, ja, ganz viel Rechte. Es Tja. ist der Kampf gegen die liberale und moderne Demokratie. Ja, die liberale und Tja, wer hat moderne sich. Demokratie, die sich nichts mehr drum schert, wenn da irgendwie Wahlen falsch laufen. Weil Ja. Ergebnis passt ja. Und anderen Leuten, anderen Ländern erklären wollen, wie man Rechtsstaat macht. In der EU jetzt zum Beispiel. Dann hier auch noch von der Landtagswahl jetzt gibt es den Herrn Lühmann, der in Südniedersachsen hier zur Wahl gestanden hat und ich denke mal jetzt wahrscheinlich auch dann dem Landtag angehören wird, so wie es aussieht. Und da schreibt der ÖRR-Blog, dass dieser Herr mehrfach schon bei ARD, ZDF und NDR als Experte, unabhängiger Experte verkauft wurde und dreimal dürft ihr raten, wofür. Nämlich Politikwissenschaftler, Universität Göttingen für Demokratieforschung und Rechtsextremismus ist der Mann Experte. Also jemand, der dann in irgendwelchen Artikeln über böse Leute, die böse sind, dann irgendwie schreiben darf, ja, das ist eine Taktik und bla bla bla. Stichwortgeber für Quent und Co. Ja, er ist halt auch so ein Quentleit halt, ne? Und wird dann halt einfach so präsentiert, ja, das ist halt hier so ein Politikwissenschaftler halt, ne? Aber dass der Absolut halt, neutral. Trust the ja, science. mit Wissenschaft, genau. Ja, und letzte Woche hatten wir uns ja mit Jordan Peterson und seinem Auftritt in Berlin beschäftigt. Der hat jetzt auch nochmal neue Auftritte beworben mit einem Zu Video krass. mit Ausschnitten von den Gegenprotesten aus Berlin. Auch mit ziemlich guter Qualität tatsächlich aufgenommen, weiß ich gar nicht, ob sie echt eine gute Kamera gehabt haben, da um die zu filmen, weiß ich nicht, wo er die eingekauft hat. Aber hier geht es nochmal um Bell Tower. Die haben nämlich nochmal einen extra Artikel hier rausgehauen, der allerdings fast, also ganz viele von den anderen Sachen halt nochmal also die sie letzte Woche schon geschrieben hatten, nochmal eins zu eins wieder genauso wiedergibt. Dann gibt es noch dieses Bild von dem Hummer über dem Tempodrom, der irgendwie den Peterson irgendwie in zwei Teile zerschneidet mit einer Das ist auch mal geil. Antifa-Fahne und ne, weil das ja hier halt wieder Bell Tower Spitze. News von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist, die sich halt komplett gemein machen mit der linksextremen Szene hier, aber wirklich komplett, ne, diesen Scheiß. Aber das ist natürlich wie üblich vollkommen egal, das kann man ja alles machen. Und die feiern das natürlich auch total und bringen hier nochmal die Sachen, die wir letzte Woche auch hatten, mit Erstick an deinem Hummer. Wir wissen, wie man Hummer zubereitet, sagt eine Referentin wütend in ein Mikrofon, bevor sie den Demozug in Bewegung setzt. Das Wasser ist bereits aufgesetzt. Ja, ich kann gar nicht. Das ist so demokratisch hier, was ich hier lese und Das ist so modern naja. und weltoffen und und antifaschistisch, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und die Hälfte von dem Scheiß ist halt genau das gleiche, was sie letzte Woche halt auch schon geschrieben haben. Und dieses Mal behaupten sie hier noch, also die Dame, die das hier geschrieben hat und auch letzte Woche schon ein Artikel ist wieder die gleiche, die war wohl auch da oder zumindest Oh, Geld für ausgegeben. redet sie hier irgendwie. Ach ja, das, ach überhaupt das mit dem Geld, das war in der Überschrift schon. Price hatte sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, letzte Woche gefragt, dass sie gar nicht sagen, dass es ja nur eine Abzocke ist. Aber hier in diesem Artikel machen sie das. Da Ja, heißt es dann also. hier, oh, es sind ja bis zu 80 € und dann nochmal 200 € für Meet and Greet. Na, und also, das wird hier halt wieder so dargestellt, so nach dem Motto, als wäre das halt Abzocke von den armen Irren, die da sich was Ich von finde es einfach einen erhoffen. happigen Betrag. Dass sie Geld nehmen, ist ja klar, aber das sind einfach, Schon gut, ich meine, viel. alle Veranstaltungen sind mittlerweile super Was teuer. hat jetzt in Berlin in der Halle oder was? Angebot und Nachfrage, würde ich Wie groß sagen, ist ne? die Halle? Weiß das einer? Wie viele Leute waren da? Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber spekuliert und es nicht Also final 2000 klären Leute können. können mit Bestuhlung rein, hatte ich gelesen. Okay, Maximal. Okay. Mit tatsächlich, ja gut. Bestuhlung. Mit Bestuhlung. Ja, ich weiß es jetzt von der Westfalenhalle. Die kostet 100, kostet 100.000 Mark am Tag. 50.000 Euro. Das ist tatsächlich ungefähr der Preis. Allerdings die große Halle, da passt dann stehend irgendwie 20.000 rein oder 25.000. Ja, gut, ist Sitzend auf natürlich ein bisschen Stühlen mehr. natürlich auch nicht so viele. Ne? Also ich meine ja nur, dass die Halle eben kostet auch einen Haufen Geld. Ne? Solche Sachen kosten irgendwie Geld. Das ist einfach Ja, nur das hohe ist ja Preise. Und ja, Tempodrom. Das ist, glaube ich, ist ja nicht auch wenn nicht du da offen weniger und Leute reinlässt, so, dann wird ne? es dann teurer. Ne? Je mehr Sitzplätze, desto teurer. Da kannst du davon ausgehen. Ich weiß aber nicht, wie lang die Veranstaltung auch war. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht nur eine Stunde gewesen sein, oder? Ja, das war, also es war halt auch die erste Veranstaltung in Deutschland und so, und keine Ahnung, Angebot und Nachfrage. Wenn die Leute bereit sind, Ich das zu finde es nicht billig, aber bezahlen, es ist dann. jetzt auch nicht unangenehm. Weiß ich nicht. Bis Ja, wenn die zu Leute das 80 nicht Euro ausgeben, bezahlen das ist eine wollen, dann günstige sollen sie Sache da halt gar nicht nicht. hingehen. Fertig aus. Ja, das ist auch Und nicht. natürlich darf Veronika Kracher sich hier wieder äußern mit Petersen-Fans sind, also die marxistische Feministin, da muss man ja noch dazu sagen, selbst sich so bezeichnende marxistische Feministin sagt, Petersen-Fans sind hier, weil sie ein eklatantes Problem mit einer besseren, egalitären, solidarisch verwalteten Welt haben, sagt die marxistische Feministin, sagt verwaltete Welt, weil sie Frauen hassen. Weiß Bescheid. Weil man keine verwaltete Welt haben will, wo zum Beispiel vielleicht die Leute den Frauen sagen, was sie sich auf den Kopf anzuziehen haben oder so, oder ob sie sich komplett in den Sack packen sollen. Ist das vielleicht eine verwaltete Welt, Frau Kracher? Ja, sagt die Autorin und Expertin zu antifeministischen Themen, Veronika Kracher, in einer Rede auf der Gegendemonstration. Ach, guck mal, die Marxistin hat mit gegendemonstriert. Weil sie queere und antirassistische Emanzipation hassen, weil sie sich als von allem erdenklichen gesellschaftlichen und politischen Fortschritten ihrer Identität als weißer, heterosexueller Typ so bedroht fühlen, dass sie glauben, dass jemand wie Petersen ihnen Schutz und Sicherheit gibt. Kokolores. Da ist da noch was in dem Finger, zieh da noch mal dran, da kommt bestimmt noch ein Argument Ja, raus. die werden hier zur Kasse gebeten. Ah, wenn die zur Kasse gebeten. Hier steht, über 4000 Menschen passen da rein, angeblich. Ja, ich habe auch noch mal geguckt, gerade auf der Webseite vom Tempodrom, also 3000 maximal mit Bestuhlung. 4.000, wenn alles nur Stehplätze sind. 4.200 Okay. Maximalkapazität Stehplätze steht hier. Und Kino, was halt wohl Bestuhlung bedeuten soll, 3.000 maximal. Ja. Das Publikum jubelt, ja, männliche Ordnung ins weibliche Chaos. In Anführungsstrichen. Ist Satire hier, was sie geschrieben hat. Ja, scheinbar. Und dann kommt die Frau von Petersen, die ist natürlich auch ja, unterdrückt wahrscheinlich, macht Werbung für die Das App des hatte ich dabei, das Sohnes hatte ich eigentlich gedacht. und kündigt ein Projekt der Tochter an. Ja, wie furchtbar. Die Jordan B. Peterson University. Wie schlimm. Ist doch alles in Ordnung mit unseren Universitäten, wissen wir ja alle. Ja, die Möglichkeit für ein Meet and Greet mit Petersen persönlich, in dem junge Männer ihren ganz persönlichen Rat vom Guru erhalten können, ist Quatsch. Da waren so junge Männer dabei wie die Birgit Kelle, die war da bei dem Meet and Stimmt. Greet. Über 100 Fans haben sich angemeldet. Die Kuh muss halt richtig gemolken werden, schreibt ihr. Ja, unglaublich. Ich habe noch nie gehört. Dass die Leute irgendwie für ihr Autogramm oder ein Foto irgendwie Geld verlangen oder so. Ne? Gibt's gar nicht. Fotos, ja, dann bla bla bla, wieder, ja, war halt drogensüchtig, bla blub und Zeug. Oh. Und irgendwo hat sie hier noch geschrieben, die Leute, die da drauf warten, hätten Tweet-Jacken getragen und Tweet haben sie mit T geschrieben, also so wie Twitter und Tweet. Ach so. Oh. Ja, genau, das war diese Geschichte. Die jungen Männer stehen herum und unterhalten sich ganz offensichtlich sehr aufgeregt. Heute ihr großes Idol zu treffen. Einer fragt sich, ob er auch über die Proteste im Iran sprechen wird. Andere fachsimpeln über seine Bücher, arbeiten die jeweiligen vielen Vor- und Nachteile heraus. Ein junger Mann sagt über Petersens erstes Buch Maps of Meaning, dass es life-changing für ihn war. Allerdings habe er beim ersten Mal nichts verstanden. Oh Gott, was für Insights hier. Das sind alles rechtsextreme, glaube ich. Es brauchte schon eine mehrmalige Lektüre, um das ganze vermeintliche Wissen Petersens zu verstehen. Ganz im Gegensatz zu eurem kommunistischen Manifest. Ne? Da ist jede Meinung richtig drüber. Ne? Petersen hat mein Leben gerettet. Echt? Oh, was für eine rechtsextreme Aussage. So viel Bewunderung an diesem Abend. Er ist ihr Held, ihre Vaterfigur. Er gibt den Jungen vermeintlich Halt in einer modernen Gesellschaft. Was hat das mit moderner Gesellschaft zu tun? Was ist denn daran schlecht? Er gibt jungen Männern einen vermeintlichen Sinn im Leben, nämlich die Rückbesinnung auf Tradition. Vollkommener Quatsch. Wo haben die dir das gesagt, dass sie sich jetzt zurückbesinnen auf Tradition? Ein junger Fan, der ist vielleicht 18 Jahre, schreit, räum dein Zimmer auf. Gelächter, anerkennende Bildung in anderen Männer. Ja, das könnt ihr nicht verstehen, ne? Dass die Leute drüber lachen, wenn ihr komischen Linksextremen da aufwandert und die dann rufen, räum dein Zimmer auf, ja. Wo war denn diese Geschichte mit der Tweetjacke? Das soll ich doch nochmal. Vielleicht meine ja eine Jacke mit Pepe drauf. Das wäre eine schöne Tweetjacke. Die haben auch irgendwie gemeint, die stehen komisch, weil Petersen denen ja gesagt hat, sie sollen sich aufrecht hinstellen und ihre Schultern zurückmachen. Ah, genau, hier war das. Ein wenig treffen auch die Anhänger von Petersen am Tempodrom ein. Schnell wird ersichtlich, dass die Fanscharen zu größten Teil aus jungen Männern bestehen. Böse, buh. Viele von ihnen haben sich ganz besonders herausgeputzt. Sie tragen Anzüge, Krawatten, Fliegen und Tweetjacken. Einige tragen, okay, obwohl es bereits dämmert, schmale Sonnenbrillen. Ja, da kannst du ja mal den neuesten Tweets drauf abbilden. Das ist bestimmt mit so einem elektronischen Display oder so. Andere versuchen, einen intellektuellen Habitus mit einem schmalen, locker um den Hals geschwungenen Schal zu unterstreichen. Einige gehen und stehen merkwürdig. Es sieht anstrengend aus. Merkwürdig, ja, sicher. Anstrengend. Ja, aber das sieht überhaupt nicht anstrengend hier aus, was ich hier sehe. Das Bild ist gut, Bild, ja. Ja, ich weiß es nicht, für Bildhauer ist das irgendwie so ein Zeitvertreib, wenn sie was anderes hätten oder würden sie sich über was anderes aufregen. Guck mal, das ist eine Pizzeria im Hintergrund, das passt ja zum Motto-Tag. Ja, es ist mal wieder übler Schwachsinn, was sie hier schreiben. Und wenn das jetzt nur der Blog von irgendwem wäre, dann wäre es gar nicht weiter die Rede wert, weil es gibt nun mal bescheuerte Menschen, aber die Tatsache, dass das hier wieder ja die anerkannten Rechtsextremismus-Experten in Deutschland hier sind, die uns das hier kredenzen, kann einem wirklich nur schlecht werden, angesichts so viel Bullshit hier, was hier verzapft wird. Ja, okay. Und wir kommen gleich weiter zum nächsten von mir. Wir bleiben ja auch beim Thema Psychologie, weil das ist hier der Jonathan Haidt. Wie ist Jonathan Haidt? Hat der etwa auch psychologische Erkenntnisse? Das ist der Bruder von Sam Haidt. Nee. Ja, oder wie spricht man den aus? Ich glaube Haidt, oder nicht? Ja, Haidt. Ja, und. Ist der Haidt. Haidt, wie gesagt, aber gut. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der ist ja auch hier in so einer Society für Verhaltensforschung oder irgendwas gewesen. Wie heißt es? Social Society for Personality and Social Psychology. Und da ist er jetzt zurückgetreten, weil es jetzt in dieser angesprochenen Society einen Leitfaden gibt, wo jetzt jeder, der da irgendwas beitragen möchte an Research, immer erklären muss, wie denn dieser Beitrag jetzt die, die Equity ist es, ne? Equity, ja, Inclusion und Anti-Racism Goals voranbringen möchte. Und dann schreiben sie noch weiter in dem Artikel, dass sie wohl erstmal nur Diversity statt Anti-Racism schreiben wollten, aber sich dann doch direkt für den totalen Kulturmarxismus entschieden haben. Und ja, also dieses Anti-Racism ist ja Ibram X. Kendi, wenn du kein Antirassist bist, dann bist du praktisch ein Rassist, ne? Und es reicht ja nicht nur, kein Rassist zu sein, weil du musst schon Antirassist sein. Und das ist halt eine ideologische Ausrichtung und ja, quasi Verhaltens Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie komplett unterwandern und zweckentfremden für woken Scheiß. Und ja, dass der halt da natürlich sagt, dann bin ich raus. Ja, sollten eigentlich alle gehen. Also ich würde sagen... Ich frage mich, ob das tatsächlich so sinnvoll ist, dass man dann nur Ergebnisse zulässt, die Equity, Inclusion und Anti-Racism Goals unterstützen. Ja, das ist nach deren Ding ist das garantiert sehr sinnvoll, weil es ist halt gehijackt dann. Nicht sinnvoll, um die Menge der Erkenntnisse zu erweitern unbedingt. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja um Equity, Inclusion und Anti-Racism. Und was jetzt dieses Tier mal war, bevor der Parasit es befallen hat, ist ja im Endeffekt egal, ne? Das Tier macht jetzt halt noch irgendwie so die ähnlichen Geräusche und ahmt die Bewegung nach, damit es dann vom nächsten Vogel gefressen wird und dann in dem sein Darm sich vermehren kann. Ne? Das ist ja, so läuft das halt. Es geht ja nicht darum, was diese Organisation da eigentlich soll und was deren Zweck ist, sondern das ist jetzt zweckentfremdet. Da ist jetzt das Thema gewechselt, so wie überall halt. Ja, und dann noch ein Lackmustest ausgemacht hat, dann schreiben sie hier. Genau, wovon er immer gewarnt hat, ja. Ja, der ist ja schon lange in dem Bereich ja auch aktiv. Ne? Ist ja vor allen Dingen bekannt für das, wie heißt das nochmal, dieses Buch, wo er ja quasi darauf eingeht, dass verschiedene Leute auch so unterschiedliche Wahrnehmungen haben von Werten. Ja. Und mir fällt jetzt aber gerade der Name nicht ein. Ich habe nur das Buchcover vor mir. Kannst du doch heutzutage als Psychologie-Professor oder sowas, kannst du doch nicht durchs Leben gehen und dann behaupten, es wäre alles in Ordnung. Also, das ist doch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dass sie unkritisch wären oder so dazu, das kann ich, glaube ich, einfach nicht. Gibt nur, und dann habe ich so eher den Eindruck, dass sie auch ganz schön in den Sack hauen, weil sie auch nicht mehr weiter wissen. Whatever. Handlungsempfehlung der Expertenkommission. Na, ExpertInnenkommission, hallo? Genau. ExpertInnen, Verzeihung. Antimuslimischer Rassismus in Berlin, weil wir wissen ja alle, dass die Deutschen, die wollen ja nicht irgendwie mit ihren Nachbarn friedlich zusammenleben. Na, das ist ja überhaupt nicht so. Die wollen ja hassen und alle fertig machen, die sie irgendwann mal eingeladen haben in ihr Land. Ne? Die wollen ja nur Spinnefeind mit denen sein und finden ja nur alles furchtbar, was die so tun und so. Und die sind ja auch ganz... Ja, ganz jeden Tag brennt eine Dönerbude in Berlin. Ganz furchtbare Antirassisten, ganz furchtbare antimuslimische Rassisten sind die natürlich, weil Muslim ist ja auch eine Rasse, ne? Wissen wir ja alle. Und ja, das ist ja halt so ein Ding von Experten, wie man ja schon liest. Und die schreiben dann hier zum Beispiel, ich glaube, das war diese Seite 19 hier, oder nee, 19 in deren Zählung war es, glaube ich. Also diese Seite hier. Und zwar Berufung eines Sonderbeauftragten für Rassismuskritik im Verfassungsschutz wollen sie haben. Und da schreiben sie, es wird der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport empfohlen, die Berufung eines Sonderbeauftragten für Rassismuskritik im Verfassungsschutz vorzunehmen. Diese Person soll ihre Funktion hauptamtlich ausüben, eine eigene Geschäftsstelle unterhalten und der dem Staatssekretär in direkt unterstellt sein. Aufgabe der des Sonderbeauftragten und ihres seines Teams soll es sein, ein Lagebild zu erstellen und insbesondere im Bereich in Anführungsstrichen Islamismus zu überprüfen, ob Ansätze rassistischer Tendenzen erkennbar Ach sind so, ihr sagt das von und Lage. in Ich dachte, einem jetzt würden auf zweiten irgendwelche Schritt Vorfälle ein sich beziehen oder Handlungskonzept so. zur Früherkennung und effektiven Entgegnung sowie zum nachhaltigen Rassismusprävention im Verfassungsschutz zu arbeiten. Das ist SPD-Politik. Die machen Mit immer schon Sachen, anderen für die noch gar nicht Worten, passiert sind oder ja, wo sie nur glauben, dass sie passieren oder so. wir haben hier gerade zugehört, wir haben hier gerade dieses Telefon abgehört und hier sagt hier irgendwer, wir planen was und da geht sofort die Tür auf und einer Sonderbeauftragter kommt rein und sagt, du hast das Wort Islamismus gesagt, das ist pfui, leg sofort das Telefon auf und bete drei Mohammed unser oder weiß ich nicht, was man da, was dann die Strafe dafür ist. Ja, Rassismus. Prävention. In Anführungsstrichen Islamismus. Sofort überprüfen, ob das Ja, Rassismus ist, weil anderslos auf wir jeden wissen ja Fall, alle, ne, die Sicherheitsbehörden, die suchen sich das ja auch komplett aus, ne, wo sie da landen, in welchem Bereich oder so, wo sie mit zu tun haben. Das machen die ja so nach ihrem eigenen Gutdünken. Und wenn die da irgendwelche Probleme sehen im Verfassungsschutz, ne, dann ist das natürlich nur, weil die alle Rassisten sind, ne? Aber irgendwelchen Bias, weil die Leute zu links sind oder so, den gibt es natürlich nicht, ne? Den braucht man nicht hinterfragen. Aber ja, wenn die Leute meinen, dass es ein Problem mit Islamismus gibt, verfassungsschutzrelevant, und es sagt ja auch nicht mal, wie viel das ist. Es reicht ja auch, wenn das ein, zwei Leute sind, muss man da trotzdem dem begegnen. Aber nee, das ist natürlich alles unter Rassismusverdacht und da brauchen wir dringend die kritischen Antirassisten hier, die sich drum kümmern. ja, wenn ich das jetzt gerade hier so lese, das hört sich für mich so ein bisschen so an, als ob die meinen, dass Islamisten antimuslimischen Rassismus betreiben würden. Oder wie soll ich das jetzt verstehen Nee, gerade? das sollst du Oh, so gut verstehen, formuliert, dass der ne? Verfassungsschutz, wenn er von Islamismus spricht, natürlich antimuslimischen Rassismus Ach eventuell so. betreibt und wir da die Experten für brauchen, um das dann entsprechend einzuordnen. Aufpasser. Ja, ich meine, es hat auch eine Form von Prioritätensetzung. Ne? Wenn man da ist ja jetzt noch gar kein wirkliches Problem erkannt. Das ist ja nur vermutet, dass ich mir nur einen reinsetze und dann irgendwie Probleme findet oder so. Wenn man dann jetzt in so vermutete Probleme schon irgendwie in Ressourcen, Energie steckt, in vorhandene Probleme aber nicht, das ist das schon ganz schön scheiße. Einfach mal so. Das ist doch eine falsche Priorität. Ja, was sie auch noch schreiben, ist natürlich, dass man die bösen Rassisten, die antimuslimischen in der Gesellschaft, muss man natürlich auch genau im Blick haben. Ne? Ja, wie soll er das machen? Jeder Naja, gegenseitig, das ne? ist Immer das schön gegenseitig Wichtigste kontrollieren. In eigentlich. der Andere Sachen DDR, gibt es ne? ja gar nicht. Nur über Also, Nachbarn berichten und so. wir wissen ja, Da dass kommst es eigentlich außer Fremdenfeindlichkeit in Deutschland gibt es ja eigentlich gar keine Probleme. Ne? du. Welche Ja, Probleme soll es genau. sonst noch geben? Stromproblem haben wir jetzt nicht. Ja, ich meine jetzt Ich ja auch meine, ey, vom die Extremistischen her. A-Block-Werte, womit müssen die sich noch beschäftigen? Dass Ja, die genau. Corona-Regeln eingehalten werden, dass die Heizungen nicht zu hoch gedreht sind. Swimmingpools und jetzt auch noch das. Also Schon nichts Schlechtes ich denken, glaube, da so, müsst ihr das ja. Budget mal erhöhen. Für die Tipp-Hotline. Ja, es wird eine Frage des Eindrucks, ne? Auch hier bei den Schweizern gibt es angeblich systemischen Rassismus. Das hätte jetzt irgendwie eine Untersuchung, glaube ich, hervorgefördert oder so. Schockierende Polizeigewalt vor allen Dingen. Aber der UNO-Botschafter spricht von Einzelfällen. Ja, da gehe ich eigentlich auch von aus. Natürlich kann man immer zwischen Systemische den. Einzelfälle, oder wie? Ich weiß nicht, ob das systemisch ist. Ja, aber wir Systemisch, was schreiben das heißt hier das? systemisch. Systemisch heißt entweder im System verankert, also das geht dann eigentlich vom Staat aus oder was? Ja, ich habe das ja auch gelesen. Die Idee, wie sie darauf kommen, dass das systemisch wäre in der Schweiz, ist, weil sie hier irgendwie schreiben, ja, die haben zwar nicht kolonialisiert, aber die haben ja am Kolonialismus Geld verdient. Und deswegen ist es natürlich systemisch rassistisch, die Schweiz. Also schwer hergeholt, deswegen sind es dann praktisch schon fast nicht so ernst genommen. Ja, Einzelfälle, wie gesagt, so Einzelfälle, die kann man ja auch verbinden, dann, wenn man möchte, unbedingt. Die verbinden ja auch Christchurch und Hanau oder so. Ja, Es ist aber alles über überhaupt welche kein Problem für diese Fälle haben die Leute. denn hier überhaupt gesprochen? Weil ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie irgendwie meinten halt, ja, es ist halt, ja, Das ist systemisch, so. weil Sklaven Geld. Musst du ja auch tatsächlich also Im der Bericht heißt es, Einzelfälle. die Schweiz wäre nie eine Kolonialmacht, doch ihr Bankengeschäft sollte und Gemeinden hätten stark am transatlantischen Sklavenhandel investiert und von ihm profitiert. Wisst ihr Bescheid, ne? Das ist total überhaupt nicht aus der Luft gegriffen, was jetzt die aktuellen Zustände betrifft. Aber ja, also das ist halt das Ding. Das ist schickin. Ach ja, und die singen, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, was überhaupt nichts mit Rasse und Hautfarbe zu tun hat, Leute. Ja, stimmt, es gibt mir so Vorurteile gegen sich selber, ne? Das war nicht kolonialistisch und so gewesen wäre. Beratungsstellen brauchen sie. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass sie Beratungsstellen brauchen. Verwies auf schockierende Polizeigewalt und den Tod mehrerer schwarzer Männer im Kanton irgendwas. Ja, das soll natürlich nicht sein, ne? Da haben mal drei gelebt und die sind dann mit 80 Jahren verstorben, oder wie? Das war dann 100% der Schwarzen im Kanton, die gestorben sind, oder wie? Aber ich glaube, schockierende Polizeigewalt im Zusammenhang mit Rassismus, das hätte man auf jeden Fall was von gehört, oder? Wir hätten das doch mitgekriegt, oder nicht? Was Es war denn klingt da schon los? nach was groß ausgewalzt worden wäre, ja. Warum macht man schockierende in Anführungszeichen? Naja, wahrscheinlich, weil das irgendjemand gesagt hat, das Wort benutzt hat, ne? Deswegen irgendwer von den Möglich. Experten. Aber ja, es klingt unglaublich schwammig. Also, weil wenn das jetzt irgendwie, na, dann müsste man jetzt schreiben, bei der Demonstration sowieso. Oder da ist einer die Straße runtergegangen und wurde kontrolliert wegen dem und dem und dann ist das und das passiert oder so. Also der Aber Bericht verweist auf schockierende Polizeigewalt, damit kann auch in Amerika gemeint sein. Ne. nee, ist aber das Ist ne, wahrscheinlich, das ist gemeint, ja. Kantonwart, wie auch immer man das ausspricht, Ja. gemeint. Ist halt auch nicht der Bericht, sondern nur ein Artikel darüber. Ne. Ja. Tja. Ja, ich halte das für relativ hergeholt. Ich meine, auch wenn man aber die Anzahl sieht der Ausländer, die die Schweizer so reingelassen haben, die, glaube ich, mittlerweile zu einem Drittel nicht mehr schweizerisch so gebürtig oder so. Ja, dann kann ich das auch nicht so richtig erkennen. Also das spricht schon eigentlich gegen, Ich dass weiß die gar nicht, Schweizer wie da ein viel das Problem ist, haben, aber das besonders groß ich weiß ist nur und also von größer als Deutschen, die woanders. da mal probiert haben zu arbeiten oder gearbeitet haben für eine Weile, und denen macht man es ja auch schon schwer genug. Also. Also zu den Sachen in Waadt. Im November 2016 verstarb ein junger Mann ohne polizeiliche Vorgeschichte in Bex durch Schüsse der Polizei. Kurz darauf wurde ein Jogger ungewollt zur Zielscheibe der Stadtpolizei Lausanne. Er wird mehrfach getroffen und in die Notaufnahme eingeliefert. Und 2017 kommt es zu einem ungeklärten Todesfall in einem waadtländischen Gefängnis. Waadtländisch, was finden wir? Ach ja, und im Februar 2018 schließlich stirbt ein vierter Mann infolge einer aus der Ruder gelaufenen Polizeikontrolle. Also vier sogar. Also darauf beziehen die sich jetzt. Da habe ich jetzt kurz Okay. geguckt bei Human Rights. Aus dem Ruder gelaufene Polizeikontrolle, okay. Also ne, vier, nicht drei. Eine Da dramatische muss der Geschichte Experte mal wahrscheinlich. besser recherchieren. Kennt ihre eigenen Talking Points nicht. Ja, aber auch da wieder, was ist denn da passiert? Also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die Leute, die Polizisten in der Schweiz jetzt irgendwie so richtig Rambo-mäßig drauf sind. Tja, also ich habe jetzt schon wieder geschlossen. Das war jetzt nur. Ja, ich Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wollte da mehr drin steht. Ich meine ja nur so generell halt, ne? Also aus dem es Ruder gelaufene Polizeikontrolle kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Kann auch bedeuten, die haben sich massiv gewehrt oder irgendwen angegriffen oder ja, sind getürmt oder weiß ich nicht. kenne ich den Kontext nicht. Ja. Waadtländisch. Waadtländische Verhältnisse. Ach ja, die Gebelsbärchen Hagen, bei Hagen. Ja, ich glaube, Also, das hatten wir auch schon mal das in hatte ich, der glaube ich, schon ersten mal mitgebracht. Instanz, hatten wir Ja. das, Genau, da glaube ich, schon mal. waren die noch nicht verurteilt, sondern da war nur der Fall beschrieben, nämlich dass sie eben mit ihrem Polizei, zwei Polizistinnen mit ihrem Polizeiauto an Kollegen vorbeigefahren sind, die gerade in einer heiklen Situation waren, nämlich in der, praktisch in der Schießerei mit irgendwelchen Gangstern sozusagen. Und dann statt dass sie irgendwie helfen oder irgendwie Bescheid sagen, Hilfe rufen oder so, haben sie sich einfach verpisst und sich zitternd irgendwie ins Gebüsch gestellt, so ungefähr. Naja, Hilfe Und, gerufen haben die ja dann im Endeffekt. Also, und die haben sich ja nicht okay. ins Gebüsch gestellt. Nachdem das hier drin steht, haben die erstmal Deckung genommen Und Und die haben geschrieben, dass sie total Angst hatten. sind dann aber im Endeffekt geflüchtet und ja, haben sich von wem wegfahren lassen, also von Leuten, die sie angehalten haben. Und dann haben sie aber im Wagen dann auch die Leitstelle alarmiert, dass es da halt eine Schießerei gibt, ja. Aber die haben dann halt nicht mehr weiter probiert, da irgendwie Hilfe zu leisten. Ja. Also dann quasi getürmt, ja. Auf jeden Fall haben sie das ursprünglich angestrebte Urteil von der Staatsanwaltschaft, glaube ich, finden über ein Jahr nochmal runtergesetzt, irgendwie auf 3 Monate, meine ich. Und damit können die dann im Prinzip auch in ihrem Beruf weitermachen, wenn denn das Disziplinarherr da mitspielt. Denn das Disziplinarverfahren könnte wohl noch kommen. Also, Ja, die waren ja in ja. erster Instanz, wie ja hier auch steht, schon verurteilt worden. Und ich glaube, damals hatten wir Ja. das auch, nämlich auf zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Und damit wäre es dann halt gegessen gewesen. Genau. Und jetzt haben sie da praktisch nochmal eine Chance gekriegt, durch die zweite Instanz, ja, ihren Job da weiterzumachen. Weiß ich gar nicht, ob ich das befürworten würde. Weiß ich auch nicht, ob die das überhaupt wollen. Ja, nicht an den Aber ich aber Stellen eigentlich muss ich mir schon. echt nochmal überlegen. Ja. Ja, Naja, wenn keine du wieder Ahnung, drin bist und dann kannst du ganz man schnell weiß Burnout natürlich machen, wahrscheinlich erst, wie ne? man sich in solchen Fällen verhält, wenn man mal in so einem Fall drin ist Ja, das ist natürlich, ne? richtig, ja. Aber ja, ich meine, ihr wolltet Polizisten werden und ich finde das, ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein systemisches Problem eventuell, wenn man jetzt immer den Leuten sagt, so ja, hier, wir müssen diverser werden, wir müssen weiblicher werden und ja, ich Ja, das ist glaube ja auf schon, jeden dass so Fall im zeigt Durchschnitt. das ein Problem bei der Rekrutierung und bei der Ausbildung auf. Ja, weil auch wenn man Deckung sucht und nicht direkt eingreift, gibt es ja auch noch andere Sachen, die man machen kann, außer wegzurennen und einfach irgendein Auto anzuhalten und sich wegfahren zu lassen. Das wird denen Ja, bei der Ausbildung bestimmt nicht so beigebracht. das denke Und ich mal klar, auch. Kurzschlussreaktionen, Angst und sowas darf man nicht unterschätzen. Und gibt bestimmt auch Männer, die in so einer Situation so gehandelt haben. Aber da, wie gesagt, das weist dann auf Schwächen bei der Rekrutierung und bei der Ausbildung hin, auf jeden Fall. Und ja, dass es jetzt wieder so hingebogen wurde, dass die nur disziplinarrechtliche Konsequenzen tragen und Ja, trotzdem das halt ist ganz weiter sicher eine ihren schöne Laufbahn Vorstrafe. machen können, ist halt komisch. Ja, weil die müssen ja selber dann einsehen, okay, wir haben jetzt selber gemerkt, das ist vielleicht nicht so das Richtige für uns. Da frage ich mich, was wollen die da bezwecken, wenn die an ihrem Job da weiter Ich sag, festhalten? wenn du in dem Job bleiben kannst und kannst dann anschließend wegen der Traumatisierung durch diese Schussgeschichte dann Burnout kriegen, ja, dann hast du ja bessere Karten, als wenn du den Job jetzt nicht mehr weitermachst. Tja. Nur so nebenbei. Ja, kommen wir kurz nach Amerika. Hier, es gibt ja in Amerika das Phänomen, wie es so überall gibt, dass lokale Nachrichten, Zeitungen und Fernsehanstalten immer mehr, ja, den Bach runtergehen, mangels Refinanzierungsquellen, sprich Werbung und mangels Zuschauern und Absatzzahlen und großer Konkurrenz der nationalen Netzwerke einfach untergehen. Und da hat sich jetzt in Amerika quasi ein neues Geschäftsmodell etabliert, dass nicht nur die Demokratische Partei, auch die Republikanische Partei quasi Scheinfirmen gründet und die dann diese Nachrichtenfirmen querfinanzieren. In dem Fall geht es jetzt hier um eine breit angelegte Kampagne von den Demokraten. Die haben eine Firma namens Local Report Incorporated in Florida gegründet und die haben jetzt vor den Midterm-Wahlen, die ja bald stattfinden, November haben die in Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, New Hampshire, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Virginia und Wisconsin, was die sogenannten Swing States sind, extrem viele Nachrichtensender übernommen und gegründet und Webseiten und auch lokale Zeitungen. Und es ist halt wirklich, die machen da einfach eine Mischung aus lokalen Sportberichterstattungen. Interspersed with heavily slanted political news aimed at boosting democratic midterm candidates and attacking republican opponents. Also teilweise wirklich unter der Gürtellinie Sachen, die halt schon hart an der Defamation vorbeigehen, total einseitig natürlich sind und wo die lokalen Politiker sich dann auch auf diese Nachrichten berufen können, um ihren Wahlkampf quasi zu rechtfertigen und zu untermauern mit ja, neutralem journalistischen Handeln, sage ich jetzt mal. Geil, die Holocaust-Leugner-Methode, ne? Ja, Wieder also so wie zu gesagt, bestätigen. das ist eine Sache, die in Amerika Einzug hält. Und gut, ich meine schon, die großen nationalen Netzwerke sind schon sehr parteiisch, aber gerade diese kleinen regionalen Netzwerke, die leben im Endeffekt nur noch davon, dass die Nachrichtenmeldungen entweder weiterbringen oder halt so querfinanziert werden. Ja. Zap, zap, zap, zap. Hatten wir schon länger nicht. Ich habe hier nochmal einen kleinen Einschub, und zwar ist das hier von Zap, das Medienmagazin, die jetzt hier geschrieben haben, was bleibt von den Vorwürfen gegen den NDR? Und die haben hier, das war glaube ich die Chefin von dem Funkhaus, der gehen musste, und dann haben sie hier noch die zwei Damen, die den einen Beitrag gemacht haben, oder diesen Beitrag über das DRK, das war diese Geschichte mit irgendwelchen Missbrauchsfällen beim DRK, und wo dann die Chefin vom, also beim Roten Kreuz, wo dann die Chefin vom Roten Kreuz quasi die Lebensgefährtin von der Dame war, und was dann angeblich verhindert wurde, und ich fand das so merkwürdig, wie sie hier diese Leute, also was die jetzt sagen, dass ich glaube, das war dieser Ausschnitt hier, aber es ist mir gerade eingefallen, das hatte ich jetzt vergessen. Rechte. Wer dem Stern die E-Mails gegeben hat, ist bis heute nicht bekannt. Der Fall wurde im Funkhaus zwar kontrovers diskutiert, die Autorinnen wollen aber klarstellen. Wir sind nicht die, die an irgendeiner Stelle in dieser Sache einen Vorwurf erhoben haben. Und wir haben auch damals, als das passiert ist vor 2 Jahren, entschieden, dass wir das auf sich beruhen lassen. Und da keinen Vorgang daraus machen, weil wir das Gefühl hatten in der damaligen Zeit, dass wir damit nichts gewinnen können. Oder wir hatten einfach die Sorge, dass wir damit uns selber eventuell schaden können oder eben keinen konstruktiven Konflikt führen können. Was? Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Was bleibt von den Vorwürfen? Praktisch gar nichts. Was wir da genau, wenn die aufräumen ist. In Kiel, das ist zu nah dran an Zimmer aufräumen, damit schaden die sich nur selber. Ja, das klingt so nach, da wäre unsere Karriere vorbei gewesen, weil wenn wir jetzt hier irgendwie uns mit den Leuten angelegt hätten, dann hätten die uns nicht mehr beauftragt und dann wäre Feierabend. Also das sagen sie natürlich nicht, aber ich fand das so komisch. Also merkt, was ich meine. Ne? Also was ist das für ein Statement? Die wollen aber klarstellen, wir haben uns gedacht, da können wir jetzt eh nicht konstruktiv drüber reden. Und aber das ist so dieses Ding, was sie jetzt hier benutzen, um quasi zu sagen, ja, an diesen Vorwürfen ist eigentlich nichts dran. Also bleibt eigentlich nicht viel von übrig, bleibt eigentlich nur über, dass ja vielleicht das Klima da im Sender nicht so gut war. Und das sagen ja auch viele von den, also sie haben quasi wen aus dem anderen Funkhaus beauftragt, um da mal vorbeizufahren und die Leute zu befragen. Und dabei ist es halt rausgekommen, so ja, das Klima ist so ein bisschen schlecht und und das ist halt hier diese Geschichte eigentlich, worum es eigentlich geht. Und also für mich ist das jetzt nicht gerade so ein, es hat uns keiner reingeredet, das ist alles Quatsch oder so, was sagen die ja nicht, sondern die sagen so Sachen wie, ja, wir haben ja den Vorwurf nicht erhoben und wir haben uns ja damals gedacht, das hilft eh nicht und wir schaden uns selber damit. Also, was ist das? Aber das ist schon wieder hier Zap, das Medienalibi halt. Ne? Jetzt haben wir hier wieder so einen Beitrag gemacht, vermitteln den Leuten irgendwie so, da bleibt dann hinterher bei kleben, ja, was bleibt davon übrig? Es bleibt eigentlich überhaupt nichts übrig, außer vielleicht, ja, dass unsere super tollen Mitarbeiter ein bisschen zu viel Stress gekriegt haben und da mal ein bisschen lockerer gelassen werden sollten. Und gibt denen vielleicht noch mehr Geld und mehr Ressourcen oder so, stellt noch 30.000 Leute mehr ein, erhöht den Rundfunkbeitrag weiter, keine Ahnung, was man da jetzt draus ziehen soll. Aber auf jeden Fall nicht, dass irgendwas hier richtig falsch gemacht wurde. Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Das natürlich nicht. Das ist ja, da bleibt ja nichts von übrig, von den Vorwürfen. Ja, und der Stern, das, was die berichtet haben, soll angeblich widerlegt worden sein, sagen sie hier. Aber worauf sie sich da jetzt genau beziehen, auf welchen Teil von der Berichterstattung, das sagen sie hier auch nicht. Sie sagen nur, ja, das ist ja widerlegt und wir haben das ja auch wiederholt und jetzt wissen wir es ja besser. Ja. Ja. Ich meine, klar, Leute streiten das natürlich ab, dass sie da irgendwie irgendwelche Vorteile da gemacht haben oder so. Die Funkhauschefin sagt sogar, ja, mich hat ja auch eh keiner befragt. Das war ja für alle Leute schon klar, Keine Ahnung. Ich meine mich eigentlich zu erinnern, in diesem letzten Zap-Beitrag gehört zu haben, dass sie sich alle nicht äußern wollen und man die alle angefragt hätte. Aber vielleicht verwechsel ich das auch. Diese Form der politischen Beeinflussung da zu unterbinden, die halte ich auch für nahezu unmöglich, wenn da irgendwelche Journalisten sich mit Politikern absprechen. Was ganz anderes wäre, mal zu hinterfragen, ob ich diese ganzen Gendersprechereien und so weiter, ob das nicht der politische Einfluss ist, der stört und der genervt und so, und der falsch ist und so. Das ist eigentlich auch, und ob das überhaupt auch ein Einfluss ist und nicht nur, was die so gerne machen möchten oder so, da so anders drüber denken oder sonst was. Also genau, diese Art der Beeinflussung, die existiert doch scheinbar auch, ne? Und das hat ja auch gar keine Konsequenzen. Das ist ja einfach nur eine Höflichkeit gegenüber den Leuten und man darf die ja nicht in ihrer Identität runterziehen und das hat gar keine Konsequenzen. Aber nein, hier, der Marsch durch die Institutionen geht weiter. In der Schweiz, da gibt es jetzt etwas Gegenwind gegen die ganze Gender-Angelegenheit auf parlamentarischem Niveau. So, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur hat einen neuen Sprachleitfaden. So, die Stabsstelle Diversity hat es formuliert und sie gibt den Lehrpersonen, also den Professoren und den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die Freiheit, die gendergerechte Sprache als Bewertungskriterium festzulegen. Wer nicht oder falsch gendert, kann also mit Punkteabzug bestraft werden. So, und das ist dann einigen Politikern ein bisschen übel aufgestoßen und die Nationalrätin Theresa Schlepfer von der SVP, die hat eine parlamentarische Initiative gestartet und sie fordert, dass die neue Gendersprache wenigstens an den vom Bund geführten Hochschulen verboten werden müsse. Die Doppelpunkt-, Sternchen- und Partizip-Varianten verwirren die Studenten bloß und lenken sie vom Studieren ab. Der Zeitgeist will sich nicht kritisch mit der Vergangenheit befassen, er will sie verurteilen. Und wer gendert, will meistens auch gar keinen Beitrag zu einer gerechteren Sprache leisten, sondern er oder sie will dazugehören oder unterdrücken. Die Andersdenkenden. Mhm. Kritisches Denken. So, der Autor sagt, ja, das ist zwar schlecht, was die Universität da macht, aber kritisches Denken fördert man weder mit G noch mit Verboten. Das heißt, die parlamentarische Initiative sieht der Autor des, die Autorin des Textes, hoffentlich habe ich jetzt nicht missgendert und kriege einen Punkteabzug, auch als nicht richtig an, aber da ist wirklich die Frage, wie soll man denn sonst dagegen vorgehen? Ja, wenn die Kulturmarxisten sich da in den Universitäten breit machen, ne, in der Stabsstelle Diversity von der Zürcher Hochschule in Winterthur, dann was soll man denn sonst dagegen machen? Ja, dann die Studenten wissen ja meistens nicht, worauf sie sich einlassen. Die sehen nur, ach, das ist eine Hochschule, da gehe ich jetzt mal hin. Und nochmal, es geht nicht generell um Studiengänge, sondern es geht um humanistische Studiengänge oder sowas, sondern alles. Ja, alle Studiengänge. Den Lehrpersonen wird jetzt da Tür und Tor geöffnet, quasi vielleicht das auch zu benutzen, um unliebsame Studenten aus dem Weg zu räumen. Das ist ja das Problem bei solchen Kriterien, die man ansetzt. Entweder geht es um die Ideologie und man nimmt es ernst, aber da das halt so weiche Kriterien sind, kann das halt immer leicht missbraucht werden. Ja, ja. Und die Leute sind verwirrt und wissen gar nicht mehr, wie sie schreiben sollen. Ne, und ob sie irgendwelche alten Texte, die nicht gegendert sind, einreichen dürfen oder als Studienmaterial benutzen dürfen. Ne, gab es hier Beispiel Othello und andere alte Sachen, die halt ein bisschen kritisch gesehen werden könnten aus der aktuellen Linse. Und ja, so viel mal wieder etwas aus der Schweiz. Und ja, ich finde nicht, dass es als Kriterium herangezogen werden sollte. Meines Wissens nach wird ja an Universitäten sogar die grammatikalische und die Rechtschreibung teilweise nicht in die Benotung mit reingezogen. Warum sollte sowas, also die Orthographie, warum sollte sowas jetzt mit einbezogen werden? Das verzerrt doch das ganze Bild. Aber ja. Ja, ja, jeder kann schreiben, wie er will, es sei denn, du schreibst korrekt, ne? Dann ja, das ist halt was anderes, ob du richtig zitierst oder ob du mal einen Punkt oder Komma vergessen hast. Ja. Ja, und aber mit der heutigen Weise auch das zu lernen, das Lesen und Schreiben zu lernen, dann lernst du ja gar nicht mehr so richtig so eine korrekte Weise. Dann kannst du sowieso machen, was du willst. Also hast du auch vielleicht mehr Offenheit, sowieso dann das ändern. Nur, dass du, wie gesagt, dass dann vielleicht das gegenseitige Verständnis etwas flöten geht. Naja. TikTok. Wirkt ja, TikTok zensiert mal wieder unliebsame politische Angelegenheiten. Ja. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist auch eine Liste von den Worten, die nicht funktionieren, wenn du Kommentare unter irgendwas schreibst und da eins von diesen Worten ist da drin, ne, hier Cannabis, Crack, Drogen, Gas, Gay, Heroin, Heterosexuelle, Homo, Kokain, LGBTQ, LGBTQI, LSD, Nazi, Porno, Pornografie, Prostitution, Schwul, Sex, Sexarbeit, Sklaven, jetzt sind wir auf TikTok gesperrt. Ja, jedes Mal, wenn TikTok bei der Informationskontrolle erwischt wird, gelobt es Besserung. Auswirkungen hat es jedoch meist nicht. Da gab es eine Recherche von NDR, WDR und Tagesschau im Februar. Das wurde jetzt nochmal überprüft, ob das immer noch so ist. Und wer hätte es gedacht, es ist immer noch so. Und natürlich stößt es denen besonders auf, dass die LGBTQ-Themen da tangiert werden. Aber ja, dann gibt es... Eine andere interessante Sache war, das englische Wort Slack wurde auch zensiert. Und zwar, weil die Buchstabenfolge im deutschen Wort Umerziehungslager enthalten ist. Und da gab es natürlich den Bezug zu Xinjiang in China. Ja, interessant. Umerziehungslager darf man wohl auch nicht mehr benutzen, wenn man über die Verhältnisse da redet. Ich meine, aus welcher Ecke das kommt, ist klar. Also, dass China überhaupt noch einen Einfluss auf TikTok nimmt, nein, das ist ein böses, böses Gerücht. Ja, so viel dazu. Und die bei TikTok, die sind da halt ein bisschen schamloser bei der Zensur als andere. Der Khamenei, der alte Gutmensch. Genau, hier haben wir den, den Chef vom Iran. Und der sagt, es geht nicht um den Hijab im Iran. Ne, wisst ihr Bescheid. Viele iranische Frauen, die das mit dem Hijab nicht so perfekt machen, sind unter den standfestesten Unterstützern der Islamischen Republik. Wisst ihr das denn nicht? Es geht um die Unabhängigkeit des islamischen Irans. Und die USA, ja, die können das nicht tolerieren, dass es ein starker und unabhängiger Iran ist. Wisst ihr Bescheid? Das mit den Frauen ist doch gar kein Problem. Die unterstützen das doch alles. Ja, das ist eine ziemlich so Nonsens-Aussage von dem, ne? Satire-Account oder was, ne? It is about Islamic Irans Independence and Resistance. Was soll das überhaupt bedeuten? Also Independence, klar, aber Resistance? Ich dachte, Resistance wäre schlecht und würde nur von außen gesteuert werden. Okay. Tja, ganz falsch ist es ja nicht, aber trotzdem haben die Leute vor Ort ja ihren Freiheitswillen, den sie ausleben wollen. Dass es vom Ausland unterstützt wird, ist ja so. Und da kann ich nur wieder sagen, viele Sachen, die hier kritisiert werden in unserer doch noch einigermaßen freiheitlichen Gesellschaft, wo die Leute nicht halt auf offener Straße von irgendwelchen Religionspolizisten verprügelt werden oder eingesperrt werden, nur weil sie die falschen Klamotten tragen. Das kann man im Ausland schon mal ganz gerne fordern, weil da sind die Menschenrechte doch noch ein bisschen stärker betroffen, als wenn man hier jemanden misgendert auf der Straße. Ne? Jo. Ja, unfassbar! War eine ziemlich interessante Geschichte, wo hier der Andreas Halaschka gesperrt wurde. Und er hatte quasi geschrieben, dass die Vollbrecht gesperrt wurde, weil sie wiederum geschrieben hat, dass nur Frauen menstruieren können. Und das Lustige an dieser Stelle ist, dass sie im Endeffekt ihm zwei E-Mails geschickt haben. Eine, in dem sie ihm sagen, dein Account kann jetzt nichts mehr posten. Und dann noch eine E-Mail, wo sie ihm geschrieben haben, ja, dein Twitter ist nach deutschem Recht verpflichtet, Nutzer zu benachrichtigen, die von Personen in Deutschland unter dem Netz.dg gemeldet wurden. Wir haben eine Beschwerde bekommen für genau diese Geschichte. Ja, wegen des Tweets wurde sie gesperrt. Pädophilen- und Transaktivisten-Szene. Und wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und sind zum Ergebnis gekommen, dass er im Rahmen der Twitter-Regeln oder deutscher Gesetze nicht der Entfernung unterliegt. Also gesperrt für einen Tweet, wo sie nochmal parallel wegen Netz.dg bekräftigen, dass es nicht gegen die Regeln verstößt. Und der Dieringer schreibt dazu, allmählich wird es absurd. Okay, nicht erst allmählich. Twitter hat festgestellt, dass der Tweet ja angeblich gegen Twitter-Regeln verstößt und zur Sperre seines Accounts geführt hat, siehe oben. Nicht gegen die Twitter-Regeln verstößt, siehe unten. Also, Ja, es ist halt beides gleichzeitig. Es verstößt und verstößt nicht. Da könnte man ja schon fast denken, dass sie sich gar nicht an objektive Kriterien halten. Die löschen erstmal, wenn viel kommt und stellen wieder online vielleicht. Ja, ich glaube auch, das liegt einfach nur an der Anzahl der Meldungen. Und scheinbar weiß der eine Algorithmus nicht, was der andere Algorithmus tut. Ja, und hier haben wir von der Anna Schneider einen Weltplus-Artikel, den ich auch nicht komplett gelesen habe, aber ja, es geht halt um Hassrede, das neue Totschlagargument Hassrede, und sie beschäftigt sich da auf jeden Fall damit, dass jetzt ja alle möglichen Sachen davon halt geht halt nicht, weil ist ja dann Hassrede und muss man dann halt aufpassen, was man sagt. Und man darf nicht so Dinge sagen wie nur Frauen menstruieren oder so. Oder es gibt nur zwei Geschlechter oder solche Dinge, ja, weil da leiden ja die Leute und begehen alle Selbstmord und so. Ne? Rechts, Nazi. Und das ist ja dann Hassrede und deswegen muss man dann halt die Leute sperren. Und rechts, das ist ja sowieso, ja, kennen wir ja. Ja, ich würde bezweifeln, dass das neu ist, so Schlussargument, aber... Nö, ganz neu ist es nicht. Ich meine, das wissen wir ja hier. Wir beschäftigen uns da ja schon ewig damit. Ne? Genau. Ich fand es auf jeden Fall gut, dass an so einer großen Stelle wie da halt von der Frau Chefreporterin in der Welt da mal drauf eingegangen wird. Ja. Auf die Sache mit der Hassrede. Und die Telekom hat sich nochmal geäußert zu einer Nachfrage wegen den Neopronomen. Hier hat eine Nutzerin geschrieben, die Telekom empfiehlt Neopronomen. Wir hatten ja letzte Woche diese von der Diversity Squad da vorgestellte Broschüre des Grauens, wie man sich da jetzt zu verhalten habe. Und das ist hier der Twitter-Account des Corporate Communications Team. Das sagt, wir empfehlen kein Neopronomen, sondern einen fairen Umgang im direkten Miteinander. Das Dokument ist eine Orientierungshilfe für Mitarbeitende, die sich für das Thema interessieren, und keine Verpflichtung. Ja, das klang aber in eurer Broschüre bzw. in der von der Diversity Squad ein bisschen anders. Vielleicht unterhaltet ihr euch mit den Leuten nochmal, dass sie sich vielleicht nicht so aufschwingen sollen. Weil da war nämlich die Rede von, ja, ihr könnt euer das Fehlverhalten hier direkt melden und so weiter. Und auch anonym und auch gegen eure Vorgesetzten, ja, und so weiter. Du sagst und Fehlverhalten so melden, es ging wahrscheinlich darum, dass sie ihr Herz ausschütten. In und es sollte ein Kampf geführt werden, also mit diesen Geschichten, da war von Kampf die Rede, ne? Also im Endeffekt ja dann Kampf bei denen in der Firma. Und ja, also ich will mal überlegen, liebe Deutsche Telekom, ob das so geil ist, wenn so Leute da ihre Kämpfe austragen in eurer Firma. Ja, wenn sie nichts Produktives zu tun haben, ne? Wieso nicht? So ein Scheiß. Also ich würde mir auch anstelle von Telekom, wenn ich irgendwie die Sorge, dass mir das den Laden durcheinander bringt und nicht nur an deren Stelle, ne? Dass ich da mehr Ärger mit reinhole, als man rauskriegt. Ein Problem. Tja, ja. Ja. So, nochmal zu dieser Mermaids-Organisation in Großbritannien. Die hat jetzt einen Skandal nach der anderen an der Backe. Da ist wieder was rausgekommen. Also das ist diese Organisation, die sich dafür einsetzt, dass junge Kinder auch gegen den Willen ihrer Eltern Möglichkeiten bekommen, ihre Gender-Transformation zu durchleben. Das in dem Sinne, dass sie denen irgendwie irgendwelche Bandagen, mit denen die Brüste abgeklebt werden, oder irgendwelche Penisersatzdinger, die man sich in die Hose stecken kann, zukommen lassen kann, oder auch teilweise Medikamente und natürlich mit Rat und Tat beiseite stehen. Die haben einen Treuhänder im Aufsichtsrat gehabt, der einige fragliche Theorien vertritt. Und da haben wir jetzt wieder die Schnittstelle zwischen der ganzen Trans-Angelegenheit und ja, Pädophilie. Jacob Breslow ist Associate Professor of Gender and Sexuality an der London School of Economics und Trustee in diesem Board, und der ist jetzt zurückgetreten, weil doch einiges von seinen Forschungsmaterialien, die er über die Jahre gebracht hat, und einige Auftritte bei fragwürdigen anderen Organisationen ja, doch Wellen geschlagen haben, dass auch selbst die Mermaids sich jetzt ein bisschen von dem distanzieren wollen. Also was der teilweise für Thesen in den Raum gestellt hat, ist jetzt wirklich nichts Neues, aber der hat halt wissenschaftlich untermauert gewisse Theorien, wie das halt, Kinder, also Sex zwischen Erwachsenen und Kindern, dass das nichts Schlimmes sein muss, wenn es halt im Einvernehmen geschieht, ja, und dass Kinder natürlich volle Kontrolle über ihren Körper haben und auch natürlich absolut zurechnungsfähig sind, was solche Sachen angeht. Ne? Ihr kennt das ja, Consent. Consent müssen sich nur Erwachsene geben. Kinder, da ist das impliziert. Und er hat halt sehr starke Nähe gehabt zu einer Be4U-Organisation. Und das ist im Endeffekt eine sehr unappetitliche Angelegenheit. Wird teilweise als NAMBLA of UK quasi angesehen. Also NAMBLA ist ja die North American Man-Boy Love Association gewesen. Die gibt es ja nicht mehr offiziell. Aber diese Be4U Act-Organisation, die gibt es weiterhin. Die wurde von einem ehemaligen verurteilten Pädophilen quasi gegründet und gibt sich als postures itself as a respectable advocacy group. Also much of what it advocates for is the destigmatization of pedophilia und sagt in der Öffentlichkeit halt so Sachen wie, ja, wir wollen den Leuten, die halt so fühlen, wollen wir Möglichkeiten geben, wie sie ihr Leben normal leben können, ohne dass sie Kinder ausnutzen, in Anführungszeichen, sagen sie offiziell. Aber gleichzeitig sind die halt auch politisch daran, quasi Pädophilie als sexuelle Neigung hoffähig zu machen. Ja, also sowas wie schwul, lesbisch, pädophil ist gleich zu sehen. Da hat auch der Professor auch einen wissenschaftlichen Unterbau geliefert dazu. Das so zu sehen, sehr unappetitlich. Und der Gründer von dieser Organisation, wie gesagt, verurteilter sexueller Straftäter an Kindern, hat halt diese Organisation explizit gegründet, um dem den Anstrich der Humanisierung zu geben, aber hat den Mitgliedern explizit gesagt, some pedophiles were concerned Be4U Act would covertly attempt to prevent them from engaging in sexual relations with children. Also, dass diese Organisation denen, die quasi davon abhalten würden, mit Kindern ins Bett zu steigen. Aber der Gründer hat die quasi versichert, be assured, you will find no current reference to the prevention of offending. You can take that to the bank. Ja, also ziemlich unappetitliche Angelegenheit. Ne? Und einige weitere wissenschaftliche Werke von dem sind auch wirklich sehr komisch. Flirting with the Islamic State. Queer Childhood with a Touch of Contemporary Sexual Politics. Also quasi Pädophilie im Islam, das ist ja vollkommen okay da, das passiert da und ist dort gesellschaftlich akzeptiert im islamischen Staat, ja, keine Ahnung. Teilweise auch so Sachen, Bacebazi-Sachen im Iran und sehr unappetitliche Sachen. Ne? Das sind ja diese Kinder-Tänzer. Is it really that children or young people having sex is the problem? Or is it the problem, the condition? Or is the problem the conditions under which that sex happens? Nein, Kinder können Consent geben, natürlich. Nee, es ist in Afghanistan und genauso eklig wie bei euch. Vorgetan, ja. Sex is real and under other gender critical non sequiturs, a TERF grammar book. Also quasi hat er ein Buch geschrieben, was in Transkreisen als Streitschrift gegen die TERFs, also die Trans-Exclusionary Radical Feminists gilt, was da auch immer schön zitiert wird. Und ja, mit diesem ganzen unappetitlichen Hintergrund ist er selbst dieser Mermaids-Organisation dann zu unappetitlich geworden, weil da ja wieder der Fokus gelegt wird, wie wir es halt leider oftmals sehen, dass es da irgendwie oftmals einen personellen Zusammenhang zwischen Leuten, die halt Pädophilie, Päderastie irgendwie hoffähig machen wollen und der den Transaktivisten gibt. Ja, also es ist Kontaktschuld ist gefährlich im Bereich. Aber sehr viele personelle Überschneidungen. Was soll man dazu sagen? Ja. Du hast vor allen Dingen am Anfang gesagt, dass er von der London School of Economics kam. Und ist das nicht da? Genau, da ist er auch noch weiter. Da, wo die Baerbock war? Da ist er nicht zurückgetreten. Die Baerbock ihren Zettel eingekauft hat, war das nicht auch diese? Bitte? War das nicht auch dieselbe Schule, wo die Baerbock ihren Zettel eingekauft hat? Hat die den fertig studiert? Ja, gute Frage. Aber ja. Da war die auch, ja. Ja, ne? Das ist also ein Haufen. Also ich meine, der Kontaktschuld ist ja. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber Kontaktschuld ist schon gefährlich in dem Bereich. Ja, aber keine Ahnung. Da waren so viele Leute auf dieser Schule. Ich glaube nicht, dass sie jetzt alle zu pädophilen Ringen dazugehören. So weit würde ich mich jetzt Nein. nicht aus dem Nein. Fenster lehnen. London School of Economics ist halt ein Institution in Amerika, in Ja, es England. hatte auch diese Woche, wo wir gerade Ja. bei Netzwerken und sowas sind, es hatte diese Woche auch irgendwer so einen Text geschrieben, wo es ja um diese Kita jetzt nochmal ging, wo er letzte Woche darüber gesprochen hat, dass übrigens jetzt der Typ jetzt zurückgetreten aus diesem Vorstand von dem. Der war ja nicht im Vorstand von der Kita, sondern der war ja im Vorstand von dem Trägerverein, von dem Träger von der Kita. So war das ja. Und da ist er jetzt Der auch Typ, der im zurückgetreten. Interview war. Und es hatte jetzt irgendwer halt aus dieser Blase da so einen längeren Text geschrieben, der irgendwie überschrieben war mit Netzwerk der Pädophilen. Und was da halt drin stand, war, ja klar, das ist halt die. Es gab diesen Typen jetzt halt, der jetzt zurückgetreten ist. Und es gab diesen Kentler mit diesen Kentler-Experimenten. Und es gibt halt irgendwelche Leute, die irgendwelchen Kram behaupten. Und das fand ich aber auch so ein bisschen schwach auf jeden Fall. Also da jetzt zu sagen, das ist ein Netzwerk, fand ich so viele Netzwerke, wie wir immer hören, Netzwerke, wo Gamergate drin ist und so weiter, alles Netzwerke. Na, wenn mal zwei Leute sich irgendwie gegenseitig zugehört haben, ist es sofort Netzwerk und die sind alle irgendwie in der Liga oder so. Und wenn irgendwer einen Halbsatz gesagt hat, wo drei Worte drin vorgekommen sind, die irgendwie wer anders auch mal irgendwann gesagt hat, der vielleicht irgendwas damit gemeint hat, ist es nicht sofort ein Netzwerk. Also das, ja, sind halt auch viele Leute drauf angesprungen. Aber fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, habe ich jetzt aber auch nicht eingereicht. Wollte ich da jetzt einfach nur noch mal so zugesagt haben. Müsste ich mir auch nochmal komplett durchlesen, aber klang erstmal so auf den ersten Blick ein bisschen nicht so wichtig. Und aktuelle Hochrechnung sehe ich hier gerade, kann ich ja nochmal vorlesen. Oh ja. 33% für die SPD, 28,2% für die CDU, Grüne 14,3%, FDP 5,0%, AfD 11,5%, Linke 2,6% und andere 5,4%. Also immer noch Zitterpartie für die FDP. Ja, kommen wir kurz zu einer politischen Aktivistenaktion, die gerade in Amerika läuft. Das ist die American Medical Association im Zusammenhang mit der American Academy of Pediatrics, also Kinderärzte und Children's Hospital Association. Die haben hier einen Brief an den Attorney General in Amerika geschrieben, dass der unbedingt einschreiten muss gegen radikale Leute, die halt Kinder, Krankenhäuser bedrohen. Ja, weil die schreiben es hier explizit nicht drin rein, worum es geht. Es geht halt auch wieder um die ganzen Behandlungen von Kindern im Zusammenhang mit diesen ganzen transsexuellen Angelegenheiten. Und da gibt es halt in Amerika sehr starken Widerstand von Eltern. Und auch teilweise politischen Widerstand gegen und hat halt auch dazu geführt, dass es halt teilweise zu Gewalt gekommen ist, teilweise Bombenanschläge angedroht wurden. Und hier wird gesagt, auch wir müssen unbedingt die Krankenhäuser vor diesen verrückten Leuten schützen. Und these coordinated attacks threaten federally protected rights to healthcare for patients and their families, also Kinder. Und da gibt es halt eine steigende Konfrontationsbereitschaft von den Eltern von den Kindern. Und hier wird gesagt, so ja, es kann ja nicht sein, dass es eine Bombendrohung gibt und deswegen andere Patienten nicht behandelt werden können. Und manche Krankenhäuser mussten jetzt schon Security Guards einstellen, um mit der Situation Herr zu werden. Und ja, die versuchen halt wirklich jetzt politisch Druck auszuüben, dass halt, ja, vielleicht diese Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, oder irgendwelche anderen Organisationen, die sich Sorgen um die Kinder machen, vielleicht halt auch direkt von der Bundespolizei, von der FBI, vielleicht in eine Ecke gestellt werden, zusammen mit irgendwelchen anderen terroraffinen Gruppen, sage ich mal. Wo sie sich nur noch mehr ins Haus mit, weil einfach die Leute viel zu viel Verständnis dafür haben, dass die Eltern da aufbegehren. Ja, das ist irgendwie, da sieht man, glaube ich, eher, dass die Gesetze auch oder Regeln oder so auch in der Realität einfach scheitern können. Und das passiert hier gerade, so sehe ich das. Ja, und ich meine, wenn die hinter diesen ganzen Prozeduren stehen, dann könnten die ja das öffentlich kommunizieren, aber das tun sie ja nicht. Ne? Wie gesagt, in diesem Brief steht das so explizit nicht drin, was der Gegenstand dieser Protestaktion ist, sondern nur, dass es diese Protestaktion gibt und dass es eine Gefahr für die Patienten und für die Kann man sich so an drei Mitarbeiter Fingern abzählen, meinst du ja? ist. Ja. Ja, da sollen sie doch proaktiv ihre Begründungen abgeben. Aber nee, sie gehen hinten rum, komm, Staat, beschütze uns vor diesen verrückten Leuten. Ja. Ja, das hört dann auch auf, wenn irgendwelche Polizisten anfangen, sich zu weigern oder so. Ne? Tja. Zum Beispiel. Tja, ja. Gut. Und da sind die auch nicht alle so weit weg von. Mit. Naja, Sarah Silverman. Ja, hier geht es eigentlich größtenteils um den Jon Stewart. Der hat ja jetzt eine Sendung bei Apple Plus, Apple TV oder wie es heißt. Und da hat er jetzt das Transgender-Thema bearbeitet auf ganz ätzende Art und Weise und hat diese arme Dame hier, die hier auf dem Bild schon so ein bisschen traurig guckt. Das ist da wohl so eine, sie ist der Attorney General von Arkansas, von dem Bundesstaat. Und die haben da halt jetzt die Pubertätsblocker und den Kram halt verboten. Die machen das da jetzt nicht mehr. Und der Stewart sagt ja halt im Endeffekt, ja, aber die ganzen Wissenschaftler sagen doch, dass das alles nötig ist und das können das denn nicht die Eltern entscheiden. Warum verbieten sie das denn, dass die Eltern das entscheiden, wo doch die ganzen Wissenschaftler sagen, dass das so eine gute Idee ist? Und sie sagt dann immer nur, nee, das sagen die Wissenschaftler nicht alle. Und er kommt ihr dann mit so einem Krebsvergleich und sagt irgendwie, ja, aber wenn doch jetzt die Wissenschaftler alle sagen, dass man jetzt beim Krebs dies und das machen muss, dann machen sie das doch auch. Und dann sagen sie doch auch nicht, dass das muss dann irgendwer anders oder gibt es auch andere Meinungen dann dazu oder so. So versucht das irgendwie dann so hinzudrehen und die arme Dame ist dann schon ganz verwirrt. Und er meint dann auch so, ja, wo haben sie denn die Zahlen? Weil sie sagt dann so, ja, das halt die 90% von den Leuten, die meinen, als Kinder meinen, sie wären transsexuell, das einfach bei denen dann sich wieder erledigt. Und das ist ja nicht nur seit kurzem so, sondern das ist schon lange so. Und diese ganzen, also in diesen ganzen hier Textbüchern zu dem Thema stand das ja auch so drin. Also Eber hat da schon mal was rausgesucht, was ich gesehen habe. Das hatten wir zwar nicht in der Sendung, aber das hat er irgendwie mal rausgesucht gehabt. Und das ist eine Tatsache. Und der Stuart sagt dann so, ja, wo haben sie das denn her? Und das ist ja eine total ausgedachte Zahl mit 90% und das kann ja überhaupt gar nicht sein. Und sie sagt dann nur so, ja, das steht in unserem Antrag steht das alles drin und da können Sie sich das anschauen und ich habe das jetzt nicht parat und die wirkt dann halt so total verloren und verkehrt und ach ja, warum verbieten wir denn den Leuten was? Warum verbieten wir es ihnen denn? Und dann kommt er noch mit Selbstmorden bei Transgender-Kindern, dass die sich ja umbringen viel mehr als die anderen und der einzige Schluss daraus soll dann auch wieder sein, dass die alle ihre Drogen dann nehmen, ihre Medikamente dann nehmen und ihre Pubertät aufhalten oder was, weil das ja auch alles total nebenwirkungsfrei und vollkommen in Ordnung ist. Und der bringt dann da irgendwie noch so einen Quatschvergleich, dass er irgendwie so sagt, so ja, und diese Ärzte, die sind dann alle irgendwie nur böse und wollen dann irgendwie die Leute dazu verleiten und so weiter und so fort, so als wäre das alles komplett egal halt, ne? Also ja, da steckt halt eine Ideologie dahinter, Jon Stewart. Das musst du halt einfach mal realisieren, die das irgendwie sagt, dass die Leute gar nicht früh genug da irgendwie transistieren können oder dass die Menschen alle nur Fleischpuppen sind, die man beliebig hinerziehen kann oder so ein Kram. Eine Ideologie, die in den letzten Jahren halt immer stärker geworden ist. Und nee, also sorry, wir brauchen diese Leute nicht, dass sie den Eltern das dann irgendwie einreden und dann irgendwie an deren Mitgefühl da irgendwie appellieren oder ihnen irgendwie sagen, dass ihre Kinder sich sonst umbringen, wenn sie die Scheiße nicht mitmachen. Ja, aber der Trend geht in Amerika ja dahin, dass man dieses ganze Prinzip der freien medizinischen Lehre aushöhlt, dass man sagt, okay, es gibt jetzt die Richtlinien, die von den zentralen medizinischen Vereinigungen ausgegeben werden und die Ärzte müssen sich dran halten und dürfen halt nicht in ihrer professionellen Meinung abweichen, was dann das Prinzip aushöhlt, dass man sich, wenn man eine Diagnose von einem Arzt gestellt bekommt, dass man sich eine zweite Meinung einholen kann. So. Ja, ja, das ist gerade der Trend, der in Amerika läuft, was diese ganze Angelegenheit mit dem Gender-Affirming Care läuft. Ja gut, hier sprechen sie im Endeffekt das an, meinen, das wäre alles prima und dann kann sich noch eine zweite Meinung einholen und sagt der Stuart dann halt auch von wegen, ja, warum erlauben wir das dann nicht einfach, dann sollen die Leute sich halt eine zweite Meinung einholen. Aber nee, sorry, diesen Kindern dieses Zeug zu geben, das passt einfach nicht. Die müssen erstmal groß werden und wenn das dann immer noch ein Problem ist, dann kann man das ja machen. Aber das ist einfach unethisch. Das ist medizinisch unethisch. Und alleine diese Tavistock-Scheiße da in Großbritannien hätte das jetzt eigentlich den letzten Zweifler mal vor Augen führen können, dass das alles unethisch ist. Und das ist mal so ein strukturelles, systemisches Problem, was ihr da habt bei dem Scheiß. Ja, da wird der Kinderschutz wird auf den Kopf gestellt. Ja, da werden die Kinder nicht vor sich selbst geschützt, sondern ja, was eigentlich? Ja, es wird unterstellt, dass die komplett rational denken können und komplett in Kontrolle sind und logisch über alles reflektieren können, was Kinder nun mal einfach nicht können. Ja, das ist ja ein Fakt. Deswegen sind sie ja schutzbedürftig. Ja, es ist eine weitere unveränderbare, wie soll man sagen, Körperveränderung oder so. Also Tätowieren, piercen und jetzt umgendern oder so. Umhormonisieren, keine Ahnung. Und sich schön noch ein bisschen schädigen am Körper. Das ist auch ein Trend, glaube ich. Was sagt die Linke dazu? Ja, genau. Hier gab es ja so eine Aufstellungsversammlung für interne Partei. Also eine Vorstandswahl im Endeffekt für die Linke Hamburg. Wo eine Transperson namens Travasoli kandidiert hat in Abwesenheit. Cool. Und dieses hier ist irgendwie der YouTube-Kanal von einem Tom Radke. Kennt er den noch? Mhm. Das war der von Fridays for Future, der den vorgeworfen hat, da Pädophile in ihren Reihen zu haben. Und dann hinterher mit den Identitären irgendwie sympathisiert hat und nach Russland gefahren ist und lauter so ein Kram. Strebt immer noch in die Öffentlichkeit, was? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht hat doch einfach nur einer sein Bildnis benutzt oder so, weil ich habe eigentlich schon ewig nichts mehr von dem gehört. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich von dem ist. Und ja, ich wollte hier mal so ein bisschen reinhorchen, weil es doch schon sehr, also diese Sachen sind zwar schon rumgegangen. Normalerweise mag ich das mal nicht so gerne, mich über Sachen zu unterhalten, die eh schon jeder gesehen hat. Ich habe schon nicht gesehen. Ja, okay. Gut, weil es geht hier nämlich auch um das Trans-Thema. Also die abwesende Person ist eine Trans-Person. Deswegen heißt er auch Trans-Vasoli, ha? Ja. Aber es hilft, was soll ich, oder liebe so? Leute, es gibt die Möglichkeit, sich noch im Parteitag hier vor Ort zu bewerben. Das haben wir jetzt mit Gunit auch so gemacht. Es gibt jetzt diese Bewerbung und ich würde jetzt raten, lasst es... Ja, was auch noch da debattiert wurde, war die Tatsache, ob dieser Herr, diese Dame überhaupt seinen Geschlechterwechsel rechtzeitig angekündigt hätte, denn es geht hier tatsächlich um einen Quotenplatz, der nur für Frauen zur Verfügung steht. Und da gab es auch... Ist frei oder wie? Da gab es auch großes Durcheinander, ob der oder sie das rechtzeitig angemeldet hat, dass sie jetzt eine Frau ist. Die Vorstellung machen und dann gehen wir weiter. Wir werden viel mehr Zeit verschwenden und nerven, wenn wir jetzt in diese Diskussion darüber einsteigen, weil wir alle nicht mehr Informationen haben. Wir sind jetzt aber auf der sicheren Seite. Lasst es uns machen. Wer von uns will jetzt bewerten, wann sich Bijan gemeldet hat beim Bundesvorstand und wann nicht? Ja, aber das liegt da nichts vor. Es liegt eine Bewerbung vor. Hier steht er. Es muss hier vorliegen, und zwar die beiden Dinge, die du benannt hast. Einmal die Bewerbung, die liegt offensichtlich per SMS vor, und die Erklärung des Identitätswechsels, die liegt uns nicht vor. Ja. Auf welcher rechtlichen Grundlage sagst du das? Du hast gesagt, das muss beides gegeben sein. Ja, finde ich auch. Ja, aber wir können jetzt nicht aufklären, ob das in der Bundesgeschäftsstelle vorliegt oder nicht. Wenn das zweifelhaft ist, kann er nicht kandidieren. Oder Sie brauchen einen Identitätsnachweis, um ihn einzuschätzen. Ja, wie gesagt. Er muss erst seine Echtheit nachweisen. Ob der Geschlechtswechsel, rechtzeitig gewesen ist, das wollen Sie wissen. Sie wollen wissen, was mit dem Nachweis... Ja, Sie brauchen einen Zettel dafür. Sie brauchen einen Zettel dafür, dass er sich umgemodelt hat. Naja, da muss eigentlich nur draufstehen, ich bin jetzt eine Frau. Das ist alles. Die haben ein Self-ID-Verfahren da. Mhm. Ja, okay. Eine Bestätigung auf jeden Fall. Also, ich würde mal vorschlagen... Dann stellt jemand den Antrag, dass jetzt der Parteitag darüber abstimmt. Ich würde vorschlagen... Also, wenn Bijan das der Bundesgeschäftsstelle mitgeteilt hat im November, dann gehe ich mal davon aus, dass die Bundesgeschäftsstelle dem entsprechenden Kreisverband, also dem Kreisverband Altona, das mitgeteilt hätte. Das ist bis heute nicht geschehen. Insofern würde ich davon abraten, ihn hier kandidieren zu lassen. Ihn. Ich würde gerne... Oh, liebe Leute, echt. Es bleibt uns echt nichts erspart. Da kann man nicht, wenn der verliert, einfach eine Frau nachnominieren. Dass der alte Bezirksvorstand Altona das wusste und Mädchen hat es gerade bestätigt, das Mädchen es weiß. Insofern ist es mir wohl nachgewiesen. Das wussten wir vorher nicht. Er hat sich ein bisschen arg... Sie hat sich ein bisschen arg spät beworben. Gut, es wäre ja schön gewesen, man hätte es proaktiv erfahren. Also bitte Genosse, 5 Minuten für Bijan Tabasoli. Liebe Genossinnen und Genossinnen, ich kann leider nicht persönlich hier sein, weil ich diese Woche an Corona und vermutlich Affenpocken erkrankt bin. Schon zu lange werden wir Frauen in dieser transphoben Partei diskriminiert. Mann und vor allem Frau hat es wieder bei der Reaktion auf die schreckliche Rede der Neonazin Sarah W. gesehen. Alle FunktionärInnen der Partei regen sich darüber auf, dass sie unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck auf unverschämte Art und Weise angreift. Aber hat auch nur ein trotzkistischer GenossIn darauf hingewiesen, dass die WiederholungstäterIn Sarah R. ihre Rede überhaupt nicht korrekt gerendert hat? Nein. Gerendert? Denn das Leid von uns Frauen ohne Gebärmutter... Gegendert meint er natürlich. Ja, wahrscheinlich. Ne? Jetzt kommt das Leid von uns Frauen ohne Gebärmutter. Spitze. Mutter ist euch doch egal. Es gibt Tage, da bin ich kurz davor, in Tränen zusammenzubrechen. Aber es wird noch schlimmer. Wie oft werden wir Frauen ohne Gebärmutter auf unseren Körper reduziert? Wie oft gleiten die gierigen Blicke von Machos wie Kai, Uwe, Peter oder David Stroh über unser junges Fleisch? Schluss damit! Die Zeit, in der alte, weiße Stalinistenmänner ungestraft wehrlose Trotzkistenfrauen wie mich mit einem Eispickel vergewaltigen konnten, ist vorbei. Ihr alten, weißen Männer seid auf den Müllhaufen der Geschichte. Verschwindet aus der Linken und geht doch in die KPD, zu Honecker oder eine andere stalinistische Schlägertruppe. Ich stoppe jetzt einmal ganz kurz die Zeit, weil Mitglieder sozusagen jetzt hier zu beschimpfen und zu beleidigen, das ist nicht statthaft. Also wir haben einen anderen Umgang miteinander vereinbart und da möchte ich dich bitten, dran zu halten. Darf Danke. Ich bitte die Rede der Genossin Bijan weiter vortragen? Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ja, es ist gut, dass mittlerweile ein Großteil unserer Linken so denkt. Vor allem in der Bundestagsfraktion mit so tollen Trans-Allies wie Anke Domscheit-Berg und Cornelia Janine Wissler. Und auch mein ehemaliger Gegner beim Kampf um Platz 1 in der Europaliste, Martin Schirdewan, ist nun ein Verbündeter. Er versicherte mir vor kurzem in Brüssel, dass ich eine wunderschöne, starke Frau bin. Aber auch eine zarte, zerbrechliche Blume. Und deshalb kandidiere ich als Landessprecherin unserer Partei. Es ist endlich Zeit, die patriarchale Mentalität zu überwinden und eine Frau ohne Gebärmutter zur Landessprecherin zu wählen. Hallo? 2022. Als Landessprecherin... Das jetzige Jahr. Das ist das jetzige Jahr, Leute. Genau. Das war eine schöne Argumentation getragen, ja. ...werde ich dafür kämpfen, endlich alle vernachlässigten Themen in den Vordergrund zu stellen. Die Akzeptanz von Transfrauen, Frauen ohne Gebärmutter und Frauensternchen erhöhen. Dazu gehört eine Quote in Aufsichtsräten aller staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen. Zweitens, ich werde in den jahrelangen Krieg zwischen Transfrauen damit und er ohne in Ruhe weitersprechen kann. Endlich schlichten. Ladies, es ist egal, ob ihr Pre- oder Post-OP seid. Ihr seid alle wunderschöne Frauen. Drittens, alle Bücher der transphoben, homophoben und antisemitischen Rassisten Jen K. Rowling verbieten. Kein Platz für transphoben Scheißdreck. Viertens, ich werde den vertuschten Parteispendenskandal zur Veruntreuung von Fraktionsgeldern lückenlos aufklären. So wie es mein Mentor Fabio De Masi bei Aufstehen beigebracht hat. Fünftens, ich werde eine Kampagne entwickeln, um gegen Fatshaming vorzugehen und die Fatfans motivieren, ihren runden Körper zu lieben. Theresa Jakob wird mir dabei helfen. Sechstens, ich würde jetzt vorschlagen, dass... Ich möchte jetzt, dass das unterbrochen wird. Ich sage, legalisiert Crystal Meth und die Chemsex. Na, habt ihr es gerade gehört? Er hat gesagt, legalisiert Crystal Meth. Seine Forderung. Ja, Spitze, ja. Wir haben schon einige Leute versucht, auf seine Art mit Satire dann den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Aber es klappt irgendwie auch nicht immer. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich so ist. Keine Ahnung. Kommt mir schwer so vor, ja. Kannst du mal. Tatsu Müller von der Rosa Luxemburg-Schiff wird uns dabei helfen. Sag mal. Hektische Betriebsamkeit. Theresa, die brauchen so einen langen Stapel zum Haken, abgeben, um den von der Bühne zu zerren. Ja, so wie bei Dagobert oder so. Ja, was man jetzt hier nicht sieht, die haben den da wirklich vor die Tür geführt. Das hat man in einem anderen Ausschnitt gesehen und irgendwie auf ihn gezeigt oder so, ihn so ein bisschen geschubst auch. Also, das war schon eine ganz schöne Ansage wahrscheinlich, die er da gekriegt hat. Ich dachte, er war nur der Vorleser. Ja, war er ja auch nur. Aber trotzdem, sich daran zu beteiligen, halt eben, wird ihn wahrscheinlich ganz schön genervt haben. Ja, hätte man vielleicht eine Maschine vorlesen lassen sollen oder so. Ich lasse mich auf diese Art und Weise nicht in eine persönliche Auseinandersetzung ziehen. Nein. Ich bin keine erklärte Freundin von Bijan Taposido. Ich habe sein Ausschlussverfahren unterstützt und andere Dinge. Aber auf diese Art und Weise mich in einen Konflikt hineinzubeziehen. Ach, das ist so ein Typ, der das öfter macht. In einen Konflikt hineinzubeziehen und zu beleidigen, das weise ich auf aller Schärfste zurück. Und das, was eben vorgetragen worden ist, ist für mich der nächste Grund, ein Ausschlussverfahren zu beantragen. Theresa, du hast, glaube ich, die volle Unterstützung des Parteitages. Und wir schlagen vor, dass wir hier kurz unterbrechen und uns kurz sammeln und dann in Ruhe weitermachen. Interne Zersetzung nennt man das, glaube ich, ne? Wenn einer sowas öfter macht. Stark. Im Chat sagt Niro Jima gerade zur Vollständigkeit der ganzen Geschichte, es gab eine Schubserei vor der Tür und Travasoli hat in einem Interview bestritten, dass er für diese Rede verantwortlich war. Ja. Aber höchst amüsant. Ja. Ja, eine Partei beim Sterben zuzugucken, ne? Ist auch nicht schön unbedingt. Lustig halt ein bisschen. Aber was soll da noch kommen, ne? Ich will ja noch nicht mal mehr einen gemeinsamen Weg. Ja, wenn es darum geht, irgendwie, wer Männchen und Weibchen ist, so ungefähr. Meine Fresse, ey. Nee. Schade, waren mal wählbar, die Linken. Eigentlich. Ist zwar lange her, aber so ja nicht, ne? Geht es noch weiter, oder? Ich dachte schon gerade, bei mir wäre abgebrochen oder so. So, ist mal da. Mhm. Bist du noch da, Chris? Sieht nicht so aus. Das ist wahrscheinlich hektischer Betriebsamkeit auch. Er ist gerade vor Lachen gestorben. Okay. Was kommt? Was bei Twitter sagt vielleicht. Da gibt man eine Info. Tja, Hamburg. Was sagt die Landtagswahl in Hannover? Können wir ja noch mal kurz drauf kommen? In Hannover sind die Lichter ausgegangen. Ach so, vielleicht. Ja, das könnte sein. Gibt's da? Ja, also Stromausfall in Hannover? Ja. Also, ist ja hier noch vermerkt im Chat. Nach den letzten Hochrechnungen ist auf jeden Fall die FDP mit 5% immer noch stabil drin. Die Linke ist mit 2,7% stabil draußen. Mhm. Wären die sonstigen eine Partei, wären sie auch drin. Und AfD 11,4, Grüne 14,1, SPD 33,1, CDU 28%. Wenn die Grünen 15% haben, dann ist das ja ungefähr so wie bei der Bundestagswahl. Und bei einer Wahlbeteiligung von 60% macht das dann irgendwie 8% der Wähler aus oder 9, ne? Ja, ich weiß es nicht, dass die Grünen da so starken Zulauf haben. Ja, weiß ich auch nicht. Kommt mir ein bisschen wie eine Trotzreaktion vor von den Leuten, so jetzt erst recht oder so. Oder jetzt müssen wir doch sehen, dass wir Windräder brauchen oder so. Ja, keine Ahnung. So eine Art. So, bin wieder da. Hey, willkommen. Ja, also das Video geht auf jeden Fall noch eine ganze Weile, aber am zweiten Tag nämlich hat er auch nochmal wieder probiert, da irgendwo für irgendwas zu kandidieren und so. Also mit hin und her und her und hin und auch noch irgendwelche anderen Reden, die da irgendwie, die Dame hier wollte auch was für die Frauen tun, für die Sichtbarkeit und die Qualität von denen. Ach so. Und so. Okay, ich meine, die beschäftigen sich sowieso dann mit so Scheiß, sonst hätte ich gesagt, der hält den ganzen Laden auf eigentlich. Ich bin das Gesicht zu meiner Bewerbung, Daniela Ahrens-Bütel aus dem schönen Bezirk Bergedorf. Dort bin ich im Bezirksvorstand tätig. Ich bin für die Mitgliederbetreuung zuständig und mir ist es wichtig, Mitglieder zu halten und neue zu finden und die neuen zu integrieren. Wie ich schon in meiner Bewerbung geschrieben habe, sehe ich meine Stärken in der innerparteilichen Arbeit, zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Bezirken und dem Landesvorstand flüssiger zu gestalten. Ja, ganz faszinierende innerparteiliche Arbeit. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Max und Flocke, Einsatz in Katastrophenhausen. Ja, ihr habt vielleicht die Kampagne vom Bundesamt für Katastrophenschutz mitbekommen. Da hängen überall Poster, dass man sich Notvorräte anlegen sollte und die haben so ein gewisses Comic-Design. Und das machen die schon länger. Die haben quasi eine ganze Kampagnenreihe gefahren und haben auch eigene Figuren kreiert. Die haben sogar ein Computerspiel gemacht, Max und Flocke, Einsatz in Katastrophenhausen. Und hier der Comic. Ich glaube, kurz auf Seite 14 kann man mal kurz springen. Da ist ein aktuelles Thema, wie man mit einem Stromausfall umgehen soll. Das finde ich einfach nur lustig, wie da der jungen Population der Bevölkerungsschutz beigebracht werden soll. Ja, und da gibt es natürlich einen, wie heißt der, Professor Chaos oder irgendwie sowas, der mich ein bisschen an den Dr. Wright erinnert von Sonic. Aber ja, und war der nicht von Mega Man? Stimmt. Wie hieß der von Sonic denn noch? Jetzt kriege ich meine Güte. Heute bringe ich ein paar Sachen durcheinander, habe ich den Eindruck. Ich hatte vorhin auch schon Bacabasi Iran gesagt, das war natürlich Afghanistan. Ja, aber hier, Einsatz in Katastrophenhausen, Giftwolke. Ich glaube, das ist noch eine Seite drunter, da fällt dann der Strom aus und da ist zufällig gerade ein Kamerateam bei dem zu Hause und dann zeigt er ganz stolz seine Notvorräte. Ne? Ist eine gute Story. Ne? Hier ist alles drin, was wir brauchen, falls der Strom ausfällt. Ja, und damit sind wir auf das Leitungswasser nicht angewiesen. Verhungern werden wir anscheinend auch nicht. Alles, was gebraucht wird, um sauber zu bleiben, ist auch da. Das ist die Hausapotheke und so weiter und so fort. Ich erinnere mich noch, wo die ganzen Prepper quasi in die rechte Ecke gestellt wurden. Ich glaube, die Zeiten sind auch mittlerweile vorbei. Ja, finde ich ganz interessant, dass es so den Kindern nahegebracht wird. Und ja, einfach nur lustig, kann man sich mal angucken. Ne, Dr. Superschreck heißt er, ne, Superschreck, der freut sich und zack, da kommt der Stromausfall, drückt auf den Knopf und dann wird eine Leitung unterbrochen und aber natürlich geht der Strom ganz schnell wieder an und dann kommt die Entwarnung. Okay. Ja. Und ein Bug-out-Notfallrucksack wird auch gezeigt und zwischendurch kommen so ein paar Checklisten, was man denn alles als mündiger Bürger vorbereiten halten muss, ne? Notgepäck wird es hier genannt. Ich meine, Bug-Out-Bag ist dann vielleicht zu Prepper-mäßig für die. Und ja, einfach interessant. Der Katastrophenschutz ist, geht in die Offensive, mediale Offensive. Vor allem das Computerspiel fand ich sehr lustig. Ja, und die Kampagne hat natürlich auch einige lustige Videos. Und hier sehen wir das ein Einleitungsvideo, wo es auch einen Bug-Out-Bag gibt. Kannst ja mal abfahren. Seien Sie für alle Fälle vorbereitet. Gehen Sie auf notfallvorsorge-bbk.de und erfahren Sie, was Ihr Gepäck für echte Notsituationen enthalten sollte. Genau, echte Notsituation, wenn das Computerspielmonster aus dem Bildschirm rausspringt. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, das mit so einem humoristischen Ansatz zu machen, aber ich finde es einfach nur albern. Ja, sind schon die Gefahren kommen irgendwie aus dem Nichts oder aus dem Himmel oder so, ne? Und nicht daher, wo sie wirklich herkommen, nämlich dass sie nur zu Scheiße gebaut haben oder so. Genau, und wieder da der Bug-Out-Bag, ne? Der das Symbol eines jeden Preppers ist jetzt hochfähig geworden. Finde ich einfach nur lustig. Das ist doch immer gut, ja. Wie die Zeiten verändert haben. Rechts, Nazi, Nazi. Nein, offiziell. Ja. Tja, einfach nur ein lustiges Fundstück. Ja. Es ist mit den Wahrheiten, ne? Manchmal werden sie kassiert. Tja. Und wie man hier auch in der Vorschau sieht, die haben diesen Comic-Stil in sehr vielen verschiedenen Videos. Die haben so eine ganze, ja, da gibt es auch ein ganzes Narrativ, ne? Da gibt es halt den Max und Flocke für die junge Bevölkerung und für die Erwachsenen, das, was wir gerade gesehen haben. Tja. Demnächst in ihrer Erwachsenenbibliothek. Ja, also ich weiß nicht, ob diese Spots im Fernsehen gelaufen sind, weil ich gucke ja kein lineares Fernsehen mehr. Und Werbung sehe ich irgendwie auch nicht mehr, weil ich Adblocker benutze. Deswegen, vielleicht habt ihr das ja. Gerade von der Seite aus so eine Tippliste oder so, die war irgendwie ganz schnell offline. Aber ich nehme an, dass es vielleicht auch nur überlastet war oder so viele Leute drauf geklickt haben. Könnte auch sein. Ja, BWK, das ist ja hervor in letzter Zeit. Tja. Tja, und dazu sage ich auch nochmal, dieses Computerspiel Max und Flocke, ich habe das mal ein bisschen angespielt und habe mir gedacht, vielleicht könnten wir da ja nochmal so einen Gaming-Stream zu machen. Aber das gute ist Idee. Ein bisschen zu dröge dafür. Aber wer weiß, ihr könnt ja mal uns schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Ich meine, es wurde immerhin von euren Steuergeldern bezahlt, nicht wahr? Ja, die Videos, die wir abspielen, die sind etwas framemäßig runterskaliert, weil die Bandbreite nicht so ganz stark ist und ja, das bitten wir zu entschuldigen. Ich hoffe, das ist trotzdem rübergekommen, worum es ging. Ne? Spielt Computer und dann kommt der Endgegner, das Krakenmonster kommt aus dem Bildschirm rausgesprungen und ja, so ist das. Und ist der Chris auch schon wieder aus dem Bildschirm rausgesprungen? Chris, Chris. Das ist Entfernung. In Hannover ist echt schlechtes Netz heute. Tut mir voll leid. Ja, wahrscheinlich muss das Fenster zumachen, weil die ganzen Wahlkampfleute da jetzt jubeln vorbeilaufen. Ja. Die Grünen jubeln vorbeilaufen. Genau. Tja. Ja. Ach ja, und auch Stichwort Katastrophenvorsorge. Ja, hier haben wir ein sehr lustiges Dokument vom Department of Defense. Ist schon etwas älter, aber habe ich einfach auch nochmal reingenommen als lustige Ablenkung von den ganzen Angelegenheiten so. Es geht im Endeffekt um Preparedness for Zombie Attacks. Das ist ein ernsthaft gemeintes Notfalldokument, was im Fall einer Zombie-Apokalypse quasi zu tun ist. Natürlich ist das Ganze ernst gemeint. Das steht auch ganz explizit in diesem Dokument drin. Allerdings ist es nicht ernst gemeint, dass man mit einer Zombie-Apokalypse rechnet, sondern es geht darum, dass es quasi ein Lehrmaterial, Dokumentes, wo neue Leute, die lernen, angelernt werden, wie sollten solche Contingency Plans aussehen. Deswegen ist es ein sehr detaillierter Plan, wie man mit Zombies umgehen müssen. Ja, und da geht es wirklich sehr kleinteilig darum, wie man gegen Zombies Defensive Positions aufbauen kann, dann, was es für Arten von Zombies gibt. Es gibt zum Beispiel vegetarische Zombies, ne? Zombie life forms originating from any cause, but pose no direct threat to humans because they only eat plant life. Also vegetarische Zombies, vielleicht gibt es auch vegane Zombies, keine Ahnung. Evil magic Zombies. Zombies, Zombie life forms created via some form of occult experimentation in what might otherwise be referred as evil or black magic. Und natürlich die einzige wirkliche Gefahr, die Chicken-Zombies, die es tatsächlich wohl gibt, sogar im echten Leben. So-called Chicken-Zombies occur when old hens that can no longer lay eggs are euthanized by farmers with carbon monoxide, buried and then claw their way back to the surface. Also das scheint es wirklich tatsächlich zu geben, war mir auch neu. Und gibt auch Zombies from outer space, weil man muss ja alle Origin-Stories irgendwie abdecken, ne, alle Eventualitäten. Frankensteinian bio-engineered Zombies, also irgendwelche Menschen haben Experimente gemacht und dann ist ein Zombie bei rumgekommen. Und natürlich pathogen Zombies. Ja, also nicht man wird nicht durch die Bisse zum Zombie, sondern es gibt halt sowas wie eine Pandemie. Und ja, das Interessante an diesem Plan ist, dass es halt wie ein Lehrmaterial ist und quasi parallel zu ganz vielen anderen Contingency Plans läuft und einige Sachen, die in der Corona-Pandemie gemacht wurden, stehen hier auch drin. Wie gesagt, dieses Zombie-Ding ist extrem umfangreich und quasi als Template für alle anderen Contingency Plans, die zukünftig noch entwickelt werden sollen, da, was ich einfach überlustig finde. Ja. Und ja, das einfach nur als kleiner Nebenpunkt. Ne? Alle möglichen Eventualitäten werden abgedeckt. So, außer bestimmte Sachen, da denken die Leute einfach nicht dran. Hier geht es um Mobilfunknetzwerke. Mobilfunknetzwerke sind ja auch eine kritische Infrastruktur, würde man denken. Allerdings ist es so, dass die meisten Mobilfunknetzwerke in Europa nicht als kritische Infrastruktur gelistet sind. Also wenn geplante Stromausfälle laufen, kriegen ja Bürogebäude vom Staat, militärische Zentren, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser werden ja nicht vom Stromnetz getrennt bei geplanten Stromausfallszenarien, also Brownouts. Das ist allerdings nicht bei Mobilfunkmasten der Fall. Die Mobilfunkmasten in Europa haben im Endeffekt also zumindest die in Deutschland, in anderen Ländern sieht es anders aus, die haben Batterien drin, dass sie noch 30 Minuten funktionieren, sollte der Strom ausfallen. Und ja, wenn man geplante Brownouts hat von 1-2 Stunden, wie wir es ja vielleicht bald erleben werden, muss man ja mit rechnen, ich weiß warum, dann reicht das natürlich nicht aus. Ja, dann, wenn der Strom 2 Stunden abgeschaltet ist und die Mobilfunknetze funktionieren nach einer halben Stunde nicht mehr, hat man vielleicht ein paar Hipster, die nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen und dann sich alle irgendwas machen. Und dann gibt es die Volksaufstände, weil die nicht mehr mit dem Handy umgehen können. Da wird jetzt auch dran gearbeitet. Die Deutsche Telekom hat zum Beispiel 33.000 mobile Funkmasken, die dann im Ernstfall in diese Regionen bringen könnten, wo das geplant wird. Die werden mit Diesel betrieben, ne, was natürlich hoch umweltfreundlich ist. Allerdings von diesen 33.000 können die auch nur 6.000 bis 1.000 mit diesem Notstrom versorgen. Da haben die zwar das Equipment eingekauft, aber nicht genug Stromversorgung, weil die halt davon ausgegangen sind. Es ist eher ein Szenario, dass es einen kurzfristigen Stromausfall gibt und die Mobilfunkmasten gehen einfach kaputt durch das schnelle Ausschalten und wieder Anfahren, dass die Elektronik irgendwie kaputt geht und dass man dann diese mobilen Netztürme einfach hinstellen kann und ans normale Stromnetz anschließen kann. Ja, eher ein kleiner Planungsfehler, würde ich mal sagen. Und in anderen europäischen Ländern sieht das Ganze halt auch noch ein bisschen weniger gut aus. Alleine Frankreich hat relativ gut vorgesorgt. Da haben die ein redundantes Stromnetzwerk und da haben die auch schon, 62.000 mobile Funktürme, die auch alle eine Notstromversorgung haben. und die die im Notfall einsetzen könnten. Und also auf Zombies können sich die Amerikaner vorbereiten. Wir können uns nicht mal darauf vorbereiten, dass, wenn wir geplant den Strom ausschalten, das Mobilfunknetzwerk weiterläuft. Ja, es ist jetzt in Planung, dass man halt die Mobilfunktürme auch in dieses sogenannte Kritis-Netzwerk einbezieht, dass die halt bevorzugt auch mit Strom versorgt werden können. Allerdings sind die Leitungen nicht so geschaltet, dass das möglich ist. Ja, also wie gesagt, wenn man geplant den Strom abschaltet, dann werden die Krankenhäuser nicht abgeschaltet, nur bei euch zu Hause und die Geschäfte, da wird der Strom abgeschaltet, weil die Leitungsnetzwerke schon so gelegt werden sind, dass man da diskriminieren kann, wen schaltet man ab und wen nicht. Das ist bei Mobilfunknetzwerken nicht. Da hat einer wirklich mitgeplant. Ja. Wie ist das denn gemacht? Ja, und die Franzosen, die sind einfach wirklich super in der Planung. Ne? Die haben jetzt, die rechnen fest mit den Brownouts und beziehen jetzt auch schon die Medienunternehmen mit ein. Da werden die Medienunternehmen jetzt nach dem Wetter und wahrscheinlich nach den aktuellen Corona-Zahlen, das sich ja auch schon eingebürgert hat, werden die jetzt einen Wetterbericht für Strom quasi bringen. Jetzt mal ganz kurz, Energiewende oder so, da war das Wort Ausfälle aber nie ein Thema eigentlich. Das gehörte da irgendwie nicht zu. Dass sie sich so selbstverständlich darauf einstellen, dass sie jetzt irgendwie die Ausfälle kriegen, das finde ich wirklich erschreckend. Ja, es ist wirklich erschreckend. Ich sage auch, warum das erschreckend ist, weil Frankreich setzt im Bedarfsfall aus Stromlieferungen aus Deutschland. Göttliche Idee. Eigentlich okay, wunderbar. Damit die Menschen wissen, wann das Stromnetz besonders belastet ist und sie die Waschmaschine greifen sich in die Tasche oder so nicht einschalten, bietet Frankreich einen sogenannten Stromwetterbericht an. So, also da wird nichts von, wenn einmal eine Sturm angezeigt wird. Ne, dann haben die grün, orange und rot, je nach dem Energieszenario. Und wenn ein rotes Szenario ist, dann sind die Menschen aufgefordert, ihren Verbrauch beispielsweise zwischen 8 Uhr und 12 Uhr oder zwischen 18 oder 20 Uhr zu senken, etwa indem sie ihre Kleidung zu einem anderen Zeitpunkt waschen oder mit dem Gericht aus dem Backofen noch etwas warten. Ja, und eine andere interessante Sache werden die Franzosen machen. Das kam auch in dem Punkt vor, den ich letzte Woche vorgestellt habe. Um einen Blackout zu verhindern, wird der Netzbetreiber RTE aus der Ferne in den Warmwasserkonsum von rund 4,3 Millionen Haushalten in Frankreich eingreifen. Wer bereits einen automatischen Stromzähler, in Klammern Smart Meter, Linky genannt, installiert hat und einen Stromvertrag mit unterschiedlichen Tarifen zu Schwachlast- und Hochverbrauchszeiten hat, ist davon betroffen. Dann kann aus der Ferne der Befehl gegeben werden, das Aufheizen von Warmwasserreservoirs beispielsweise zu bestimmten Zeiten nicht vorzunehmen. Also Frankreich rechnet fest mit den ganzen Sachen, hat auch schon einige Möglichkeiten, die es hier in Deutschland noch nicht gibt, die allerdings ja auch in Planung sind, diese Smart Grid-Angelegenheit, ne, dass man von Ferne steuern kann, der will jetzt seine Heizung einschalten, nee, das lassen wir jetzt mal, weil das Netz zu sehr belastet ist. Frankreich geht da mit großen Schritten voran. Da wird einem richtig warm ums Herz, nicht wahr? Ja, in Großbritannien gibt es übrigens ähnliche Sachen. Ich hatte jetzt einfach Frankreich als Beispiel genommen. Hier kommen wir zu einer sehr interessanten Sache. Dennis Meadows ist eine hochrangige Person im Club of Rome. Club of Rome wurde ja durch das Buch Die Grenzen des neuen Wachstums im Jahr 1972 weltbekannt und hat sehr viel Agenda geprägt, was internationale Absprachen, internationale Politik betrifft. Und hier habe ich jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus dem Interview genommen, wo er quasi die Resonierung für diese ganzen Policy-Entscheidungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, trifft. Und er sagt auch zu Anfang, dass er mal offen spricht und man kann das ja bei Bedarf rausschneiden, weil wenn ihr hört, was da die Grundlage für diese ganzen Sachen ist, dann wird einiges klar. Und nochmal, das ist erschreckend, aber das sind ein, zwei Minuten, drei Minuten ungefähr. Since you are able to edit out all the stuff you don't like, I can speak honestly. I don't expect that we're going to avoid collapse. I'm not sure what it will look like. I mean, I simply don't know. I have many different scenarios, but actually we don't know. It's not knowable. I mean, some huge volcano could blow up tomorrow in Indonesia, which reduces the agricultural output of the planet by 40% or 50% for 5 years. How do we know that could happen? It has happened several times in the past. So usually speaking, something which happened in the past could happen again, generally. So that could happen, or epidemics. I mean, I don't know what it will be, but in one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, I mean civil in a special way, peaceful. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force, but rather in other ways. And so that's what I hope for. That we can, I mean, the planet can support something like 1 billion people. Ah, kannst du es ein bisschen weiterlaufen lassen? Sorry, da habe ich das mit dem Cut ein bisschen gelaufen. Da kommt noch ungefähr eine Minute, die noch ist. Kannst du einfach ein bisschen draufklicken unten auf den Banner. Material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. It's unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, so that people share the experience and you don't have a few rich, you know, trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, you know, but I mean, that's what lies ahead. Ja, das war es ungefähr. Also, so, das war es. Also, ne, also 1 Billion, 1 Milliarde Menschen kann sustainable der Planet theoretisch nach seinen oder nach deren Theorem unterstützen. Und entweder haben wir eine smarte Dictatorship, die dann mit Low Living Standards, also smart, eine intelligente Diktatur mit geringen Lebensstandards, dann können wir ein paar mehr Milliarden haben. Oder wir müssen einfach wieder versuchen, auf eine friedliche Art und Weise wieder auf 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten wieder zurückzukommen. Und das ist einfach, das ist eine steile These und es ist, man muss wirklich leider sagen, das ist die Grundthese, die sehr vielen Sachen zugrunde liegt, was wir in den letzten Jahrzehnten an Policy Decisions gesehen haben weltweit. Ja, und das hört sich schlimm an, ist auch nicht schön, aber das ist halt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Policy-Theorie, die von den Leuten kommt. Nur, dass man es halt mal wirklich auch wirklich ausgesprochen gehört hat. Ne, wie gesagt, das ist einer der Hauptvordenker vom Club of Rome und ein Mitautor von dem Buch Die Grenzen des Wachstums. Mhm. Ist mir jetzt bei meiner Recherche zu dem aktuellen Buch, was rausgekommen ist, auch nochmal. Ja, also überhaupt, und das sind so viele werden, die ist auf jeden Fall schnell verbreitet. Das stimmt tatsächlich auch so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben, weil erstens sieht man ja, dass es einigermaßen funktionieren kann. Und wir sind ja vielleicht auch noch nicht am Ende der Entwicklung. Ja, außerdem ist das dann ein komisches Ziel, irgendwie 90% der Bevölkerung praktisch auszuschalten. Oder das, ja, also ich meine, das wird sowieso wahrscheinlich irgendwie auf natürliche Weise ziemlich arg passieren irgendwann, das glaube ich auch. Ne? Vielleicht mit einem Vulkanausbruch, vielleicht auch anders, keine Ahnung. Aber dass wir da irgendwie groß eingreifen und irgendwas aufhalten könnten oder so, das finde ich auch ein bisschen optimistisch. Ja, was er da vorstellt, weiß ich jetzt nicht genau, aber überhaupt ist es Sichtweise, dass das alles irgendwie nicht, dass das alles kaputt geht, weil wir zu viele sind und falsch sind oder so. Das halte ich auch für irgendwie falsch, nicht für bewiesen oder so. Greenwashing, das. Ja. Greenwashing ist eigentlich. Jetzt haben wir leider wieder die Bots im Chat. Da war ich kurz abgelenkt, aber passt ja auch direkt zum Thema. Ne? Müssen wir aussperren oder was? Ja, dann müsste man wieder diesen Subscriber-Modus einschalten, wahrscheinlich. Wenn du das machen kannst im Hintergrund, Chris, dann kann ich kurz hierüber sprechen. Ja, ich jetzt gerade zur Sekunde habe ich es gemacht. Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Zum nächsten Thema. Greenwashing im Finanzbereich. ESG ist ja ein Thema, was jetzt schon seit einiger Zeit läuft und es fällt einfach mit immer mehr Leuten auf, dass da einfach ganz viel Schindluder mitgetrieben wird. Ja, dass es einerseits politisch genutzt wird, um bestimmte Leute zu bevorzugen und auf der anderen Seite einfach als Greenwashing benutzt wird, dass man quasi sagt, wir haben ganz starke Nachhaltigkeitsziele und wenn wir die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen, dann kriegt ihr eine zusätzliche Rendite. Allerdings sind bei diesen Nachhaltigkeitszielen schon die aktiven Sachen, die Unternehmen sowieso schon tun, eingepreist. Da gibt es eine neue Anlageklasse, das sind die sogenannten Sustainability Linked Bonds, SLBs, die diese Kriterien haben und das wird einfach derzeit total missbraucht, weil alle Unternehmen, die diese Dinge auflegen, ihre eigenen Kriterien festlegen, was sie für Sustainable Goals, sei es Umweltschutz, sei es sozialer Wandel, Diversity oder sonst was, dass sie quasi die Sachen, die sie sowieso schon machen, einpreisen und sagen, hier, wenn ihr diese Bonds von uns kauft, dann gebt ihr uns Anreiz, noch viel mehr zu machen und das passiert in der Realität einfach nicht. Das ist einfach ein riesiger Marketing-Gag. Ja, und da könnte man jetzt die Parallele zur Politik ziehen, dass das da auch mehr eine Marketingaktion ist, als dass da wirkliche Ziele hinterstehen, die generell die Bevölkerung voranbringen. Auf dem Finanzmarkt fällt es halt nur direkt auf, weil wenn es ums Geld geht, hört der Spaß auf. Und ESG ist eine Sache, das wurde so ausgenutzt mittlerweile in den letzten Jahren, dass es vielleicht sein kann, dass es verschrien wird und dass es dann bald wieder vom Markt verschwindet. Weil derzeit sorgt es halt nicht nur dafür, dass Leute mit überzogenen Renditeerwartungen in die Irre geführt werden, auf der einen Seite, dass ihnen versprochen wird, ja, ihr könnt eine extra Rendite machen. Und auf der anderen Seite werden andere Leute vom Markt abgeschnitten. Ja, wenn du Energieerzeuger hast, die halt fossile Brennstoffe haben, dann zahlen die einen höheren Aufschlag auf ihre Unternehmensanleihen oder auf ihre Kredite einen höheren Zinssatz. Und Unternehmen, die halt quasi dieses Greenwashing betreiben, können sich günstiger auf dem Markt refinanzieren, was zu einer Marktverzerrung führt. Und dann haben auch beispielsweise Erdölunternehmen die Möglichkeit, Sonderbonds aufzulegen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt zielgerichtet, ihr wollt uns nicht finanzieren, ihr wollt, dass wir höhere Kreditzinsen zahlen, dann machen wir das so, wir legen diese Bonds auf und alles Geld, was wir damit einnehmen, das fließt nur in diese Anstrengungen, dass wir mehr Umweltschutz betreiben oder was auch immer, was halt auch im Endeffekt eine Verarschung ist, muss man ganz klar sagen, weil das Programme sind, die so oder so aus dem normalen Kapital zahlen müssen und so können die sich querfinanzieren und wenn du wirklich Leute hast, die wirklich nachhaltig investieren wollen, die sind halt doppelt gekniffen, weil sie einerseits an der Nase herumgeführt werden, weil diese Ziele nicht erreicht werden und weil sie eine geringere Rendite bekommen. Und das lassen die Investoren, das fällt immer mehr Investoren mittlerweile auf. Sind die Ziele nicht brauchbar oder wo nichts sagen? Bitte? Sind die Ziele nicht brauchbar, die vorgeben oder wie ist das? Ja, also hier beispielsweise in dem Artikel mit Chanel als Beispiel genannt, die haben Folgendes gemacht, die haben gesagt, okay, wir haben die und die Ziele, unseren CO2-Verbrauch zu reduzieren und die Ziele hatten die schon längst erreicht, die hatten nur ihren aktuellen Bilanz noch nicht veröffentlicht, woraus hervorgeht, dass sie diese Ziele schon erreicht haben. Ja, mit Zielen meinte ich jetzt allerdings eher so die ESG-Vorgaben. Also, genau darum geht es. Ja, okay. Ja, weil das ja einfach eine schwammige Angelegenheit ist, die meistens die Leute selber festlegen können, was meinen sie denn überhaupt damit. Ach so. Ja. Okay. Und wie gesagt, es fällt immer mehr Leuten auf, was das für eine, Verarschung ist. Ich meine, das wird ja auch beurteilt von außen, so kenne ich jetzt irgendwas machen. Soll ich deswegen fällt es den Leuten jetzt auf. Ja, okay. Ja, das läuft ja schon, wie gesagt. Die Green Bonds, die gibt es ja schon seit 2007, 2008 und diese Sustainability Linked Bonds, die gibt es halt seit ein paar Jahren. So. Und die ersten sind jetzt halt auch maturiert, also haben ihre Laufzeit erledigt und müssen halt zurückgeführt werden. Und da ist halt auch aufgefallen, Moment mal, Von 100 von diesen Bonds hat nur einer oder zwei die Zusatzrendite überhaupt gebracht und die Firma hat tatsächlich auch tatsächlich die Sachen in den Umweltschutz investiert und hat nicht einfach nur das als Ziel angegeben, was sie sowieso schon erreicht hatten. Es war nur noch nicht in den Zahlen veröffentlicht. Mhm. Ja, da ja, eine Verarschung, nichts anderes ist es. Muss man wirklich leider so sagen. Und nochmal, gewisse Parallelen zur Politik kann man auch ziehen, meiner Meinung nach. Verfassungschef in Sorge wegen Klimaaktivisten. Nein. Das ist doch immer schlimmer, unter anderem in Niedersachsen. Gut, das ist nach der Wahl, wollen wir nochmal gucken. Die Grünen haben ja nochmal was dazu gewonnen, glaube ich. Dann sind sie vielleicht zufrieden. Aber ja, es geht irgendwie die Sorge um, dass da Terroristen unterwegs sind. Also Leute, die es dann nicht so genau nehmen oder die auch mal schon sich so hinreißen lassen. Warum jetzt ausgerechnet in Niedersachsen? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall würden weit ausgerechnet in Niedersachsen, aber da ist es denen jetzt halt mal aufgefallen, dass die, ja, ich meine, die müssen ja auch ein bisschen was tun da beim Landesverfassungsschutz. Ja, also eigentlich sind die alle ganz prima, lese ich da drin, aber ein paar von denen sind vielleicht auch irgendwo anschlussfähig. Ja, mit Terror sozusagen erreichen ja, wenn Einzelne durchdrehen sozusagen. Also ist ja nicht unbedingt organisiert. Aktivisten handeln im Glauben, aus einer vermeintlichen Klimanotlage heraus ihre Ziele auch mit Gewalt durchsetzen zu dürfen. Genau. Da braucht man eigentlich nicht sagen dazu. Ja. So komisch, ne? Aber gut. Ja, und hier haben wir passend dazu noch einen Faden, wo eine Frau Richter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorwirft, Klimaaktivismus ist nicht die Gefahr der Gegenwart, in Klammern eher im Gegenteil, Ausrufezeichen ist zwar nicht da, aber alles in Großbuchstaben, friedliche Klimaaktivist Sternchen innen erhalten Morddrohungen, auch wegen dieser überzogenen Berichterstattung. Und was steht in der Berichterstattung drin? In der Breite ist die Klimaschutzbewegung nicht radikal, sagt Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident. Es gäbe aber Stimmen, die die extreme Schritte befürworten. Ja, und das gibt aber Morddrohungen mit so einer überzogenen Berichterstattung. Hallo, hallo, Morddrohungen. Also bitte die Klappe halten. Und dazu sagt hier der Herr Blanken, das ist, glaube ich, der Assistent von Ulf Poschardt bei der Welt, und der sagt, das ist eine ganz normale dpa-Meldung. Macht mal diese für Morddruck verantwortlich, kann man es mit Journalismus auch gleich sein lassen. Ja. Ja, das ist was dran, ne? Aber das ist jetzt schon Morddrohung. Hört mal auf, das zu sagen, dass das da Extremisten sind. Da kriegen wir wieder Morddrohungen. Und ja. Ja, auch habe ich droht, ne? Ich glaube, ich habe den Artikel extra rausgenommen, weil ich das so fand. Oder habe ich das so drin? Ne, der ist von Price gewesen, glaube ich. Da war das ein anderer, der auch irgendwie in die Richtung ging, aber da ich den von Price vorher aufgemacht hatte, hatte ich mich dann für den entschieden. Okay. Ich habe das mit den Mondpreisen dabei. Habeck, Kampfansage an die Klimaschutzbewegung. Ja, in dem Artikel geht es im Endeffekt darum, dass Habeck und mit seinem grünen Wirtschaftsministerium und natürlich auch die anderen Teile der grünen Bundesregierung im Endeffekt ihre eigene Wählerklientel total vorführen. Ja, auch wieder, wie wir es gerade beim Finanzmarkt haben. Hier haben wir den Schluss zur Politik. Na, ihr habt ja wahrscheinlich alle gehört, dass man jetzt den Kohleausstieg um 8 Jahre auf 2030 vorgezogen hat. Ging ja groß durch die Medien. De facto ist es nur so, dass es eine Sonderregelung mit einigen deutschen Firmen, unter anderem mit der RWE, gibt, dass die bestimmte Kraftwerksblöcke nicht mehr nach 2030 fahren lassen. Aber andere Unternehmen betrifft das gar nicht. Ja, beispielsweise 8 Braunkohlekraftwerke in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind in ausländischer Investorenhand und die sind davon überhaupt nicht betroffen. Ja, es geht nur um ein paar deutsche Energiefirmen. Und ich sag mal, wenn ich ganz kurz sagen darf, ich habe das so verstanden, dass sie praktisch den Beginn des Ausstiegs vorziehen, aber den Ausstieg an sich nicht vorziehen. Aber praktisch nicht. Ja, nee, im Endeffekt wird der Ausstieg überhaupt nicht vollzogen. Ach so, bis 2038 gilt weiterhin, beziehungsweise 2036. Da Das hängt aber auch teilweise damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt die Lebenszeit von gewissen Kraftwerken halt auch abläuft und dass sie einfach, dass der Wartungsaufwand höher wäre als die Renditeerwartung von diesen Kraftwerken, dass sie dann sowieso stillgelegt werden würden. Also das ist sowieso alles ein bisschen, es geht ja eher darum, dass keine neuen gebaut werden. So, das ist ja eher näher an der Realität. Ja, das wird einfach total falsch kommuniziert, weil man sich die Wiederklientel nicht wegmachen müssen, ne? Wollen. Ne? Und das halt die Teil der Realität halt auch ist, dass die ganzen Kohlekraftwerke auch als dreckiger dargestellt werden, als sie tatsächlich sind, ja, weil wir ja sowas haben wie die Einspeisevorrangregelung für Wind- und Solarkraft, ja, das ist halt tagsüber, beziehungsweise wenn der Wind weht, die stärker eingespeist werden und die Kohlekraftwerke ja ihre Sachen gar nicht ins Netz drücken dürfen. Allerdings werden die trotzdem so berechnet, das wird halt als Erfolg gekauft, wir können dieses Kraftwerk stilllegen und das Kraftwerk emittiert 280 Millionen Tonnen CO2. Allerdings ist das auch eine falsche Rechnung. Das würde implizieren, dass die Kraftwerke jeden Tag auf Volllast fahren würden, was wir einfach nicht tun. Ja, nächster Punkt ist die ganze Angelegenheit mit Lützerath. Ne? Lützerath wurde jetzt auch quasi durchgewunken, will ich jetzt nicht sagen, aber wurde halt jetzt auch nicht mehr politisch blockiert von den Grünen, obwohl sie damit natürlich vorher schön Wahlkampf gemacht haben. Das Fracking-Gas aus den Amerika mit den LNG-Terminals und den Umweltauflagen, die da quasi nicht beachtet werden müssen bei diesen Sonderausschreibungen. Ne? Das militärische Aufrüstprogramm, was beschlossen wurde. Und egal wo man hinschaut, die ganzen grünen Umweltthemen werden halt propagiert und es wird gesagt, wir tun das, wie das Beispiel mit dem verfrühten Kohleausstieg, aber in der Realität sieht das alles ganz anders aus, was die Grünen machen. Die sind extrem industriefreundlich mit ihren ganzen Politiken. Gut, das mit den LNG-Terminals ist jetzt der Situation geschuldet, ja, dass sie sagen, okay, wir können es da nicht komplett querstellen. Die Atomkraftwerke sind natürlich auch ein Thema. Ich meine, jetzt ist die Niedersachsenwahl durch, ne? Vielleicht wird das Atomkraftwerk dann doch bald wieder auch zu den beiden anderen Atomkraftwerken sich dazu gesellen dürfen, dass es weiterläuft. Ja, das meine ich ja. Das irgendwie, eigentlich klingt der Titel klingt so nach dem, als wenn er jetzt irgendwie voll Gas geben würde, würde irgendwie Atomkraftwerke wieder an den Start bringen und dazu dann noch mehr. Weiß ich nicht, darüber hinaus kann man vielleicht auch noch mit den Kohlekraftwerken was machen, mit der neuen Technik oder Frecken oder so. Aber ist das alles überhaupt nicht der Fall? Und von daher habe ich mich gefragt, wo ist denn da die Kampfansage? Es wird doch immer noch irgendwie den Honig geschmiert. Die Kampfansage ist quasi eine geheime Kampfansage. Ja? Es wird einerseits gesagt, wir machen das, aber in der Realität sieht das alles ganz anders aus, was wirklich läuft. Okay. Und also Leute, die wirklich dahinterstehen und denen diese Ziele wirklich wichtig sind, die können sich im Endeffekt nur verarscht fühlen, wenn sie die Information hätten, was tatsächlich passiert. Wie gesagt, bestes Beispiel ist jetzt dieser Kohleausstieg. Ja, die können sich jetzt arg fühlen, aber denen auch dann falsche Informationen, wenn sie glauben, sie könnten einfach so einen Kohleausstieg hinzaubern. Das funktioniert doch eben auch nicht. Ob das in der Realität funktioniert oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber man kann es ja politisch umsetzen, ob es dämlich ist oder nicht dämlich ist. Ja, aber in der Realität wird es jetzt nicht umgesetzt, sobald sie an der Macht sind. Weil es ja eben nicht geht. Ne? Ja, die Theorie ist nice. Also ich kann mich so gesehen nur freuen, wenn die sich an der Realität orientieren bei solchen Themen. Ja gut, zu Lützerath habe ich jetzt nicht unbedingt eine große Meinung, was das angeht. Hauptsache, die schalten die Pumpen bei Garz weiter nicht aus, sonst säuft ja das halbe Ruhrgebiet ab. Sonst habe ich da nicht eine große Meinung zu, aber als wirklicher Hardcore-Grünwähler, dem die Themen wirklich wichtig sind, würde ich mich ziemlich verarscht vorkommen. Ja, kann auch sein. Haben sie denn aber ziemlich viel los zu erzählen, ne? Ja. Die nicht so realistisch war. Industriemanager verzweifeln an Unkenntnis im Wirtschaftsministerium, ja. So ist das. Ja, da habe ich gerade ganz schön viele Leute ausgetauscht, ne? Habe ich gehört. Der Lindner wohl nicht so. Ja, und alles irgendwie ersetzt durch, keine Ahnung, so NABU-Leute oder von Greenpeace. Und vorher waren da eben, ja, Wirtschaftswissenschaftler oder so beschäftigt, ne? Was ist das mit dem Artikel? Der war jetzt nicht von mir, der Artikel. Achso, ja, ich meine, genau, so war das nämlich. Achso, ich dachte, du hättest nämlich gemacht. das ist so die Beschreibung. Er hat ganz schön viele Leute ausgetauscht. und eben gegen Fachfremde im Prinzip häufig. Er hat ja auch in den letzten Tagen mal irgendwo in so einem Linksbericht gesehen und so im Schnitt hat er auch sich beklagt, dass sie auch gar nicht so vom Fach sind, die Leute, und dass wir trotzdem alles Mögliche von denen verlangt und Planung verlangt und so weiter. Die sind ja alle überfordert. Ja, genau, und die Industriemanager bestätigen das hier im Prinzip, indem sie melden, dass sie eben in dieser Unkenntnis verzweifeln, die im Wirtschafts- und Klimaministerium herrscht. Ja, kennen sich mit Klima aus, ne? Kann das sein. Also auch das ist ein Grund, warum es eben ziemlich schleppend vorangeht, scheinbar, weil ja auch die dann, die da beteiligt sind, das nicht wollen unbedingt, dass es irgendwie anders sich mal was ändert. Ja, das ist halt Günstlingswirtschaft auf der einen Seite und Ideologie und ja gut, ich meine, wenn es halt Wirtschaft und Klimaschutz ist, kann man schon verstehen, dass da ein paar Klimaschutzexperten das Sekretariat aufgenommen werden können. Aber ja, ne, wenn die halt an dem normalen Tagesgeschäft handwerklich scheitern, ist das halt frustrierend, gerade in der angespannten Situation, die wir gerade haben. Die müssen sich doch aber in Planung oder so auch zurück, also rückversichern, ob es denn auch mit der Realität irgendwie in Einklang bringbar ist. Das scheint da aber dann irgendwie zu scheitern, wenn die Industriemanager solche Meldungen rausgeben. Ne? Das scheint ja genau das Problem zu sein, dass sie nicht wissen, was wir da tun oder wie das auf die Realität wirkt oder so. Ne? Ätzend. Also. Das hört man ja auch aus anderen Ressorts, beispielsweise aus dem Landwirtschaftsministerium. Ne? Ja. Tja. Ja, und das fand ich auch noch witzig, dass der Habeck sich da beschwert, dass die Leute irgendwie nicht aus dem Bereich kämen oder so. Ja, ne, im Prinzip wissen wir die auch nicht besser, ne? Tja, Wirtschaftsverbände zweifeln, zweifeln und verzweifeln, ja. Und fordern Augenmaß beim Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz habe ich ja auch mal vorgestellt. Es geht ja darum, dass man bis zum letzten Zulieferer im Ausland, ja, also wenn du ein Produkt hast, was du aus, was weiß ich, ich hätte jetzt fast gesagt, Russland importierst, aber das ist ja nicht mehr so aktuell. Importierst was aus der Türkei, aber da wurde vielleicht was in Bangladesch und in China vorgefertigt, bevor es in die Türkei geliefert wurde. Nach dem deutschen Lieferkettengesetz müssen die Industrieunternehmen halt bis zum letzten Ursprung die Lieferkette nachverfolgen, ob die halt gewissen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Regeln entspricht. Und wenn das nicht der Fall ist, ne, wenn da zum Beispiel aus Xinjiang irgendwelche Sachen importiert werden, die da in den Lagern produziert wurden von den Uiguren, dann dürften die Deutschen das theoretisch dann nicht mehr verwenden in ihrem in ihrer Fertigung. Dass das Ganze relativ aufgeweicht wurde, dass gesagt wurde, ja, wir können ja als Deutsche nicht unsere Verhältnisse auf andere projizieren, dass es alles so ein bisschen aufgeweicht wurde, ist ja schon, habe ich ja auch schon mal berichtet. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich das auch als schwierig sehe, weil es eine zusätzliche Bürokratiehürde gibt und weil es halt gewisses Gutdünken erzeugen kann, dass man sagen kann, dass halt das Ministerium oder das Amt für Einfuhrkontrolle halt sagen können, dieses Unternehmen bevorzugen wir jetzt und da dieses Unternehmen, das mögen wir nicht so gerne, da setzen wir jetzt die Kriterien etwas härter an. Es öffnet einfach dieser Willkür, Tür und Tor und hat natürlich einen sehr starken bürokratischen Ansatz. Also noch ein Label entwickelt oder so, dass man entsprechend einen Aufkleber drauf macht auf die Sachen. Die Lieferketten geprüft oder so. Das könnte perspektivisch irgendwann passieren, aber de facto soll das Gesetz zum 1. Januar in Kraft treten und das ist halt einfach nicht passiert. Ich hatte ja hier mal die Einschätzung vom wissenschaftlichen Dienst vorgetragen, wo halt genau das auch stand, dass es mit einem Wort zusammengefasst willkürlich festgelegt wird. So, und jetzt gibt es ja das sogenannte Belastungsmoratorium, was ja mit dem Doppelwurms jetzt beschlossen wurde. Und da sagen jetzt im Endeffekt die Wirtschaftsverbände so, ja, hallo, wir werden massive Probleme mit dem Lieferkettengesetz bekommen. Das Lieferkettengesetz bedeutet im Kern, dass die betroffenen Unternehmen für größere Teile ihrer Lieferkette Verantwortung tragen müssen als bisher gedacht und bei Problemen oder Verstößen für diese haften. So, und das, da das ein offensichtliches bürokratisches Monster ist und die BAFA, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, jetzt schon angedeutet hat, es verfolgt eine ausweitende und rechtlich zweifelhafte Gesetzesumsetzung und Auslegung, also nach, sagen die Verbände, die neue Rechtsunsicherheiten und zusätzliche kaum bewältigbare Herausforderungen und Bürokratie für Unternehmen schaffe, fordern die, dass der Lindner jetzt sagt, hier, du hast doch das Belastungsmoratorium angekündigt, also die Bürokratiebremse, und das soll jetzt bitte auf dieses Lieferkettengesetz angewandt werden als Präzedenzfall. dass er es auch wirklich ernst meint mit dem Bürokratieabbau. Weil das ist ein bürokratisches Monster, was alles halt nochmal verkompliziert. Ja, bei den Lieferketten, die jetzt sowieso all over the place sind, wo die Leute ja überhaupt froh sind, wenn sie überhaupt was geliefert bekommen, können die nicht noch sagen, so, ja, ist ja schön, dass du uns das liefern kannst und wir bekommen es nirgendwo anders, aber wir dürfen es jetzt nicht nehmen. Sonst müssen wir hier irgendwie Strafe zahlen an das BAFA. Ne? Und ja, das ist geschäftsschädigend, kann ich nicht anders sagen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das wird die absolute Katastrophe mit dem Lieferkettengesetz. Hoffentlich kann der Lindner das jetzt stoppen mit diesem Belastungsmoratorium. Ich meine, wofür ist es sonst gut? Ne? Ja. So viel zum Lieferkettengesetz. Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen und ja. Ich habe schon die Vermutung, dass die Firmen sich in Deutschland ansiedeln, weil sie dann irgendwie das nicht so genau nachweisen müssten. Das gilt für alle, ne? Und bis in die letzte Lieferkette auch rein wahrscheinlich, ne? Ja, und wir haben in EU eine Konkurrenz. So Rohstoff runter oder so. Und zwischen den einzelnen Staaten, das darf man nicht vergessen. Ja, deswegen gibt es jetzt mit diesem Doppelwumms halt auch extreme Kritik aus dem Ausland, weil einfach gesagt wird, das ist wettbewerbsverzerrend. Es kann den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt verzerren. Ja, so. Das könnte dieses Lieferkettengesetz auch, ne? Ich meine, die konkrete Folge wäre, dass die Unternehmen einfach sagen, okay, wenn ich mein Unternehmen aus Spanien mache, dann habe ich das Problem nicht. Warum soll ich denn in Deutschland das noch machen? So. Also, ja, kann ich denn die Sachen aus Spanien dann in Deutschland trotzdem verkaufen? Ja. Wo die nicht nach Lieferkettengesetz geprüft sind? Ja, das ist halt auch wieder eine Auslegungssache. Ja, ne? Auch so Lücken, wahrscheinlich, Produzenten, ja. Es geht teilweise auch um Zulieferer, aber das ist halt sehr schwammig dargestellt. So, ja, wie gesagt, das Gutdünken kann da, je nachdem, wie der Beamte gerade. Ja, dann werden sie erstmal wahrscheinlich das breit auslegen und alles Mögliche versuchen zu kassieren. Und dann sollen die Firmen dagegen klagen, dass sie da kleinklagen, die regeln etwas, dass das nicht so streng ist. Und das ist einfach in der derzeitigen Situation einfach keine gute Idee. Es ist ja ganz gut, Sklavenarbeit im Ausland nicht unbedingt wirtschaftlich zu fördern, aber. Da haben wir dann auch gar keine Handys mehr, dann praktisch, ne? Keine Smartphones mehr, ne? Wegen der Sache in Kongo oder was zum Beispiel. Keine Akkus mehr. Nee. Ja, ich meine, wenn die Akkus nicht in Deutschland hergestellt werden können, weil wir keine Energie haben, was willst du machen? Ja, das ist ja, ne, und das Hilfspaket ist wettbewerbsverzerrend auf EU-Ebene. Viele andere Länder sagen, ja, Moment mal, Deutschland sagt doch, wir müssen immer hier auf die Sparziele uns konzentrieren, wir müssen finanzpolitische Disziplin durchsetzen, aber für sich selber öffnet es Tür und Tor und macht ein 2 Milliarden kreditfinanziertes Paket außerhalb des Haushaltes, um die eigene Wirtschaft zu fördern und böse und entweder ja, lasst ihr das oder ihr sorgt dafür, dass ihr auf EU-Ebene für alle Leute sowas dargestellt wird und schafft auf einen Refinanzierungsrahmen. Heißt, wir dürfen dann für die Programme im europäischen Ausland auch mitzahlen, wenn wir das selber hier durchsetzen. Sonst gibt es Ärger auf europäischer Ebene. Ja, handwerklich geschickt gemacht, sage ich dazu. Hm. Absolute Katastrophe. Ja. Ja, ich meine, mit dem Schattenhaushalt, das ist sowieso ein bisschen fragwürdig, wie sie das hier vorhaben. Und dass dann sich die EU beschwert oder was. Ja, nachvollziehbar, ne? Klar. Tja. Und direkt das nächste Thema geht auch um Außenhandel. Ne? Ich sehe den Tab schon, deswegen greife ich dem jetzt schon mal vor. Importpreise im August um 32,7% gestiegen gegenüber Vorjahr. Ja, eine weitere Knallerzahl. 32,7% im Vorjahresmonat. Haben wir wieder einen Rekord gebrochen? Mal wegen 10% oder so, das war klar. Das können Sie in der Haare schmieren, die Angabe. Tja, und die Exportpreise sind nur um 18,6% gestiegen. Da sieht man das Problem direkt, muss ich glaube ich nicht so zu sagen. Ja? Und es wird zwar gesagt, ja, das sind aber nur die Energiepreise und nur daran liegt das. Ja, aber die Energiepreise haben quasi auf alles eine Auswirkung, sodass man das so nicht sagen kann. Ja, weil wenn man halt bestimmte andere Sachen sich anschaut, ne, Aluminium, Papier, Aluminium 50% hoch, Pappe, Papier 40% hoch, Kunststoffe 15% hoch, alles beim Import, ja. Nahrungsmittel 24,1% hoch, Öle 32% hoch, Fleisch 25% hoch, Getreide 37% hoch, Kaffee 44% hoch. Das heißt, Kaffee wird bald noch viel teurer werden. Und ja, lebende Schweine 49,0% höher. Ja, alles wird noch teurer werden, das ist alles noch nicht eingepreist. Wir haben nicht nur die Erzeugerpreise, was in Deutschland erzeugt wird, sind um den Rekordwert gestiegen, sondern auch alles, was wir importieren, was wir nicht selber in Deutschland herstellen, ist um einiges gestiegen. Das heißt, die Preise steigen. Ne? Wir haben ja erst eine 10%ige Inflation. Also es wird auf 30% auf dem Jahr, könnte auf 30% hochgehen, wenn die Preise wirklich weitergegeben werden können. Es ist eine absolut desaströse Situation. Und diese Grafik hier sieht man, wie das gestiegen ist. Klar, Erdgas hat und Erdöl hat da einen sehr starken Anteil, dass die Kurve so steil ist, aber generell sind die Preise generell gestiegen. Ja. Nicht, also gerade punktuell habe ich ja ein paar Sachen vorgelesen. Ja, wird alles teurer, perspektivisch. Das wird nicht so schnell wieder aufhören. Ja. Ja, ja, vor allem wegen der Energiekosten. Ja, aber nicht nur wegen der Meinung. Bitte? Nicht nur wegen der Energiekosten. Das wird immer gesagt, das ist nur die Energie. Nein, das ist alles andere auch. Alles. Sonst wird die Butter ja nicht das Doppelte kosten mittlerweile. Das liegt ja nicht an der Energie. Es wird ja schon die Butter auch hin und her gefahren. Ne? Ein bisschen liegt es ja schon auch an der Energie. Also das sind die Transportkosten daneben. Ne? Ja, aber wir reden ja auch um Importe aus dem Ausland jetzt. Hm. Ja, hatten wir ja auch schon mal das Thema, die Preise sind nicht überall im Ausland so hoch wie bei uns. Richtig. Hm. Ja. Aber natürlich gibt es Lieferkettenprobleme und sowas. Das ist da auch ein großer Preistreiber. Es wird jetzt auch gesagt, dass wir einen Angebotsschock haben, dass das der Grund für die Inflation ist. Das sehe ich so nicht, ja, weil sonst hätten wir nicht bei lebenden Schweinen 49% Steigerung. Ja, aber trotzdem verdienen die deutschen Schweinebauern nicht mehr Geld. Im Gegenteil, die ja manchmal noch. Dass wir eben auch in letzter Zeit irgendwie Preiseinbußen gehabt hätten, dass sie tatsächlich billiger werden mussten. Sonst hätten sie sich nicht mehr verkaufen können. Tja. Und dann mal ein weiterer Preistreiber, sind wir beim AdBlue. AdBlue-Thema habe ich ja schon mal auch ein paar Mal gehabt, aber da sind jetzt noch ein paar neue Informationen rausgekommen. Ich hatte ja auch den Brandbrief vom BGL hier vorgestellt. Das ist der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung, die halt gesagt haben, hey, wir haben 2 Wochen Zeit und dann stehen die LKWs still. Der einzige Grund, warum das nicht passiert ist, ist, weil die halt eine Sonderregelung gefunden haben. Und zwar mit dem Stickstoffwerk in Priesteritz. SKW, hatte ich auch mal drüber gesprochen, dass die 40% von allem AdBlue in Deutschland hergestellt haben und andere Sachen, ihre Produktion eingestellt haben, aber jetzt wieder angefangen haben mit der Produktion. Warum haben sie mit der Produktion angefangen? Weil sie Hilfszusagen von Berlin bekommen haben, auf der einen Seite, allerdings mit Auflage, dass sie nur noch die Hälfte so viel produzieren dürfen, wie sie vorher produziert haben. Warum? Weil sie Gas sparen müssen. Das Wirtschaftsministerium hatte den Wunsch geäußert, dass nur eine Anlage wieder in Betrieb genommen wird, um Energie zu sparen, damit die Gasspeicher möglichst lange gefüllt bleiben. Ja, immerhin verbraucht SKW nach eigenem Bekunden 20% des Erdgases in Ostdeutschland. Ja, im Gegenzug zu den Einsparen soll das Unternehmen Hilfen erhalten, die sie bis jetzt noch nicht bekommen haben. Aber was sie bekommen haben, ist, sie haben finanzielle Zuwendung vom BGL gekriegt, weil BGL ist dabei, für seine Mitgliedsunternehmen eine Notversorgung zu organisieren und hat es gemacht, ja, dass die bei Versorgungsengpässen ein Kontingent des Additivs AdBlue den Mitgliedern zur Verfügung stellen. BGL hat eine Exklusivvereinbarung mit dem SKW-Werk in Priesteritz getroffen, um die Notversorgung zu gewährleisten. Also das ist im Endeffekt der Hintergrund, warum die überhaupt wieder mit der Produktion angefangen haben. Weil sonst hätten wir jetzt heute schon das Problem, dass die LKWs nicht mehr fahren können und die Busse auch nicht. Ja, wenn dieser AdBlue-Krise so weitergeht. Fahren dürfen, weiß. Hier. Dann können die im Prinzip alle, den muss man dann aber umrüsten oder umbauen oder illegal arbeiten. Da müsste ja wieder eine Sonderregelung getroffen werden, ne? Ja, man könnte damit einfach ein bisschen Bürokratie abbauen. Genau, Bürokratie abbauen. Und schon wäre das geregelt. Aber dann wäre natürlich die Umwelt nicht mehr ganz so sauber, ne? Das ist klar. Ja, und der Verband Deutscher Omnibusunternehmen sagt, wenn sich die Situation nicht ändert, müssen 4 von 5 Bussen stillgelegt werden. In nächster Zeit. 50% arbeitslosen Busfahrer. Ja. Yeah. Mhm. Das funktioniert wunderbar mit dem öffentlichen Nahverkehr, nicht wahr? Das auch. Ja, bleiben wir beim Thema Gas. Hier eine kleine Fragestunde aus dem Bundestag. Hier sehen wir den AfD-Abgeordneten, heißt der Ralf Kraus, glaube ich. Das ist sicher. Auf jeden Fall die gleiche Fragestunde, die ich letzte Woche nur sinngemäß wiedergegeben habe. Also das war diese Geschichte, bevor sie dann da die Sache mit der Aktuellen Stunde da durchgesetzt hatten. Da hatte ich letzte Woche nur drüber gesprochen, weil das ja auch so lang ging, irgendwie über eine Stunde, das ganze Ding. Aber daraus ist das ein Ausschnitt, ja. Ja, es sind halt zwei richtig krasse Klopper, die da gesagt wurden, die einfach auch zeigen, wie schlecht die Koordination läuft. Fahren wir es einfach mal kurz ab. Durchaus berechtigt. Es wäre durchaus sinnvoll, die Pläne der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen, damit diejenigen wissen, die als Erste bei der Gasmangellage hinten runterfallen, bei der Gasversorgung, dass sie vielleicht wissen, dass sie als primär davon betroffen sind und dass sie eventuell Vorsorge leisten könnten für den Fall, dass sie mitten im Winter hinten runterfallen bei der Gasversorgung. Findest du nicht auch, dass es eine wichtige Information an die Betroffenen wäre? Die Situation ist die, dass wenn es zu diesem sehr unwahrscheinlichen Szenario kommt, es nicht nur ein Szenario gibt, sondern eine Vielzahl, die je nachdem von den Temperaturen, den Regionen, dem Gas etc. sehr unterschiedlich ausfallen können. Deswegen ist es vorab nicht möglich, die Betroffenen entsprechend zu informieren, sondern das wird passieren, wenn diese Situation, die sehr unwahrscheinlich ist, eintritt. Und dafür ist die Bundesnetzagentur zuständig und bereitet dies sehr gewissenhaft vor. Die Gasmangellage, das ist die Situation, die angeblich sehr unwahrscheinlich ist. Genau, und wenn die eintritt, dann weiß natürlich niemand, wer das Gas nicht bekommt, was ich einfach für eine Lüge halte. Natürlich wissen die ganz genau, wer abgeschaltet wird. Je nachdem, was wann, wo, wie passiert. SKW, Priesteritz, ja. Die wissen ganz genau, wer welches Gas versorgt, wie das mit den Pipelines ist, wer überhaupt das zugeliefert bekommen kann. Das wissen die. Aber die sagen, nee, ihr kriegt vorher nicht, wir machen das im Bedarfsfall und dann müsst ihr von heute auf morgen abschalten. Das ist Planungssicherheit, so macht man die Industrie kaputt. Kommen wir zu den Gasspeichern. Das ist ja auch eine sehr interessante Angelegenheit. Hier sehen wir den Füllstand der Gasspeicher auf europäischer Ebene. Wenn du ein bisschen runterscrollst, sehen wir auch Deutschland, das ist so bildfüllend. Und hier sehen wir eine Zahl, die besonders, nicht so weit, genau. Hier sehen wir mehrere Zahlen, die besonders interessant sind. Wenn wir hier die zweite Zahl von links uns angucken, das ist, wie viel Prozent der Nutzung, der jährlichen Nutzung in den Gasspeichern vorherrscht. Hier sind wir für Deutschland. Wir sind zwar bei 93% Füllstand, aber wir sind gerade bei 25,22%, die der Gasverbrauch aufs Jahr gerechnet uns anliegt. So, wir gehen hier von schon verringerten Zahlen aus. Hier geht es nicht um das, was wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder im Durchschnitt verbraucht haben. Hier wurde schon eine Zahl angegeben mit Reduzierung. So, also im Bestfall hatten wir für 4 Monate für Deutschland in den Speichern Gas. Das heißt ja immer 3 Monate. Daran seht ihr, dass die Zahlen reduziert worden sind. Aber wenn man sich die ganzen anderen europäischen Länder anguckt, ja, Bulgarien 13%, Kroatien 15%, ja, ein paar Länder liegen über uns, ne? Zum Beispiel Latvia, die haben mehr eingespeichert, als sie im Jahr theoretisch verbrauchen würden. Schön für die. Ne? Aber Portugal 6%, wunderbar. Spanien 9%, Rumänien 25%. Wir haben ein europäisches Stromnetz und wir haben ein europäisches Gasnetz. Gut, wir haben jetzt nicht die Pipeline, um dieses Gas nach Spanien zu bringen. Das würde dann über LKWs bzw. Züge dorthin gebracht werden oder per Schiff. Aber das ist der Fall. Wir dürfen, wenn wir uns die deutschen Gasspeicher angucken, dürfen wir nicht nur an Deutschland denken. Wir müssen an alle europäischen Länder denken, weil wir da Ausgleichsvereinbarungen haben und weil wir einen freien Markt haben. Und auf europäischer Ebene ist im Durchschnitt auch nur 25% der verfügbaren Leistung und in manchen Ländern sogar weniger. Deswegen können wir davon ausgehen, dass wir aus unseren Gasspeichern an andere Länder Gas abgeben werden im Winter, auch wenn wir es selber brauchen. Denkt euch jetzt, ja, das kann doch gar nicht sein. Ja, das ist so. Und warum ist das so? Das seht ihr im nächsten Artikel, den ich eingereicht habe. Hatte ich letzte Woche auch schon angesprochen. Die Bundesregierung weiß gar nicht, wie ist das überhaupt mit dem Gas? Wem gehört das Gas? Gut, das Gas gehört irgendwelchen Privatleuten. Es wird irgendwie Firmen oder so. Wo kommt das Gas hin? Die Regierung weiß nicht, wie viel Gas Deutschland zur Verfügung steht. Das ist der im nächsten Tab. So. Ging es nur mal, dass ihr die Zahlen hier seht. Die Zahlen sind. Ist eben auch Sache des freien Marktes, glaube ich. Das ist dann nicht so schleichend, nicht so ohne weiteres vorherzusagen, oder was wäre, wann, wo, was kriegt oder wie. Also, der Habeck hatte ja auch gesagt, dass er jetzt irgendwie sauer auf Staaten wäre oder so, weil die irgendwie Gas horten oder so ein Quatsch. Aber die Staaten machen das doch eigentlich nicht. Das machen doch eigentlich Firmen, oder nicht? Ja, die Firmen sind dafür zuständig, ja, weil es sind halt nicht Staatsbetriebe, außer das, was jetzt Gazprom war. Das ist ja jetzt im Staatseigentum über die Treuhand. Mhm. An die Bundesnetzagentur angeschlossen, ne? Aber wie gesagt, im nächsten Tab erstmal, das waren jetzt die nackten Zahlen. Es wird immer gesagt, Gasspeicher, so, juhu, ist gefüllt und wir müssen alles machen, um die Gasspeicher zu füllen. Ja, die Speicher, dann heißt das nur, dass das im Januar ausfüllt, ne? es wurde ja auch mit Bundesmitteln gekauft, teilweise zum Höchstpreis. Selbst das Gas, das die Trading Hub Europe mit Staatshilfe einkauft und unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur im ehemaligen Gazprom-Speicher in Rheden eingelagert hat, ist nicht für Deutschland reserviert. Also die Beschaffungskosten haben wir, aber sobald die Speicher geleert werden oder angefragt wird, dann wird das über den Markt geregelt. Kennen Sie darüber, wohin das einzelne Gas fliegt, gegen der Bundesregierung nicht vor. Das gespeicherte Gas ist in weiten Teilen Eigentum von Gashändlern und Lieferanten, die häufig europaweit agieren. Und es entscheidet da Angebot und Nachfrage. Heißt, wer am meisten zahlt, kriegt das Gas. So. Ne? Kann man sich nur noch an den Kopf fassen und sagen, gut, das wurde mit Staatsknete finanziert, dass die Speicher vollgemacht werden, aber nicht, es wurde einfach keine Klausel eingefügt, okay, das, was mit Staatsknete gekauft wurde, das muss dann auch deutschen Unternehmen vorbelassen werden. Ja. Haben wir einfach nicht gemacht. Das wäre ein unzulässiger Eingriff in den Markt gewesen. Das ist ein Argument, da kann ich nichts gegen sagen. Ja, ja, kommen wir zum nächsten Teil. Was soll die Rettung sein? Das Liquid Natural Gas. Wird das funktionieren? Hören wir es mal an. Ein Tropfen oder so. Lass mal abfahren. Wenn es geht. Ein Tropfen ist das, glaube ich. Also nochmal, der Plan ist ja, 4 Schiffe quasi zu haben. Da kommen wir auch gleich noch zu, die dieses Liquid Natural Gas umwandeln können und ins Netz einspeisen können, dass wir zusätzliches Gas haben, ab Januar. Haben wir schon 4 Terminals oder so? Das ist der Plan, ab Januar. Achso, 5 Terminals? Und, wie gut und nur 4 Plan Schiffe ist, oder wie? Nee? Das hatte ich letzte Woche ja auch schon gesagt, aber hier habe ich dann das nochmal eine Quelle, um das zu belegen. Das Schiff braucht aber schon 6 Wochen zum Hin- und Herfahren. Ne? Nicht zu vergessen. Auf jeden Fall nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Ja, mir vorstellen. Oh, müssen wir nur irgendwie aufs Knöpfchen drücken. Ja, kann weitergehen. Huber angesprochenen LNG-Terminals kommen, von denen 2 ja im Winter laufen sollen, vielleicht sogar 3. Die Frage ist, wie viel Kontrakte haben Sie, wie viel Kubikmeter Flüssiggas LNG haben Sie bereits fest in Ihre Rechnungen für die Gasversorgung im Winter eingeplant? Das heißt, mit wie vielen Tankern können wir rechnen im Winter, sagen wir, bis Ende März? Wir machen keine Planung. Rafft ihr das nicht? Wir haben die Terminals mit auf den Weg gebracht. Auch hier gilt übrigens wie bei dem anderen Punkt auch, dass die Beschaffung einzelner der Containerschiffe in der Hand unserer Unternehmen ist und entsprechend die Lieferungen nach Deutschland dann auch möglich sein werden. Sie wissen, dass wir dafür natürlich sehr auf unsere Partner angewiesen sind und sind auch dankbar dafür, dass in dieser schwierigen Situation unsere internationalen Partner hier mit uns zusammenarbeiten. So, das übersetze ich jetzt mal. Wir haben keinerlei Zusagen über die Lieferungen. Wir können die Terminals bei uns hinstellen, aber das heißt nicht, dass da die Schiffe mit dem flüssigen Gas ankommen. Ursprünglich war es so gesagt, gut, wir machen das davon abhängig, dass die Unternehmen, die diese Terminals betreiben, dass die mindestens 15 Monate Lieferzusagen aus dem Ausland von Flüssiggas haben. Das war ursprünglich so gedacht. Dann haben sie festgestellt, huch, das kriegt aber kein Unternehmen hin, aber wir brauchen unbedingt die Terminals. Und deswegen haben die Zusagen bekommen, auch ohne die Liefervereinbarung, dass sie im Vorfeld getroffen werden. Das heißt, das muss jetzt alles noch organisiert werden. Genau, das war das, was ich auch letzte Woche schon meinte, dass die, da hatte ich auch schon gesagt, da bezog ich mich genau auf diese Frage, dass sie ja im Endeffekt da sagt, ja, das bestellen die Firmen, die bestellen das dann und dann wird das schon gehen. Hauptsache, wir haben unsere Terminals. Wie gesagt, ich war gedacht, die kriegen den Kontrakt, den Staatskontrakt, wir zahlen ja dafür, ne? 200.000 pro Tag plus weitere Kosten, ans Netz anschließen, Liefergebühren, irgendwelche Sachen wegbaggern, dass die Dinger überhaupt funktionieren können, Flüsse müssen gesperrt werden, wenn diese Tanker ankommen, wir zahlen ja dafür und als Voraussetzung wurde gesagt, ihr müsst die Lieferverträge in der Tasche haben, wenn ihr euch bewerbt und darauf wurde einfach verzichtet, weil es keiner liefern konnte. Hauptsache, wir haben die Terminals. Ne? Hat sie ja gesagt, wir haben uns um die Terminals gekümmert. So, ja, und auch ein Bürokratieabbau. So, und hier haben wir einen Artikel von Bloomberg, wie die Lage aussieht weltweit mit diesen LNG-Terminals, mit der Nachfrage an LNG. Wir haben ja auch, kannst du ein bisschen runterscrollen, haben wir eine kleine Karte, wo diese Floating Terminals sein sollen in Deutschland. Der Punkt ist im Endeffekt, es gibt 48 von diesen FSRUs, von diesen Schiffen, die das Flüssiggas umwandeln können, dass es in die Netze eingespeist werden kann von den Tankern. So, alle sind in langfristigen Lieferverträgen in anderen Ländern unterwegs und weltweit gibt es 6 Stück, die zur Verfügung stehen können. Davon wollen wir 4 haben. Ja, also es gibt auch andere Länder, die die Dinge haben wollen. Das heißt, es ist noch nicht mal klar, ob wir überhaupt 4 bekommen. Gerade haben sie auch gesagt 2 oder 3, keiner weiß es ganz genau. Der Plan ist 4, wie ihr hier seht, ne? Bei Bremerhaven, Cuxhaven, Stade, Greifswald. Hamburg war auch noch im Gespräch, da wird nicht so ganz funktionieren. Ne, die kosten 200.000 US-Dollar am Tag, die zu betreiben. Und im Endeffekt muss man sagen, wenn wir 3 von diesen Flüssiggasterminals hätten und wenn wir die Lieferverträge hätten und die Schiffe wirklich rund um die Uhr abladen würden, dann könnten wir damit 10% des Gases ausgleichen, was wir über die Pipeline aus Russland bekommen haben. 10%. Das ist der Triple-Wumms. Da sind wir uns alle retten. Also 100 Milliarden für raushauen, meinst du? Ja, und das funktioniert wunderbar, weil Hamburg will gar kein großes LNG-Terminal im Hafen. Warum nicht? Weil es da einfach Probleme mit gibt. Ne? Der Bund will keine Kostenbeteiligung haben. Es ist das absolute Chaos, dass das so beworben wird, als wir werden alle gerettet werden vom LNG und das ist der größte neue Bringer. Die Realität sieht absolut anders aus. Ja, der Hamburger Senat hat sich gegen die Einrichtung eines Flüssiggasterminals im Hafen der Stadt ausgesprochen. Unter anderem aus Umweltgrundauflagen, aber am geplanten Standort der schwimmenden Plattform neben dem stillgelegten Kohlekraftwerk Moorburg hätten große Mengen an Schlick weggebaggert werden müssen. Hamburg habe darauf gehofft, dass der Bund finanziell helfe. Der hat das aber abgelehnt. So, darüber hinaus hätte die Südelbe für den Schiffsverkehr gesperrt werden müssen, wenn ein Betankungsschiff zum Entladen festgemacht hätte. Dies wäre 2-mal pro Woche der Fall gewesen, und zwar für jeweils 24 bis 48 Stunden. Ja, das könnte ja bereits 48 Stunden die Elbe für eine Schifffahrt gesperrt wird. Mhm. Wie lange ist sie dann noch auf? Ja. Kommen da nicht noch irgendwelche anderen Schiffe an? Ach ja, aber das LNG wird uns alle retten. Wir sind gar nicht mehr auf Russland angewiesen und meine Güte, das ist... Ja, was wird uns noch retten? Der Wasserstoff. Ja, der Wasserstoff, der wird uns retten. Stimmt. Ne? Das ist ja die Energiewende und wir können den günstigen grünen Wasserstoff herstellen und dann sind wir aufs Gas gar nicht mehr angewiesen. Ja, aber so leicht ist das gar nicht mit dem Gas. Ja, wir haben nicht die Verflüssigungskapazitäten, die Regasifizierung, um es ins Netz einzuspeisen. Dafür haben wir keine Terminals. Die müssen gebaut werden. Das dauert im Idealfall 4 Jahre. Im Idealfall. So, um das ganze Netz umzumodeln, dauert nochmal 4 bis 5 Jahre. So. Aha, das ist ja äußerst unrealistisch alles. So, also in 9 Jahren können wir mit dem Wasserstoff rechnen. Was können wir da mit dem Wasserstoff machen? Wir können, wenn wir rechnen, 100% von dem Gas, was jetzt durchfließt, das könnten wir mit einem Äquivalent aus Wasserstoff aus maximal 23% Äquivalent ersetzen. Warum? Weil wir eine maximal 20 bis 23%ige Wasserstoffkonzentration durch die Leitung schicken könnten, weil was passiert sonst mit den Leitungen? Die rosten und gehen kaputt, weil die nicht dafür ausgelegt sind. Die sind für Methan ausgelegt, aber Wasserstoff würde zu einer Versprödung der Metalle führen. Hm. Viele der derzeit verbauten Rohrleitungsstähle reagieren auf den Kontakt mit Wasserstoff, indem sich die Bruchdehnung deutlich verringert und eine Wasserstoffsprödigkeit einstellt. Mhm. Das wäre eine Korrosion und in der Folge kommt es ja zu Netzbrüchen und deswegen kann 10 bis 20% Äquivalent zum Erdgas Wasserstoff durch die Netze geleitet werden. Dann haben wir das gleiche Problem bei den wer soll denn das Wasserstoff dann verfeuern? die Haushalte und die Industrien, ja, die sind nicht dafür ausgelegt werden. Alle Gasleitungen in den Häusern müssten auch ausgetauscht werden. Das dauert auch nochmal. Wie lange dauert das? Wer bezahlt das? 40 Jahre. Ja, dann können wir den Wasserstoff gar nicht herstellen. Ja, weil das dauert 4 bis 10 Jahre, um diese ganzen Elektrolyseeinrichtungen zu bauen. Mhm. Dann müssen wir den überschüssigen Strom irgendwie produzieren. Ja, das, so viel Wind- und Sonnenenergie überschüssig produzieren wir nicht. Das geht, das müssen wir noch massiv ausbauen. Ja. Das heißt, wir könnten Wasserstoff nur aus Erdgas oder anderen fossilen Energieträgern machen. Es funktioniert einfach nicht so, wie es sich gedacht wird. Das können wir in 30 Jahren machen. Mit einem Anlagehorizont von 30 Jahren können wir auf Wasserstoff umstellen. Aber auch, wenn das jetzt gesagt wird, ja, wir müssen nur die Zeit überbrücken, bis wir den Wasserstoff haben, ja, das wird 30 Jahre dauern. 30 Jahre, realistisch. Ja. Im Idealfall 10, wenn wir es richtig mit Kohle zufrachten, vielleicht in 10. Aber ja, deswegen war das auch halbwegs realistisch angeplant für 2050, dass man da mal irgendwie einen halbwegs beobachtbaren Stand hat, nicht um 2025, das geht nun mal nicht. Ja. Tja, und ursprünglich waren die Leute, war das mal ein bisschen realistischer sozusagen. Ja, das wollte ich nur nochmal sagen. Also die Themen Liquid Natural Gas und die Themen Wasserstoff, auf die können wir nicht hoffen. Ja. Dass die uns jetzt aus der Situation bringen werden. So wird einfach nicht passieren. Wasserstoff, das diffundiert doch auch überall durch. Wenn du das über Teile vergisst, du hast eine undichte Stelle an irgendeinem scheiß Rohr. Ja, dann hast du so ruckzuck hast du so eine Konzentration von 5% Wasserstoff um den Dings herum in der Luft. Und das ist genau die explosive Mischung. Ja, da brauchst du nur eine Kippe reinhalten, so ungefähr. Dann geht das Ding sofort hoch. Und ja, das ist ein weiterer Grund, warum man halt, also Material gibt auch so 20% her und der Grund, den du gerade gesagt hast, gibt maximal 10% her. Hm. Ja, und damit können wir einfach die Energiedichte, die wir im Erdgasnetz haben, einfach nicht ersetzen. Geht einfach nicht. Das ist Mathematik und Physik, das funktioniert einfach nicht. Genau, und irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das schlägt sich auch auf die Windkraft aus oder wirkt sich aus, ich weiß nicht genau, die Gewinnerwartung, auf jeden Fall ist auch die Siemens Gamesa, die ja die Windräder macht für Siemens, sind die auch schwer am Krebsen und die haben schon angekündigt, dass sie 3000 Leute rausschmeißen wollen und jetzt dann eben entsprechend auch die Produktion ins Ausland verlagern teilweise. Ja, verlustreiche Windkrafttochter. So toll ist das mit dem Windkraft. Ne? Also ja, ob das dann klappt oder ob es vielleicht irgendwie auf Dauer ganz zu machen. Im Endeffekt schreiben, die hätten so viel zu tun, aber trotzdem ist es alles nicht erfolgreich. Also, ja, die können das nicht. Ja, sie nicht. Die können das einfach nicht kostendeckend produzieren. Ja, die verlassen sich darauf, dass sie irgendwelche staatlichen Zusagen kriegen dann für die Produktion dieses Stroms oder was, für die Erstellung. Ja, das klappt. Ja gut, das wird schon klappen. Ne? Aber dann machen sie auf Dauer dann vielleicht immer mal Gewinn. Aber das heißt ja nicht, dass das für die Gesellschaft dann der richtige Weg ist. So ähnlich sieht es bei Glyphosat aus, da war ja auch ist ja auch schon seit längerem ein komplettes Verbot und so weiter im Gespräch. Und die EU wollte das auch machen, die Bauern sind dann auf die Barrikaden und wollten dann wenigstens für das Krisenjahr 2023 nochmal eine Verlängerung der Erlaubnis haben und das hat man ihnen jetzt wohl auch in Aussicht gestellt. Nicht allerdings in Deutschland, also da soll das Verbot wohl bleiben und man will sich in Deutschland wohl auch gegen die EU durchsetzen, wenn es denn nicht anders geht. Da wird dann noch geklärt, ob das rechtlich möglich ist überhaupt. Das war auch nur eine kurze DPA-Meldung hier. Also, ja. Okay, habe ich auch irgendwie anders verstanden, aber vielleicht erinnere ich mich da auch nur falsch. Aber ja, das ist ja auch so ein Thema. Dieser Miles, heißt er, glaube ich, der so einen Chemiker-YouTube-Kanal hat, der sagt auf jeden Fall, dieses Ganze mit dem Krebserregen, das sei alles Quatsch und das sei halt schon ewig in der Anwendung und erforscht und komplett unbedenklich. Ja, vor allen Dingen ist das ein Unterschied, ob der Bauer das irgendwie in der Hand hat und aufs Feld trägt oder ob man hinterher die Frucht isst, weil da ist dann auf jeden Fall nichts mit drin. Ne? Ja, aber auch so. Also die sagen halt, dass dieses Zeug ist halt so ungiftig, dass man es sogar trinken könnte. Da gab es auch dieses eine Video, wo dann einer, so ein Vertreter da von der Firma irgendwie sagt, hier, ich habe hier was mitgebracht, wollen Sie das jetzt mal trinken? Und der natürlich dann sagt, nee, will ich nicht trinken. Und das dann so was mit, haha, erwischt. Wobei die ja nur meinen, es ist nicht krebserregend, es ist nicht so giftig. Man könnte es sogar trinken, aber das wird natürlich trotzdem nicht gut bekömmlich sein. Ne? Also, ja, ist nicht empfohlen, natürlich. Ja, ja, außerdem die Leute von den Fracking, die haben ja ihre Flüssigkeit getrunken und es hat auch keinen überzeugt. Naja, das ist es dann irgendwie auch nicht. Ne? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, Glyphosat ist nicht der einzige Düngestoff, den es gibt. Da wird viel dran aufgehalten. Das ist richtig, ja. Ja, und ich meine, das ist nicht die einzige deutsche und europaweite Richtlinie, die geplant war, die jetzt gekippt wird. Wir haben ja auch die Stilllegungssache, wo es auch ein Moratorium gibt. Ja, und die, da ist im Rahmen dieser Farm-to-Fork-Strategie, die ich ja schon vor einem Jahr mal vorgestellt hatte, ja, da waren einfach so viele Sachen, die da absehbar wirtschaftlich die ganze Sache beeinträchtigen, weswegen die Bauern ja auch so viel stark protestiert haben. Und ja, eins nach den anderen wird jetzt gekippt, dass es doch nicht umgesetzt wird. Warum wohl? Weil die Katastrophe sonst wirklich die ganze Krise jetzt noch weiter verstärkt. Ja, und Niederlande, ja, die Stickstoff. Ja, der Bauer sagt ja, wenn er nicht genug davon streuen kann, dann wäre die Pflanze unterernährt sozusagen. Und das kann ja für so Powerpflanzen die auch sein heutzutage. Ist vielleicht mit einer Pflanze in, weiß ich nicht, in Südamerika nicht so schlimm oder so, aber da heißt es ja dann auch eben, wegen Glyphosat ist es so, oder unter anderem wegen Glyphosat ist es eben so, dass die Pflanzen dann kräftig werden und groß und tralala und wir dann eben einen guten Ertrag haben im Gegensatz zu anderen Ländern. Also wir hier nicht anbauen, muss in anderen Ländern mit dem Dreifachen oder Vierfachen der Fläche dann ersetzt werden. Ne? Das ist so das Problem dabei. Ja, die Holländer und ihren Stickstoffstreit. Jetzt kommt es wohl dazu, dass irgendwie der Staat Betriebe aufkaufen soll, weil die sonst irgendwie nicht von dem Stickstoff runterkommen. Ganz komische, fragwürdige Geschichte auch, wo ich schon fast vermuten würde, dass da auch diese Great Reset oder Bill Gates möchte da rein oder so hintersteckt. Aber es ist auch nur so ein, ne, Verschwörungsquatsch. Man weiß es eben nicht. Auf jeden Fall hat hier Johan Remkes dem niederländischen Kabinett seinen lang erwarteten Bericht über die aktuelle Stickstoffpolitik vorgelegt. Der war im Konflikt um schärfere Umweltauflagen für die Landwirtschaft vom Staat als Vermittler berufen worden, weil Holland muss bis 2030 Stickstoffemissionen nur mindestens 50% senken. Ja, und das fällt immer irgendwie komischerweise auf die Landwirtschaft zurück, ob das ja die einzigen Produzenten von Stickstoffproblematik dieser Stickstoffemissionen sind. Das möchte ich mal bezweifeln, weil es fällt eben auch viel im Straßenverkehr an. Ja, auf jeden Fall machen sie jetzt trotzdem diese ganzen Enteignungen im Prinzip. Remke sieht nur wenig Spielraum für Zugeständnisse an die Bauern, heißt es. Vor allem, wenn es um Viehbetriebe in der Nähe von besonders bedrohten Naturgebieten geht. Also Kühe furzen und das geht darüber ins Naturschutzgebiet und macht dann da alles kaputt oder so. Ganz komische Logik, meiner Meinung nach. Daher schlägt er unter anderem vor, dass die niederländische Regierung Betriebe, die besonders viel Stickstoff emittieren, aufkaufen soll. Ob die dann weniger emittieren, weiß ich nicht. Aber anders als in vielen deutschen Medien berichtet, geht es dabei nicht ausschließlich um viehhaltende Betriebe. Konkret rät Johan Remkes dem niederländischen Kabinett, dass innerhalb eines Jahres 500 bis 600 Spitzenemittenten, und zwar sowohl aus landwirtschaftlich als auch aus der Wirtschaft, aufgekauft werden müssten. Auch andere Verursacher wie Industriebetriebe und der aufgekauft und Verkehr sollten dem Vermittler zufolge zur Reduzierung gezwungen werden. Ja, gezwungen werden. Das heißt dann, machen die sich auch dann die Wirtschaft kaputt oder was? Das ist doch irgendwie auch... Tja, also die Methoden, die der Staat in den Niederlanden dort anwendet, geht halt weit über die EU-Richtwerte hinaus. Hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es ja diese starken Bauerproteste, war das auch ein Thema. Ein Haken an dieser ganzen Sache ist auch der, wenn die Bauern quasi vom Staat aufgekauft werden, dann müssen die quasi angeben, dass in den Niederlanden auch kein anderes Agrarunternehmen wieder aufmachen dürfen. Das heißt, die verkaufen es an den Staat, aber dürfen dann in ihrer eigenen Branche nicht mehr arbeiten. Mhm. Das fanden die Bauern auch nicht so lustig. Kann ich auch nachvollziehen, weil das ist schon eine sehr seltsame Regelung, die da getroffen haben. Ja, auf jeden Fall wollen sie doch im großen Stil diese Bauernhöfe offensichtlich einsammeln. Und dann werden sie die doch wohl nicht außer Betrieb setzen. Das kannst du mir nicht erzählen. Die werden ja dann ihnen gebündelt an irgendeinen Konzern geben oder sowas. Und das ist genau das, was ich meinte. Ne? Ja, also schon, es wurde gesagt, doch, die werden dann stillgelegt. Es ist eine sehr seltsame Regelung. Ne? Absoluter Schwachsinn. Wir geben Riesengeld aus, damit sie Sachen stilllegen. Was soll das? Wie kommt man auf so eine Idee überhaupt? Tja. Flotter Themenwechsel. Ja gut, ich meine, Atomkraftwerke bei uns sind ja genauso. Ne? Es hat auch ein Riesengeld gekostet und schmeißen wir es auf den Müll halt. Ne? Naja, gut, Themenwechsel. Flotter Themenwechsel. Die Nord Stream Pipelines. Ja, das ist jetzt knapp 2 Wochen her, dass da dieser Sabotageakt passiert ist und die Nachrichtenaufarbeitung ist miserabel. Also da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln, weil einfach gar nichts Konkretes berichtet wird. Ja, und teilweise widersprüchlich darüber berichtet wird. Teilweise werden Karten gezeigt, die einfach nicht stimmen im Fernsehen oder so. Das ist alles sehr seltsam. Deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Theorien anfangen, wer das irgendwie gewesen ist. Aber ich weise einfach nur auf zwei Sachen jetzt hin, die mir aufgefallen sind, die einfach sehr seltsam sind. Das eine ist, es gab ja zwei Explosionen, beziehungsweise zwei Beschädigungen, die zeitlich voneinander getrennt gewesen sind. Einmal im Norden von Bornholm, einmal im Süden von Bornholm. Einmal Nord Stream 1 und 2 im Norden und nochmal Nord Stream 2 im Süden. Und da wurde ja im Fernsehen immer gesagt, man konnte das nachvollziehen, weil die Explosionen von den Erdbebenzentren quasi gesichtet wurden. Und ja, de facto ist es so, dass eine Explosion von den Erdbebenzentren registriert wurde im Norden, aber die im Süden wurde nicht registriert. Was das bedeutet, kann ich nicht sagen. Hier ist die eine Seite, wo diese Erdbebendaten aufbereitet sind. Was das bedeutet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist seltsam. Ja, also die Explosion am 26. um 2 Uhr morgens oder sowas ist registriert mit 2,3 oder 2,6 auf der Richterskala. Ich habe es jetzt gerade nicht auf. Warte. So, das waren diese Explosionen. Ja, das war 61 Kilometer südlich von Karlskrona, Blekringe, Schweden. Das ist in der Liste das ganz unten am 26. September um 17.03 Uhr Ortszeit. Und die ein paar Stunden vorher stattgefunden hat im Süden, die ist nicht registriert worden. So, also wie gesagt, was das bedeutet, kann ich nicht sagen, aber es wurde halt immer in den Nachrichten so berichtet, als ob halt beide Sachen von den Seismologen aufgezeichnet wurden. De facto wurde nur das eine aufgezeichnet. Einfach nur seltsam. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht sind die Daten auch nicht verfügbar, obwohl die sonst komplett vollständig sind, aber sie sind einfach nirgendwo abrufbar. Wenn jemand irgendwo eine Quelle hat, wo man die Daten von der anderen Explosion sehen kann, ich habe es nicht gefunden, ich habe auf mehreren Webseiten geguckt, die solche Sachen veröffentlichen. Und eine andere seltsame Sache, hier befinden wir uns jetzt im Jahr 2015, also wir gehen 7 Jahre in die Vergangenheit, eine Drohne mit Sprengstoff wurde von der schwedischen Marine bei der Nord Stream 1 Pipeline gefunden. The Swedish military has successfully cleared a remote-operated drone rigged with explosives found near Line 2 of the Nord Stream Natural Gas Offshore Pipeline System. 120 Kilometer vor der Gotlandinsel haben die schwedischen hat die schwedische Armee diese Drohne entfernt. Es war eine Drohne, die unten an der Pipeline festgemacht wurde, mit einem Kabel, was zur Oberfläche ging, wo die Explosion ausgelöst hätte werden können. Das haben die entschärft und sie konnten nicht herausfinden, wem diese Drohne gehört. So, das war vor 7 Jahren. Weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Einfach nur ein interessanter Zufall, dass es halt sowas schon mal gab und jetzt in der ganzen Nachrichtenberichterstattung kaum eine Rolle spielt. Ja, also dort ist ganz schön abgehend, dass man so dass sie vor 7 Jahren gefunden haben, aber nicht zuordnen konnten, wem es gehört. Da fragt man sich, was sollen die Untersuchungsergebnisse da jetzt bringen? Ja, wenn man sich die technischen Sachen von den Pipelines anguckt, ja, die sind extrem stahlummantelt, die sind in den Erdboden eingebuddelt. Ja, da muss man entweder mit richtig krass viel Sprengstoff die Sachen aufbrechen oder man muss sie erstmal ausbuddeln und dann über eine gewisse Zeit da, was halt nicht innerhalb von Sekunden passiert, sondern Stunden oder Tage vielleicht dauert, die ganzen Sachen vorbereiten zur Sprengung. Wie gesagt, 2 Wochen nachdem das passiert ist, wir müssen mal abwarten, was da die Untersuchungen ergeben. Da bin ich echt mal gespannt drauf, weil die ganze Sache ist einfach sehr, sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, und die ganzen Theorien will ich gar nicht einsteigen. Da gibt es Genüge, zu Genüge. Ja. Herr Todenhöfer hat auch eine. Und zwar sagt er, wieso gibt es keine seriöse Diskussion über eine Täterschaft der USA? Weil der weltberühmte US-Intellektuelle Noam Chomsky teilte uns gestern mit, er könne sich gar keinen anderen Täter vorstellen. Na, wenn das natürlich so ist. Ja, ist auch schon ein bisschen durch. Dann wissen wir ja alle Bescheid. Also ich fand auf jeden Fall die, es gab bei, ich glaube auch TV Berlin so eine Runde mit Hans-Georg Maaßen und dem ehemaligen Chef vom Nachrichtendienst. Und die haben auf jeden Fall von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendwelche nichtstaatlichen Akteure waren, also irgendwelche Klimakinder oder so. Weil ja, wie heißt sie? Ich hätte auch fast gesagt Todenhöfer, aber nee, Neubauer. die hatte ja auch mal schon mal von Pipelines, was wollte sie damit anstellen, sabotieren oder so, gesprochen. In die Luft jagen, was glaube ich sogar. Ja, genau, in die Luft jagen, Pipelines in die Luft jagen. In die Luft jagen. Aber das haben sie auf jeden Fall ausgeschlossen. Tja. In other news, Kartell drosselt Ölförderung während der Energiekrise. Huch, was ist denn da passiert? Wir wollen doch gerade irgendwie einen Ölpreisdeckel gegen Russland durchdrücken, um die Sanktionen zu verschärfen. Da kommt das irgendwie unpassend. Die Theorie war, damit die ab Dezember gültige Preisgrenze für russisches Öl ein Erfolg werde, müsse Russland keine andere Wahl haben, als den vorgeschriebenen Preis zu akzeptieren. Weil man könnte ja an jeden andere Leute verkaufen oder sonst was, ne? Aber ja, und jetzt hat die OPEC und beziehungsweise die OPEC Plus hat sich in Wien getroffen, hat da auch den russischen Energieminister eingeladen, der dann trotz allen Sanktionen nach Wien einreisen und wieder ausreisen durfte. Interessant. Haben die OPEC-Länder diplomatisch durchgedrückt. Und die sagen natürlich, boah, wir stellen uns überhaupt nicht auf die Seite von Russland. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Aber an sich ist klar, mit dem heutigen Tag ist für Insider klar, Saudi-Arabien steht an der Seite von Kreml-Chef Wladimir Putin. Kann man nicht wirklich anders interpretieren, ja? Also, naja, sie sind ja da so ein bisschen auch das Mittel zum Zweck und denen haben sie sich so ein bisschen verweigert, habe ich den Eindruck, ne? Ja, also die reduzieren im Endeffekt um 2% des Weltmarkts, des gesamten verfügbaren Menge auf dem Weltmarkt. Russland liefert ja 10% der Weltmarktmenge und rein theoretisch wurde ja die OPEC angehalten, ihre Förderquoten zu erhöhen, um diese 10% zu kompensieren und die machen jetzt genau das Gegenteil. Ja. Das heißt, wenn man wirklich nicht aus Russland kauft, fehlt auf dem Weltmarkt 12%. Und das wird den Preis nicht senken, das wird den Preis in die Höhe steigen lassen. So, und wie gesagt, das kann man an sich wirklich nur auf eine Art und Weise interpretieren, dass die OPEC sagt, wir sind nicht einverstanden mit den Sanktionen gegen Russland und wir untergraben die ganze Angelegenheit jetzt. Ja. Aber die OPEC hat generell ja ein Problem, dass sie ihre Förderquoten nicht eingehalten hat, unter anderem wegen Nigeria. Nigeria ist Afrikas größter Ölexporter und die haben einfach ein massives Problem. Ja, in den letzten Monaten sind 10 Milliarden US-Dollar-Äquivalent an Öl einfach geklaut worden. So. Das ist eine massive Menge. Das sind ja 10-15% von der Fördermenge. So, die sollen 1,7 Millionen sollen sie fördern und verkaufen ins Ausland theoretisch und sie schaffen nur 1,1 im Moment. Offiziell fördern sie 1,4 und die Differenz wird quasi die ganze Zeit geklaut. Ja, wie kann das sein? Various sections of the Nigerian society are complicit in the theft of millions of barrels of crude oil. Even makeshift pipelines and stolen fuel have been found in churches and mosques. Ja, die gehen an die Pipelines und machen Löcher rein, ne? Es gibt Teile des Landes, wo Öl produziert wird, wo über 90% von dem, was von den Förderfirmen in die Pipelines eingespeist wird, 90% geht auf dem Weg verloren. 10% kommt am Ende der Pipeline an. Hier wird als Beispiel gegeben, Oil Hub Bonnie, einer der größten Oil Hubs, ja. The country can only secure 3,000 barrels out of 239,000 barrels injected into the pipeline. Also 95% sogar kommen am anderen Ende nicht an. Und das hat halt im Endeffekt auch dazu geführt, dass die Förderunternehmen sagen, ja, Moment mal, wenn das am Ende nicht ankommt, werden wir nicht bezahlt. Warum fördern wir das dann überhaupt? Und so wurde die Produktion noch weiter gesenkt. Das ist einfach eine sehr krasse Story. Ja, mittlerweile wurde die Armee auch eingeschaltet, um dagegen vorzugehen. Aber weite Teile der Bevölkerung unterstützen einfach diesen Diebstahl, weil das für die ein lukratives Nebeneinkommen hat. Mittlerweile sind die deswegen jetzt auch in in einer Staatskrise, weil die Staatseinnahmen fehlt. Die müssen Hilfsprogramme vom IWF und von anderen ausländischen Geldgebern einnehmen, weil so viel Erdöl geklaut wird, dass die ihre Beamten nicht mehr bezahlen können, dass die Armee nicht mehr zahlen können und da jetzt Kredite für aufnehmen müssen. Das ist schon eine krasse Angelegenheit. Ja, das ist so jetzt weit verbreitet. Ne? Das wäre auch mal eine Story wert in der Tagesschau, meiner Meinung nach. Ja? Und ja, das nochmal zum Kontext, dass OPEC halt die Fördermenge reduziert, aber das, was sie normalerweise an ihren Quoten haben, liefern sie eh nicht. Einer der Gründe ist dieser Grund. Und das ist schon ein ziemlich krasser Grund, dass Nigeria so korrupt ist, dass weite Teile der Bevölkerung einfach klauen ohne Ende Öl. Ja, und eine Pipeline, illegale Pipelines bauen mit Bauunternehmen, mit Kränen, mit Firmen, mit Tanklastern, mit allem Möglichen. Und die Armee ist überfordert, weil sie keine Kooperation hat. Und deswegen ruft jetzt Nigeria quasi nach Private Contractors, also quasi Söldner. Ne? Mal gucken, wen die nehmen. Blackwater oder wie die jetzt heißen. Vielleicht sogar die Wagner Group. Dann wird Russland da auch nochmal mitverdienen, um diese Situation irgendwie Herr zu werden. Ja, so viel dazu. Einfach eine krasse Angelegenheit in Nigeria. Ja, vielleicht findet sich ein nigerianischer Prinz, der ein bisschen aushelfen kann im Staatshaushalt. Die paar Billionchen, die reichen aber, glaube ich, nicht. Ja, das kann man kaum glauben. Ja. Weil das hat Ausmaße, die ist, ne, 10-30%, je nach Tag, von dem, was sie produzieren, wird einfach geklaut. Auf industriellen Standard. Und man darf nicht vergessen, irgendwer muss das ja auch kaufen. Ja, also das für billiger als an der Tankstelle findest du immer Leute. Ne? Ja, wenn es so gang und gäbe, ist es recht. Ne? So. Ja, ja. Tja, ja. Aber nee, man kann da nicht von afrikanischen Verhältnissen reden. Das wäre wieder böse. Ja, das auf jeden Fall. Das zieht sich aber auch echt durch die ganze Gesellschaft. Ich habe das gehört mal von Leuten, die auch in Nigeria waren, und erzählt, dass sie da irgendwie von der Polizei angehalten wurden und die wollten aber gar nichts. Die haben erst irgendwie wieder abgelassen, als sie dann 3 Schachtel Kippen gekriegt haben oder sowas. Spitze, ne? Und so weit geht das dann runter, ne? Mit der Korruption. Bist du so ein kleiner Scheiß. Tja, ja. Nee, aber wenn man sich das mal anguckt, wie die realen Verhältnisse weltweit sind und mit was für Wunschvorstellungen hier in Deutschland an diese ganze Energiekrise rangegangen wird. Ich meine, das ist die Realität. Sowas ist die Realität weltweit. Ja, und wir mit unseren hehren Zielen, wir müssen da froh sein für alles, was wir bekommen. Muss man wirklich tatsächlich mal so sagen. Und wenn jetzt unsere Industriekapazität immer wieder nachlässt, dann werden wir bald nicht mehr in der Lage sein, Weltmarktpreise zu zahlen. Jetzt zahlen wir es ja. Jetzt zahlen wir uns ja dumm und dusselig, weil wir es uns noch leisten können. Aber ja, wenn das nicht mehr geht, dann fangen die Leute an zu klauen. Das hat ja sicher viel auch mit der Armut zu tun, auch in Afrika, ne? So gesehen ist ja nicht alles, das ist ja nicht eine Mentalitätsfrage oder so. Wie gesagt, man kauft eben lieber billiger, wenn es geht, als an der Tankstelle. Tja. Afghanistan. Ja, die afghanischen Ortskräfte, die wir eigentlich noch retten wollten, die lassen sich teilweise nicht mehr retten, weil sie nämlich zwischendurch schon verstorben oder vermutlicherweise eher irgendwie ermordet wurden oder so, weil sie ja schließlich eine Art Überläufer waren zu Zeiten des Krieges. Ne? Das ist eigentlich eine bittere Meldung, weil sie die ja nicht retten wollten, aber es geht halt nicht mehr. Weiß nicht mehr, ob das nochmal zu irgendwie einer Verantwortungsproblematik führt oder so. Ich denke, dass man das vielleicht eher nicht groß thematisieren will, aber so, aber ich wollte es wenigstens nochmal vermeldet haben. Das sind 30 von, was haben sie gesagt? 36.000, ja. Okay. Ja, wenn die anderen alle rauskommen oder so, dann soll ja auch geholfen sein, ne? So, ganz kurz, Militärnachrichten. Hier gibt es einen Report an den amerikanischen Kongress, was Hyperschallwaffen angeht. Einerseits aktive Angelegenheiten, die Amerika als Waffen in Einsatz bringen will. Da sind sie nicht sehr viel weitergekommen. Frühestens gibt es einsatzbereite Systeme Mitte 2023. Es gibt ja andere Länder, beispielsweise China und Russland, die schon aktive Hypersonic Weapons haben. nur so nebenbei. Und deswegen, Amerika beschäftigt sich halt auch damit, wie können wir Raketenabwehrschirme gegen diese Systeme bauen. Was heißt das jetzt? Sag mal eben, Hypersonic, super schnell oder sind die? Das sind im Endeffekt Raketen, die mit Mach 5 fliegen. Und so schnell sind das einfach herkömmliche Anti-Raketensysteme, sagen wir mal Iron Dome oder andere Systeme, die einfach nicht aufspüren können. Da müssen jetzt neue Systeme entwickelt werden. Okay. Die Waffen gibt es, aber die Abwehrsysteme gibt es nicht. Da kann man sich jetzt denken, was man will dazu, aber das ist einfach Fakt. Und da wollen jetzt, will Amerika jetzt ein Satellitennetzwerk von 550 Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen, um ein engmaschigeres, noch schneller funktionierendes Netz aufzubauen, dass man diese Raketen erstmal tracken kann. Wie man sie dann abschießt, gibt es irgendwelche elektronischen Störsysteme, irgendwelche Lasersysteme, die vielleicht in der Luft brutzeln könnten, sind sie sich aber noch nicht so ganz sicher. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach gerade ein riesiges Problem, was die Amerikaner haben, weil sie da in der Waffentechnik tatsächlich nicht mehr an der Spitze der Entwicklung weltweit stehen. Das macht vielen Amerikanern im Militär auch Sorgen, gerade was Russland gerade angeht. Die Reihenfolge ist ja normal. Erstmal kommt die Waffe und dann die Abwehrwaffe, ne? Ja. Die waren halt alle überrascht, dass diese Waffen von anderen Leuten entwickelt wurden, bevor sie es selber auf die Reihe bekommen haben. Viele Leute sind überrascht darüber. Ja, China. China und Taiwan, auch ganz kurz. Hier ein Beispiel. China macht gerade militärische Übungen mit zivilen Transportschiffen, dass quasi Truppen und Armeematerial in zivilen Fähren genutzt wird, um die anlanden zu lassen. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Chinesen ihre Militärkapazität extrem aufstocken können durch zivile Schiffe, was international geächtet ist, sage ich jetzt mal, aber de facto von China betrieben wird. So, und das gibt denen einfach für den Fall einer Taiwan-Intervention viel größere Kapazitäten, Truppen dort anlanden lassen zu können. Und ist natürlich eine unappetitliche Strategie. Ja, weil da dann im Endeffekt auch Zivilisten zwangsverpflichtet werden, diese Schiffe zu fahren in Kriegseinsätze und sich der Gefahr aussetzen. Ja, so viel dazu. Ja, also China nutzt alle Mittel, die sie zur Verfügung hat, um Kriegs zu führen. Und so ist es halt in einem kommunistischen Land, das durch die Partei bestimmt wird. Da gibt es kein wirkliches Privateigentum. Ja. Ja, ob die russischen Raketen funktionieren, ist eine andere Frage, schreibt hier weiter, aber okay. Natürlich immer, das weiß man nicht vorher. Ne? Aber ja, würde ich schon zu trauen. Aber China macht einige Sachen, die halt ein bisschen seltsam sind. Da geht es auch im nächsten, ja. In der nächsten Analyse, die ich eingereicht habe, drum. Die Rückseite vom Mond begucken oder so, ne? Oder ja, das ist auch nochmal ein Thema. Die wollen ja das Unobtainium da holen. Ne? Das Helium-3 beladene Zeugs, was sie da angeblich gefunden haben. Aber wenn sie das schaffen, haben sie auch eine gute Energiequelle. Brauchen sie kein russisches Gas mehr. Vielleicht ist das deren Strategie. Ja, und China ist ja im Ausland aktiv. Wir hatten schon mal über die Konfuzius-Institute gesprochen, die quasi geheimdienstlich die ausländischen Studenten, chinesischen Studenten überwachen. Hier gab es jetzt eine Analyse von, Safeguard Defenders. Die haben Regierungsleaks ausgewertet aus zwei chinesischen Provinzen, wie diese chinesischen Provinzen, wie der Polizei- und Geheimdienstapparat dieser Provinzen im Ausland aktiv ist. Diesmal nicht mit Studenten, sondern allgemein mit Staatsbürgern. Wenn man Staatsbürger im Ausland hat, die irgendwas machen, was der Partei nicht gefällig ist, es wird halt immer so gesagt, so ja, irgendwie Cybercrime oder Electronic Mechanical Criminal Behavior. Da haben die sogenannte Service Stations, ja, wo im Endeffekt Polizei- und Geheimdienstoffiziere von diesen Provinzen aktiv sind und die Leute unter Druck setzen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Da haben die einen Drei-Stufen-Plan, dass sie die Leute quasi, dass sie auf die Leute einwirken, sagen, okay, wir haben dich im Visier, reiß doch jetzt mal wieder nach China ein, damit wir uns weiter mit dir beschäftigen können. Stufe 2 wird die Familie von dem in China unter Druck gesetzt, sei es ins Lager gesteckt oder anderweitig von der Polizei und vom Geheimdienst drangsaliert, dass sie sagt, so ja, vielleicht möchtest du nach Hause fahren, um dich in deine Familie zu kümmern. Und dann gibt es halt auch schon Fälle, wo die Leute dann einfach mit dem Sack über den Kopf eingesackt wurden und nach China selber zurück deportiert wurden. Wir reden hier über 230 Fälle, die allein von den zwei Provinzen aus diesen Dokumenten hervorgehen. Und hier auf der Karte seht ihr, in welchen Ländern überall diese Stationen, Polizeistationen sind. Nennen wir sie einfach jetzt mal so, von chinesischem Staat, um chinesische Staatsbürger im Ausland mit diesen Methoden, die ich gerade beredet habe, zu drangsalieren. In fast allen westlichen Ländern, ne, beispielsweise in Frankfurt wurde eins ausgemacht. Und nochmal, hier geht es um zwei chinesische Provinzen. Es gibt ja viel mehr chinesische Provinzen. Das heißt, das Netzwerk wird noch viel größer sein und dann wird es noch viel mehr Fälle geben. Und das ist halt einfach nur krass. Weiß ich nicht, wie man das anders sagen soll. Da müsste eigentlich jede Geheimdienstabwehr alles in Bewegung setzen, dass halt quasi das Gewaltmonopol in den Ländern nicht von ausländischen Akteuren untergraben wird. Das ist schwierig. Tja, New York Times. US believes Ukrainians were behind an assassination in Russia. Was ist mit der New York Times los? Huch, sind die auf einmal Putin-Versteher? Was passiert hier? Ja, was hier passiert ist, dass manche amerikanische Kreise langsam, ich will jetzt nicht sagen, Distanz zur Ukraine aufbauen wollen, aber Distanz zu gewissen Aktionen, die in der Ukraine stattfinden oder von der Ukraine ausgehen, einnehmen. Ja, und hier geht es halt um den Fall von Dugina, ne, von der Tochter von Dugin. Die wurde ja von ukrainischen Akteuren quasi umgebracht. Das ist jetzt in Amerika quasi auch hoffähig, das zu sagen, wurde so von staatlichen Stellen bestätigt, hier jetzt auch der New York Times manifestiert. Das heißt, das ist jetzt quasi dort zumindest gefestigte Meinung. Und wie gesagt, das deutet darauf hin, dass die Amerikaner halt auch ein bisschen nicht so die Eskalationsspirale weiter treiben wollen, auch wenn sich es manchmal anders anhört, aber dass sie doch da ein bisschen auf die Bremse treten wollen, dass sie halt nicht alle Aktionen, die Ukraine fährt, hundertprozentig unterstützen. Ja, und der ukrainische Präsident hat ja den Schnellantrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Stoltenberg hat ja auch schon was dazu gesagt, dass das halt so nicht unbedingt stattfinden wird. Und hier haben wir nochmal den europäischen Innenkommissar, ist das, glaube ich, ne? Thierry Breton heißt der, glaube ich. So, muss ich jetzt noch mal kurz selber aufmachen. Ich habe hier einen rumänischen Artikel übersetzt, weil einen deutschen Nachrichtenartikel dazu gibt es nicht. Der hat im Endeffekt im französischen Fernsehen ein Interview gegeben. Thierry Breton heißt er, ja, der EU-Kommissar für den EU-Binnenmarkt, hat gesagt, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat um die Aufnahme der Ukraine zur NATO gebeten. Aber wie Sie wissen, kann die Frage des Beitritts zur Allianz nicht während bewaffneter Aktionen auf dem Territorium des Landes diskutiert werden. So, also der Antrag dürfte theoretisch erstmal auch noch nicht mal gestellt werden. Rein legalistisch gesehen. Und in der Ukraine werden die Militäroperationen fortgesetzt und es ist schwierig zu sagen, wann sie fertig sind. Daher geht es nur um einen rein politischen Ansatz. Ein solcher Schritt kann nicht zu einem Zeitpunkt unternommen werden, an dem in diesem Land bewaffnete Aktionen stattfinden. Es ist ein symbolischer Schritt. Also das muss man so sehen, wie es ist. Und dass Ukraine jetzt der NATO beitritt, wird erstmal nicht passieren. Nee, das war auch, glaube ich, so nicht so absehen, aber okay. Ja, ist ja auch gut, dass sich die Leute so positionieren, nicht, dass da jetzt solche Ausnahmeregelungen gemacht werden, weil das habe ich schon fast befürchtet, dass das so passiert. Aber was ja natürlich ein Unding wäre, was wahrscheinlich auch mehrere NATO-Staaten nicht akzeptieren würden. Oder vielleicht auch, wer weiß. Im derzeitigen Umfeld ist vieles diplomatisch möglich. So zum Beispiel die Europäische Politische Gemeinschaft. Ja, das ist im Endeffekt ein Konstrukt von Emmanuel Macron. Ne, Emmanuel Macron. Am Antritt seiner Amtszeit habe ich ihn mit Donald Trump verglichen. Policymäßig sind die sich sehr nah. Ist einfach so. Ich hatte ja eine Rede vom Trump und eine Rede vom Emmanuel Macron back-to-back gezeigt und die haben fast genau das Gleiche gesagt. Und Emmanuel Macron will im Endeffekt die diplomatische Hoheit über die Europäische Union übernehmen. Jetzt, wo Angela Merkel weg ist, hat er auch keinen richtig großen Gegenspieler in dem Sinne mal, sage ich mal. Es gab ja den den österreichischen Kanzler Kurz, der quasi eine Gegenbewegung zu dieser ganzen zentraleuropäischen Angelegenheit bauen wollte mit Ostblockstaaten, den gibt es ja auch nicht mehr. Somit ist Emmanuel Macron ziemlich unumfochten an der Spitze der europäischen Diplomatie und gibt den Weg vor, was die Europäische Union macht. Und was macht er jetzt? Er hat ein Forum eingerichtet, was Jahre und Jahre und Jahre immer auf Widerstand von allen Ländern gestoßen ist. Es ist eine Form, in der 44 Staats- und Regierungschefs in Prag über diverse Themen diskutieren. Es hat Workshop-Charakter. Die Gespräche bleiben bewusst unverbindlich. Gemeinsame politische Beschlüsse werden nicht geplant. Nicht-EU-Mitglieder sind Armenien, Aserbaidschan, Albanien, Bosnien, Herzegowina, Georgien, Großbritannien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine. Es ist im Endeffekt so, dass da jetzt ein supranationales Gebilde aufgebaut wird. Mit Europa als quasi als Kern und mit der Peripherie, die sich in dieser EPG dann aufgehen wird. Aber wenn das verbindlich ist, ist das eigentlich egal, ne? Überseedepartementstrategie ist, beispielsweise das, was sie auch in Afrika machen. Und wie gesagt, das war jahrelang verpönt, keiner wollte das machen und jetzt kann dem Emmanuel Macron einfach keiner mehr widersprechen und der drückt das jetzt einfach durch. Es wird quasi eine zweite Struktur neben der EU etabliert. Das Ganze wird. Ja, ist doch illegal. Preis, das ist doch illegal. Nein. Doch. Es wird ja gemacht. Das ist einfach eine Entscheidungsstruktur neben der vorhandenen Entscheidungsstruktur. Ja, offiziell habe ich es ja gar nicht. Ja, haben die nicht, ja genau. Sagen, haben die nichts zu entscheiden. Oder so ist das nicht bindend. Tralala, genau. Nein, aber politische Beschlüsse werden nicht geplant. Ja, genau. Ne? Zwinker, zwinker. Ja. So. Und das ist halt eine einmalige Angelegenheit gewesen. Das war Jahrzehnte im Gespräch, wurde immer wieder von vielen Leuten abgeschmettert. Aber jetzt ist das eine etablierte Sache. Es wurden bereits Folgetreffen benannt. Diese werden in Moldau, Spanien und Großbritannien stattfinden. So, wird interessant, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das sollte sich ein bisschen gar nicht entwickeln. Aber ich hoffe mal, dass eine Kritik daran wenigstens groß ist. Wie gesagt, eigentlich ist es eine Parallelstruktur. So was ähnliches wie die Fridays for Future-Kinder auch geplant haben mit ihren komischen... was haben sie, ja, Parlament haben sie es genannt, Bürgergremium oder irgendwie sowas. Das ist auch eine Parallelstruktur zur Entscheidung neben der Demokratie, die eben nicht demokratisch ist und deswegen ist das illegal. Punkt. Ne? Also finde ich wirklich unmöglich, solche Versuche sind wirklich das Allerletzte. Ne? Deswegen stelle ich das auch mal raus. Da wurde ja einfach nur so berichtet, ach, das ist einfach nur so ein weiteres Treffen von Regierungen. Das ist nicht so. Nee. Sehr ernst nehmen, auf jeden Fall, finde ich schon, ja. Ja, wie gesagt, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Polen. Polen fordert von Deutschland nun ganz offiziell Reparationen. Es wurde eine diplomatische Note an wen jetzt gesendet? Europäische Union, UN? Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich jetzt gucken. Nee, sogar an Deutschland direkt, also Auswärtige Amt gesandt. Also diese 1,3 Milliarden Euro oder Billionen Euro, Verzeihung, sind ja nicht amerikanische Billionen, europäische Billionen. Ja. Die sind jetzt tatsächlich offiziell von Polen gefordert. So, das bringt das Ganze jetzt in eine komische Situation, weil rein rechtlich gesehen haben wir ganz viele internationale Verträge, wo das quasi geregelt wurde. Ne? Wir hatten das Potsdamer Abkommen von 1945, und die in Anschluss getroffenen 2+4 Verträge. Wir hatten das Görlitz-Abkommen 1950. Wir hatten 1972 den Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung der Beziehung zwischen der Bundesrepublik und der Republik Polen, wo die Unverlässlichkeit der Grenzen anerkannt wurde. Wir hatten 1990 im Rahmen der Wiedervereinigung den deutsch-polnischen Grenzvertrag über die Oder-Neiße-Linie als endgültige Staatsgrenze. Wir hatten den Reparationsverzicht von Polen schon im Jahr 1953. Gut, das war unter der Sowjetunion, konnte man jetzt sagen, vielleicht waren die da fremdgesteuert, aber es gab schon aus Entschädigungsleistungen explizit nicht als Reparationsleistung genannt, weil sie sonst völkerrechtlichen Charakter hätten und neue Reparationsleistungen nach sich hätten ziehen können in den 60er und 70er Jahren. Opfer an national motivierter Medizinversuche. Es wurde eine Aussöhnungsstiftung gegründet, wo Leistung an polnische Opfer der Nationalsozialismus gegeben wurde. Es gab Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter. Es gab die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Auch die Gelder an Polen geliefert hat. Und das heißt, rein rechtlich gesehen ist die Angelegenheit gegessen. Was jetzt einfach was jetzt einfach eine komische Situation ist, dass Polen trotzdem auf dem diplomatischen Weg diese Sache so durchdringt, weil rechtlich haben die kein Bein, wo sie drauf stehen können. Die Sache ist wasserdicht geregelt. So, rechtlich gesehen. Aber, obwohl sie das wissen, haben sie das jetzt diplomatisch auf den Weg gebracht. Da fragt man sich, was wollen die damit bezwecken? Ne? Und die ganzen Witze über die deutschen Ostgebiete, die bieten sich dann natürlich direkt an. Ne? Ja. Das ist ein Shaming-Versuch. Ich will das nur Shaming-Versuch. Also. Ja, kommen wir kurz ins Weltall. Ja, Surface topographic impact of subglacial water beneath the South Polar Ice Cap on Mars. Ja, der Mars ist zwar heute nicht da, aber im Herzen tragen wir ihn natürlich immer bei uns. Und auf dem Mars wurde am Südpol ja Wasser vermutet. So, es gab da gewisse Radarmessungen, die in das Gestein eingedrungen sind. Und das war allerdings nur eine Theorie, dass es dort Wasser geben könnte. De facto ist es jetzt aber so, dass es weitere Anhaltspunkte gibt, ja, dass man was in unter der Oberfläche ist, radiologisch analysiert hat, sondern dass auch die Gesteinsformationen an der Oberfläche darauf schließen lassen, dass es dort damals, dass es früher Wasserstrukturen gegeben hat und dass diese Formationen natürlich angepasst auf die Gravitationsverhältnisse und andere Verhältnisse, die auf dem Markt herrschen, ähnlich auf der Erde zu finden sind, über Wasserreservoiren im Gestein. So. Also wir reden hier tatsächlich über flüssiges Wasser auf dem Mars und nicht gefrorenes Wasser auf dem Mars, was auch seltsam ist. Aber davon gehen die Wissenschaftler mittlerweile aus, weil es halt mehrere Anhaltspunkte gab und nicht nur Hinweise, sondern mehrere Anhaltspunkte, die sich gegenseitig bestätigen. Was natürlich für eine zukünftige Mars-Mission von Vorteil ist, wenn man kein Wasser mitnehmen muss, sondern es dort bekommt. Ja, positive Meldung aus dem Weltraum. Sehr schön. War das nicht so, dass man sowieso nicht ganz geklärt hat, wo das viele Wasser herkommt? Dass irgendwie die Menge Wasser auch auf der Erde uns zunimmt und man gar nicht so genau weiß, wo das herkommt? Dass das vielleicht aus dem All kommt oder so? Ja, von Kometen und sowas, ne? Da. Mhm. Ja, kommen wir zurück aus dem Weltall nach Deutschland. Deutschland hat ein Problem mit Geldwäsche. Und was machen wir damit? Wir machen computergestützte Analysen vom Nutzerverhalten, um herauszufinden, was machen wir. In Deutschland haben wir ja natürlich einmal das Problem mit den ausländischen Immobilienkäufen und den Kunstkäufen, wo sehr viel Geld gewaschen wird. Aber es gibt halt auch sehr viel Muling quasi. Ja, Money Muling, wie es Geldwäsche-Deutsch heißt. Ja, das heißt, irgendwelche Leute nehmen halt Geld an, machen irgendwelche Konten auf, dann zahlen sie das Geld auf diese Konten ein, unterhalb der Meldungsschwelle und so wird Geld quasi gewaschen und in Umlauf gebracht aus illegalen Aktivitäten. Man rechnet mit mehreren 10.000 Personen, die das in Deutschland machen. Mehreren 10.000. Ne? Die Anzahl der Geldwäschemeldungen ist auf 300.000 gestiegen, hatte ich schon mal drüber gesprochen. Da geht es darum, dass halt die regulatorische Grenze sehr niedrig ist, was gemeldet werden muss und was nicht gemeldet werden muss. Und sehr viele von diesen Meldungen verlaufen im Nirgendwo, weil es übertrieben streng gehandhabt wird. Und dieses ganze Money-Muling ist einfach ein Problem, dem die Leute nicht Herr werden können. Deswegen sollen jetzt aktive Erkennungsmethoden wie der Einsatz von Verhaltensbiometrie helfen. Es werden jetzt quasi im Hintergrund Systeme gebaut, die Faktoren wie die Transaktionsgeschwindigkeit, die Eröffnung von neuen Konten in mehreren Lokalitäten von Personen, die Höhe der überwiesenen Summen, das sogenannte Smurfing, überprüfen. Dann, wie werden Konten eröffnet, wenn Online-Konten eröffnet werden, wie lange dauert das, dass die Nutzer ihre Daten eingeben? Es kann ja sein, dass die einfach per Copy und Paste die Sachen machen, weil sie halt schon so viele andere Konten gemacht haben. Bestimmte Tastenkombinationen, wenn Online-Konten eröffnet werden sollen, abgefragt werden. Die ganzen Bankensysteme sollen, also die Frontend-Systeme sollen dahin angepasst werden. Gewisse Sozialversicherungsträger und Telefonnummernabgleiche sollen implementiert werden, was meiner Meinung nach mit dem Datenschutz nicht vereinbar ist. Aber wenn das vom Staat vorgegeben wird, ist das natürlich mal wieder kein Problem. So ließen sich typische Muster von Money Mules während des gesamten Lebenszyklus eines Kontos erkennen. Ja, interessant. Und das Personal soll geschult werden, wenn jemand kommt und ein Konto öffnet, ob diese Personen besonders gefestigt sind in ihrem Fachwissen. Ja, dass sie halt wissen, wie der Kontoeröffnungsprozess läuft. dass man halt quasi sagt, okay, der stellt ja gar keine Fragen, wie das mit dem Konto läuft. Der scheint zu wissen, alle richtigen Worte zu sagen. Also da wird, ja, da wird ein sehr interessanter Ansatz gefahren, dass man einerseits normalen Kontoeröffnung aber echt nicht so, dass man die Daten auch gleich im Hintergrund macht und dass man auch noch das Personal schulen muss, dass es sagen soll, ey, wenn da jemand ein Konto öffnet, dann, ne, wenn der zu viel Wissen hat, ne, wenn er sich zu sehr in der Materie auskennt, dann macht doch mal eine Geldwäschemeldung, damit wir gucken können, vielleicht ist das ja ein Money Mule. Und dann kriegst du dann Blockwart-Badge hinterher oder so. Ne? Ja. Aber natürlich, die Customer Experience leidet dabei nicht unter den Schutzmaßnahmen. Natürlich. Klar. Wahrscheinlich nicht. Seht her, es geht auch ohne euer Geld. Die Credit Suisse kauft eigene Schulden zurück, um den Markt zu beruhigen. Ja, die Credit Suisse ist gerade in vielen Münden, dass sie extreme Liquiditätsprobleme haben. Und um allen Leuten zu sagen, wir haben keine Liquiditätsprobleme, kaufen jetzt einfach ihre eigenen Schulden zurück. Das ist eine Risikostrategie, die Marketingcharakter hat, auf der einen Seite, und andererseits davon profitiert, dass die Schuldtitel von der Bank aufgrund der Gerüchte, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt, im Wert gefallen sind. Die können quasi jetzt ihre eigenen Schulden zu einem geringeren Wert zurückkaufen, als wenn sie die Schulden abbezahlen werden würden über den Lifecycle von den Bonds. Und das ist halt wirklich ein schlitzohriger Trick, weil wenn es der Bank schlecht geht und die ihre Schulden nicht zurückzahlen können, können die das ausnutzen, indem die ihre eigenen Schulden zu einem geringeren Preis zurückkaufen und sich dadurch vielleicht sanieren. Versteht ihr? Ja, sie können ihre Schulden nicht zahlen. Deswegen sinken die Schuldtitel im Wert. Dann kaufen die diese Schuldtitel zurück, um nicht die ganzen Kredite zurückzahlen zu müssen. Die Frage ist, ob sie genug Liquidität haben, um das zu machen. Eine Bank zu öffnen war schon immer das größere Verbrechen. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Weil, wie gesagt, die Gerüchte, dass die Credit Suisse am Umkippen ist, sind schon sehr massiv. Auf die Gründe muss ich jetzt nicht eingehen. Generell einfach Liquiditätskrise und ein interessantes Sanierungsmodell. Die Deutsche Bank hat Ähnliches gemacht, aber mit einer sehr viel gesünderen Kapitalstruktur als die Credit Suisse. Ne? Und neben dem englischen Gilt-Markt, also den Unternehmens- und Staatsschuldverschreibungen in England, die ja vor ein paar Wochen auch fast eine Finanzkrise in England ausgelöst haben, könnte natürlich das Umkippen der Credit Suisse in der Schweiz eine Finanzkrise auslösen. Was im derzeitigen Marktumfeld nicht schön wäre. Aus Frust. US-Tourist zerstört 2 Marmorstatuen im Vatikan. Wie ist er da reingekommen? Ach, da ist er. Ich habe es gerade oben drüber gesehen. Bahn stellt Fernverkehr ein. Da kommt man ja rein in den Vatikan. Das ist ja kein Problem. Er hat sich irgendwie aufgeregt, weil er irgendwas nicht fotografieren durfte oder sowas. Er hat keine Privataudienz bekommen. Privataudienz bekommen beim Papst, genau das war's. Und dann hat er mal eben so Statuen da kaputt gemacht. Aus dem ersten Jahrhundert. Was für ein Penner. Mal eben so Dinger kaputt machen, weil man irgendwie seinen Willen nicht kriegt, ey. Ich meine, man könnte jetzt über Amerikaner lästern, aber würde ich gar nicht machen. Ich finde das wirklich super krass, wie kann man so abgehen. So alte Dinger, 2000 Jahre als Statuen kaputt machen. Einfach so, wahrscheinlich auch noch aus Marmor und so. Unfassbare Idioten. Ja, mehr nicht dazu. Ich hatte persönlich mal die Gelegenheit, im Vatikan zu sein. Eine Privataudienz habe ich nicht bekommen, aber schön da. Ganz schön viel Gold und schöne Statuen. Da ist schon einiges an Geld reingeflossen. Ja, aber nicht so alt, ne? Richtig. Also nicht. Das ist doch ein Wertstand, der sich lohnt zu erhalten. Ich meine, in Syrien ist auch viel kaputt gemacht worden, was alt war. Ne? Ist auch schade drum. Aber das ist eben auch hier schade drum. Tja. Zoom. Hochzeit per Zoom. Zoom. Ja, in Amerika, im Staat Utah, da wo die magischen Unterwäsche tragen. Aber aus Steuergründen oder was, ne? Dann die Heirat. Die haben im Rahmen der Pandemie ein Programm aufgelegt, dass sie sagen, okay, wer heiraten will, kann sich einfach über den Videokonferenzdienst Zoom einwählen, egal von woher. Den konservativen Menschen in Utah war wichtig, dass Heiraten so einfach wie möglich ist und die Verwaltung des Ganzen möglichst wenig kostet. Analog vor Ort in Utah muss darum nur eine Person sein. Es genügt die Standesbeamtin oder der Standesbeamte. Unterschrieben wird per elektronischer Signatur. Welche Staatsbürgerschaft das Paar hat, spielt keine Rolle. Die meisten Länder erkennen Ehen aus anderen Ländern an, egal wie sie geschlossen wurden. Also Las Vegas ist nicht mehr da wo die spontanen Ehen geschlossen werden, sondern per Zoom in Utah. Tausende internationale Paare haben schon per Zoom geheiratet. Bietet sich ja an. In Ländern, wo man zum Beispiel keine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen darf. Ja, in Utah darf man das, auch wenn es die Mormonen sind. Mhm. Ja, also die haben damit kein Problem. Hauptsache Tradition und Ehe und so. Ne? Zoom-Hochzeit sind, ja, habe ich ja gesagt. Besonders große Nachfrage hat es in China, weil in China gleichgeschlechtliche Ehe kein Thema ist. Aber es gibt ein paar Loopholes, dass man quasi als Chinese, Hongkong gehört ja jetzt zu China, sagen wir es, wie es ist. So. Und wenn du jetzt ein gleichgeschlechtlicher Ehepartner in China, wenn du einen gleichgeschlechtlichen Ehepartner in China hast, zählt das zwar vor der chinesischen Regierung nichts, aber vor der Regierung in Hongkong. Dann kannst du quasi dein Vermögen nach Hongkong rüberschaffen und hast dann einen steuerlichen Vorteil. Deswegen wird das in China stark nachgefragt. Aus den beiden Gründen, steuerlicher Vorteil, aus steuerlichen Gründen, können geschlossen werden. Mhm. In Israel hat es da einige Probleme mitgegeben, so, weil Israel gesagt hat, ja, das ist auch, das müsste aber, ne, das israelische Heiratsgesetz sieht vor, dass Ehen unter der Schirmherrschaft der Religionsgemeinschaft stattfinden müssen. Da können die das ja nicht einfach vor so einem Ungläubigen in Utah machen, sage ich einfach mal. Aber die Israelis haben jetzt, vor Gericht haben mehrere Leute geklagt, die das gemacht haben, haben Recht gegeben. Und ja, ich finde das lustig. Ne? Eheschließung in Utah, ne? Also wenn ihr nach einer feuchtfröhlichen Nacht den Partner fürs Leben gefunden habt, holt einfach euer Handy raus und ihr müsst nicht mal mehr nach Las Vegas fahren. Finde ich gut. Las Vegas kommt zu euch. Sei denn so Stromausfall, dann geht's nicht. Las Vegas ist überall. Es ist in euch und um euch. Ja, diese... Nazi York, die müssen sich wohl umbenennen. Genau, diese Meldung hier hat mir auf den ersten Blick erstmal einen ordentlichen Schmunzler verpasst, weil die große Migrantenstadt New York mit der Freiheitsstatue steht da drauf, gebt mir eure Massen, die frei atmen wollen. Irgendwie so ist doch dieser Spruch, der da auf der Freiheitsstatue draufsteht. Gebt mir eure Armen, steht da glaube ich auch drauf. Und die haben jetzt gesagt, dass 17.000 Flüchtlinge aus Süd- und Mittelamerika, die da jetzt wohl aufgeschlagen sind in New York, zu viel sind. Und deswegen haben sie den Notstand ausgerufen. Wie groß ist New York? 10 Millionen? 5 Millionen? Ja, das ist eine gute Frage. Meinen die eigentlich den Staat oder meinen sie die Stadt? Weil der Staat ist ja relativ groß. Der geht ja noch ganz bis nach oben nach Kanada. Mhm. Ja, da gibt es nochmal, also Staat New York hat, glaube ich, nochmal so viele wie New York City und ich glaube, New York City sind 16 Millionen. Da kommen sie mit 10.000, 17.000 Leuten nicht klar. Okay. Ah, hier steht die Stadt, okay. Ja, das okay. Das wurde Stadt gemeint, ja. Ja, jetzt immer so. Jetzt für, der Bürgermeister bat um Hilfe, ja. Aha. Schau mal einer an. Wir stehen am Rande des Abgrunds. New York und Umland, 16 Millionen, 8 Millionen in New York. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen sie jetzt. 5 und 6 Busse mit Migranten kommen täglich an. Wo sollen wir bloß hin mit den Menschen? Jo. Und sonst davon sogar 9. 42 neue Unterkünfte, meist in Hotels. Ja, die klotzen ja richtig. Ach, guck mal hier, Busse teils von Republikanern organisiert. Die Migranten kamen seit dem Frühjahr mit Bussen in die Metropole, die teilweise von republikanischen Politikern in Texas und Arizona organisiert und bezahlt wurden. Dahinter wird der Versuch vermutet, Druck auf die Regierung von Präsident Joe Biden auszuüben und eine Änderung in der Migrationspolitik zu erreichen. Na, sowas aber auch. Ja, sollen sich dann mal bei der deutschen Behörden erkundigen, wie man damit umgeht. Verwalten. Ja, dennoch betonte Adams, die Menschen seien in der Stadt willkommen. Die New Yorker haben sich schon immer für unsere eingewanderten Brüder und Schwestern eingesetzt, sagt er. Das Mitgefühl der New Yorker sei grenzenlos, die Mittel seien es nicht. Das wäre doch mal ein besseres ja, Mantra gewesen, als wir schaffen das. Ja. Aber naja. Ja, die sind nicht grenzenlos, ne? Das ist halt der Unterschied. Wenn nicht grenzenlos mit reinsteckt. Ich meine, New York ist jetzt auch nicht ohne. Also wenn jetzt New Yorker Winter anguckst oder so, dann braucht man ja schon eine Wohnung. Also ich kann die auch nicht mit nichts abspeisen, müsste ich nie hier unterbringen. Das ist wohl wahr. Ja. Da stand auch, dass du den Hotels bringen. Ja, okay. So, das war schon ein Markt, ne? Das ist dann die Unterbringung, ne? Sind Leute, wie lange sind die Leute da am Leben halten? Müssen sie Ellis Island wieder aufmachen. Das hat, glaube ich, nur ein Museum. Ja. Ja. Ja, und der aktuelle Stand der Dinge. Ich refresh nochmal. Hier ist die 7. Hochrechnung. Und was haben wir hier? Ja. 2015. Genau, einmal also von Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF gibt es die Hochrechnung von 20.50 Uhr, wo also SPD auf 33,4, CDU auf 28, Grüne auf 14,5, FDP nur noch auf 4,9 und AfD auf 11,2 kommt und Linke auf 2,7. Und bei dem anderen Ding, 7. Hochrechnung von 20.57 Uhr, 50 von Infratest-DMAP. Es ist eigentlich so ziemlich genauso. Also auch da ist die FDP bei 4,9% aktuell. Ja. Das sieht nicht so gut aus für die FDP. Ja, auch verkleinert sich der Bundestag oder der Landtag praktisch um eine Partei, ne? Erstmal die Linken rausfliegen oder was, ne? Ja, das ist wohl wahr. Also ich habe da natürlich auch so einige Gedanken dazu, weil... Ja, finde ich auch immer nicht ganz gut, wenn man vor allem sieht, dass da jetzt auch die Parteien, die sonst nicht gelistet sind, auch über 5% sind insgesamt, ja, fühle ich meine These so ein bisschen gestärkt, dass die 5%-Hürde ein Problem ist, ne? Was politische Mitbestimmung angeht. Ja, kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Tja, 0,1%, warten wir es mal ab. Ja, da kann auch ein bisschen was passieren, aber es ist natürlich jetzt auch schon fortgeschrittene Uhrzeit, ne? Also. Und ja, ich kann ja nochmal gucken. Ich hatte vorhin schon mal geschaut, wie es direkt bei mir ausgesehen hat. Also in meinem Bereich hier, weil ich bin in Hannover. Ja, bis jetzt ist es meistens ausgezählt, oder? Also in ganz Hannover sind das 31% für die SPD, 19,7% für die CDU, die Grünen 25,5% und die FDP 5,1% und die AfD 7,3% und die Linke 4,4%. Das wäre die Geschichte. Ach, und hier haben sie auch noch die sonstigen natürlich aufgeführt. Das ist Volt, hat 1,1% gekriegt, Piraten 0,6%, Tierschutzpartei 1,6%. Da gibt es so eine Partei Gesundheitsforschung, Partei für Gesundheitsforschung, die haben 0,3% gekriegt. Corona-Wahrheiten oder was? Nee, die haben irgendwie plakatiert mit, willst du länger leben oder so, dann wähl uns, irgendwie solche Sachen. Okay. Ja, wenn du im Wahlomat immer, ist mir egal oder ist mir nicht wichtig, ankreuzt, kriegst du immer die Partei für Gesundheitsforschung, weil die als einziges Wahlkampfziel haben, halt im Gesundheitssektor bessere Verhältnisse zu schaffen. Also ich kannte ihn noch nicht jedenfalls. Und also die Partei hat 1,7%, die Humanisten Niedersachsen haben 0,3%, die Freien Wähler 0,5%. Also das ist jetzt nur Ergebnis von Hannover natürlich, ne? Also insgesamt ist es sicherlich anders. Die Basis 0,8%, die Linke, das hatten wir ja schon, die waren ja schon dabei. Ja, und deren Stimmen werden alle ausgeschaltet sozusagen. Oder ihre Meinungen marginalisiert und ja, für nichtig erklärt oder so. Ja, das waren die Zweitstimmen natürlich. Dann schaue ich hier nochmal. Ja, okay, in meinem Wahlkreis haben die Grünen die meisten Stimmen bekommen. Schon wieder, wie bei der Bundestagswahl auch schon. Das sind die schicken Wohngegenden, ne? Gibt's so. Die schicken Wohngegenden? Irgendwie Lehrer wohnen müssen. Ja, naja. Hier ist das so. Ja, und die Frau Hamburg, Julia Willi Hamburg, die Spitzenkandidatin, die ist in dem Wahlkreis jetzt auch dann direkt gewählt. Ach, gut, so auch. Tja, und was meinst du, wird es eine große Koalition oder wird es rot-grün? Es wird mit Sicherheit rot-grün, weil nach allem, was ich da gehört habe, und ich höre da natürlich so einige Dinge, weil ja der Landtag hier auch bei mir Oh meine Güte, in der Stadt ist es so gewesen, dass also diese große Koalition schon seit Jahren, das war ja eh nur so eine Zweckehe, aber die konnten sich da schon lange nicht mehr riechen, haben sich nicht mehr richtig unterhalten und so. Und das war jetzt eigentlich nur so ein Corona-Automatismus regieren da irgendwie und weiter ist da nichts irgendwie passiert in der letzten Zeit hier in Niedersachsen. Also das ist wirklich der absolute Stillstand. Und ja, also mit Rot-Grün wird es wahrscheinlich den Stillstand dann nicht mehr so viel geben, aber dafür dann halt wieder die volle Dosis rot-grüne Utopie und ja, und zur FDP, also werde ich erstmal ein bisschen in mich gehen, ja, bevor ich mich da nochmal zu äußere. Muss ich erstmal gucken, was da jetzt noch draus wird aus der Nummer. Und ja, es ist ein bisschen bitter, wenn da irgendwie, eigentlich hat man sowas, wie soll man sagen, so ein klares Ziel auch auf den Fahnen mit der liberalen Ausrichtung. Man lässt sich da immer wieder zu anderen Sachen praktisch hinreißen, weil die Tagespolitik danach schreit oder so. Das ist auf jeden Fall schade, ja. Weil das... Ja, das oder das Klima. Das ist schon ein Anhänger verdient, ne? Ich meine, es ist das politische Klima. Es ist ja generell immer so, also diese ganzen, also in diesen Landtagen und so, da labern die Leute ja auch die ganze Zeit miteinander. Und dann ist es ja auch so, dass diese Politiker jetzt auch nicht so divers sind, wie sie ja immer sagen. Also ganz viele von denen sind ja entweder Lehrer, wie du gerade schon gesagt hast, Mamon, oder halt eben Rechtsanwälte oder irgendwas mit Recht halt, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und so. Und das ist natürlich auch eine Gruppe von Leuten, wo man sich halt kennt und viel miteinander quatscht. Und dann gibt es noch diese Frauenräte und diese Geschichten, das ist mir ja auch schon, habe ich ja schon mehrfach gesagt, aufgefallen, dass da halt auch ganz viele Talking Points und da ist ja auch so gewesen, dass jetzt hier in Niedersachsen sowohl die Linkspartei da mit drin sitzt in diesem Frauenrat, als auch CDU und FDP und die ganzen. Und ich glaube halt einfach, dass ganz viele von diesen Sachen, die klingen dann immer so unglaublich vernünftig und werden dann halt, ja, halten die Leute dann alle halt für sinnvoll, ne? Also ich habe ja auch noch irgendwie so einen Flyer liegen hier von der FDP und da stellen sich hier die Kandidaten vor und da gibt es eine Dame mit dem mit so einem, ich würde sagen, persischen Nachnamen ist es wahrscheinlich und die sagt hier irgendwo, ich setze mich für berufliche Diversität in Parlamenten ein. Das ist doch schon mal schön. Und irgendwo war hier... Ach ja, genau. Die Einbeziehung aller Personen in politische Entscheidungsprozesse ist wichtig. Nur so können wir eine sozial gerechte Demokratie erreichen. Also soziale Gerechtigkeit. Ne? Ja. Ja, das Ziel an sich anzustreben ist ja nicht schlecht, aber es ist eben die Frage, wie viel Leute. Ja, aber das sind halt so Sachen, wo sich halt alles mögliche hinter verbergen kann. Ne? Das stimmt, ja, ja. Und das ist den Leuten, glaube ich, auch viel nicht bewusst. Man kann zwar schon froh sein, wenn das nicht der gleiche Blechsprech ist, sozusagen, der bei den anderen auch immer so rauspuppt. Ja, wir hatten ja auch schon über mehrfach hier über diesen Andersraum gesprochen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, was in der Stadt Hannover ja auch gefördert wird und wo halt auch schon FDP-Leute, die hier im Stadtrat sitzen, sich dafür stark gemacht haben. Und diese Dame, die hier bei mir kandidiert hat, die ich anfangs für total vernünftig gehalten habe, als ich die damals kennengelernt habe, aber die war jetzt auch bei diesem Andersraum und redet halt auch nur noch diesen ganzen Stuss da irgendwie nach, ne, was halt gerade da irgendwie Phase ist. Und ja, die hat auch einen ziemlich guten Listenplatz, ne? Also wenn das, glaube ich, mit 5% reicht, dann wäre die auch im Landtag, aber von der würde ich da halt auch nichts irgendwie groß erwarten halt, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ich hatte so den Gedanken, dass es vielleicht auch ein bisschen sein könnte, dass das Erfolgsmodell, ich glaube, die politischen Themen der anderen auch eine, ja, irgendwann mal angefangen hat, Fuß zu fassen und sich bewährt hat, ne? Ja, aber vielleicht vertagen wir diese Diskussion nochmal und verabschieden uns jetzt erstmal. Für heute ist es ja auch schon 10. Klar, kein Ding. Tja, ja. Liebe Leute, Wenn du ein tiefes Leid erfahren, tief schmerzlich, unergründlich bang, dann flüchte aus der Menschenscharen, zum Walde richte deinen Gang. Boah. Gut, kann ich nicht toppen. Oder Russell Feuer dient, zerschmettert das jetzt. Wald. Ab in den Wald und ja, immer schön zerschmettern, was den Talking Points schadet, ja. Knicklicht, Miete pro Kopf, that'shayspace.net und ja. Ciao, ciao. Hab eine schöne Zeit mit Pizza und Bier. Mhm.